Sie hören Schlachter, Beißer, Spion. Eine wahre Geschichte über Wahnsinn, Verstümmelung und unaussprechliche Gewalttaten. Von Ryan Green. Übersetzt von Tanja Lampa. Gelesen von Jakob Seel. Kapitel 1: Die Goldgräberstadt. Überall auf der Welt jubelten Männer, Frauen und Kinder. Der Krieg war zu Ende, was sicherlich das Ende aller Kriege bedeutete, da sich niemand vorstellen konnte, dass noch einmal ein solcher Albtraum ausgelöst werden würde. Schließlich reichte schon der schwächste Geruch von umgepflügter Erde oder Chlorreiniger aus, um eine ganze Generation zu zitternden Wracks zu machen. Männer, die als die tapfersten und kühnsten ihrer Art galten, wurden vom Grauen geplagt, doch niemand würde sie als Feiglinge bezeichnen. Niemand, der das wahre Gesicht des Krieges gesehen hatte. Niemand, der das Heulen der Artillerie gehört hatte. Die ganze Welt war sich einig im Lob dieser Helden, die dem Teufel ins Auge geblickt hatten. Es war eine Zeit des Jubels, des Wiederaufbaus, der Herrlichkeit. Nur nicht hier. Nur nicht in Deutschland. Angesichts eines nicht zu gewinnenden Krieges und Verbündeter, die wie die Fliegen umfielen, hatte die deutsche Führung kapituliert. Sie hatte sämtliche Eroberungen aufgegeben, sich hinter alte Grenzen zurückgezogen und den Rest der Welt um Vergebung gebeten. Sie hatte die Rolle des Ungeheuers, des Aggressors, des Bösewichts des Weltkrieges übernommen und nun mussten alle, die unter ihrer Flagge lebten, den Preis dafür zahlen. Reparationen hatte man es genannt, als die Kornkammern und Bauernhöfe geplündert wurden. Reparationen, als jeder Pfennig in den Banken zusammengekratzt und ausgehändigt wurde. Reparationen, als Deutschland kapitulierte und die Stiefel von Männern leckte, die nicht würdig waren, seinen Boden zu betreten. Hier gab es keinen Triumph, keinen Jubel. Nur der Schmerz des Verlustes und die kalte Erkenntnis, dass dies die Zukunft war. Die Republik, die sich aus der Asche des einstigen Imperiums erhoben hatte, stand auf wackligen Beinen. Ein ausgehungertes und verzweifeltes Tier, das sich keuchend seinen Weg bahnte. Doch auf der Straße tat der einfache Mann das, was der einfache Mann in Zeiten der Not immer getan hat, wenn das Schicksal oder die Geschichte ihm einen lähmenden Schlag versetzt hatte. Er überlebte. Einen Tag nach dem anderen. Das letzte Mehl für einen weiteren Laib Brot strecken, in den Vorratskammern nach den Essiggurken suchen, die eigentlich schon längst weg sein sollten. Ein oder zwei Würstchen auf dem Schwarzmarkt ergattern, wenn die Rationen nicht für die ganze Woche reichten. Keine Fragen stellen, keine Lügen hören. Und wie überall, wo der menschliche Geist in den Dreck gezogen wurde, wie bei jedem Volk, das an den Rand der Zerstörung getrieben wurde, fand das deutsche Volk ganz tief unten Hoffnung und Freude. Es fand Musik und Tanz. Es fand Kultur, Liebe und Akzeptanz unter ihresgleichen. In dieser unruhigen Zeit entstand das Kabarett, das alle Sonderlinge der Gesellschaft in den Mittelpunkt rückte, sie lobte und bewunderte, wo die letzte Generation sie noch verflucht und verachtet hätte. Ein ganzes Volk wurde sich bewusst, dass die Welt nicht so schwarz-weiß war, wie man es ihnen erzählt hatte, dass sie nicht das auserwählte Volk waren, dass sie nicht die Helden der Geschichte waren. Was war also noch eine Lüge? Die ganze Zeit über hatten sie gekämpft und versucht, in die kleinen Schubladen zu passen, die die Gesellschaft verlangte. Und wofür? War das ihre Belohnung? Sie konnten die Welt nicht bekämpfen. Sie konnten nicht gegen die Anführer kämpfen, die sie hierher gebracht hatten. Es gab keinen Ort, an dem sie jemandem einen wirkungsvollen Schlag versetzen konnten. Also war das ihre Rebellion. Während sie hungerten, sangen sie. Während die Welt um sie herum zusammenbrach, tanzten sie in den Ruinen. Was eigentlich eine Zeit der Verzweiflung hätte sein sollen, wurde zu einer Zeit der Wiedergeburt. Vor allem für die Menschen, die ihr Leben im Verborgenen, fern vom Tageslicht verbracht hatten. Es kam zu einer sexuellen Revolution, wie sie der Rest der Welt ein halbes Jahrhundert lang nicht erleben sollte. Und nirgendwo war diese Revolution deutlicher zu erkennen als in den Städten. All die riesigen Fabriken, die für die Herstellung von Munition errichtet worden waren, standen nun still. Die Arbeitsplätze, die sämtliche untätigen Hände beschäftigt hatten, waren verschwunden. Auch wenn viele aus der Stadt in die zweifelhaften Annehmlichkeiten des Landlebens flüchteten, so strömten doch noch mehr Menschen in die großen Städte Deutschlands. Die Menschen, die nie dazugehörten, die sich ein neues Leben aufbauen mussten, genauso wie sich Deutschland ein neues Leben aufbauen musste. Nur vom Flüstern des Nachtlebens wurden diese Menschen wie Motten vom Licht in die Städte gezogen, die eigentlich tot sein sollten. Damals gab es viele vaterlose Söhne, Jungen, die ihre Väter im Krieg oder aufgrund altmodischer Vorstellungen davon verloren hatten, was ein Mann war. Und all diese Jungen flohen in die Städte. Sie suchten nicht nach einem besseren Leben, sondern nach einem ehrlicheren. Vielleicht mussten sie für Brot anstehen, aber wenn die Nacht hereinbrach, lagen die verlassenen Bombenfabriken still, während die Kabaretts öffneten und diese jungen Männer zum Leben erweckten, einige von ihnen zum ersten Mal in ihrem Leben. Doch die Motten, die vom Licht angezogen werden, verbrennen sich am Ende daran. Fritz stand vor dem Bahnhof in Hannover mit einer handgedrehten Zigarette im schlaffen Mundwinkel, die Arme verschränkt, den Hut tief ins Gesicht gezogen. Er würde niemandem, der vorbeikam, auffallen. Er war nur ein Fremder, der auf den Zug wartete. Er war nicht dort, um gesehen zu werden. Er war dort, um zu sehen. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die den Bahnhof verließen, waren wie immer Männer, die aus dem Krieg zurückgekehrt waren und sich ein neues Leben aufbauen wollten. Frauen, die aufgebrochen waren, um die Leichen ihrer Söhne und Ehemänner zu identifizieren. Sie waren missmutig, die Köpfe gesenkt, die Augen niedergeschlagen. Sie weckten nicht Fritz Interesse, denn er hielt nach etwas anderem Ausschau. Da waren die Arbeiter, die von Stadt zu Stadt zogen und nach einer Fabrik suchten, die noch in Betrieb war und Rohstoffe für die Produktion und Geld für die Bezahlung besaßen. Jeden Tag zogen immer mehr von ihnen vorbei. Die Hoffnung in ihren Gesichtern wurde stets durch die kalte Last der Realität gemildert, ihre Blicke waren niedergeschlagen, als ob sie befürchteten, eine Chance zu vertun, wenn sie einem direkt in die Augen schauten. Einigen von ihnen schenkte Fritz einen zweiten Blick. Sie wären nicht die Ersten, die unter falscher Flagge in die Stadt kamen, weil sie Angst vor den Folgen hatten, wenn sie ihr wahres Gesicht zeigten. Letztendlich waren sie jedoch älter, als ihm lieb war, und durch die lebenslange harte Arbeit sehr stark geworden. Mit ihnen wollte er sich genauso wenig anlegen wie mit den Veteranen. Und dann gab es da noch die letzte Gruppe, die wie Streusel auf einem Eisbecher über die Menschenmasse verstreut war und nach der Fritz Ausschau hielt. Diejenigen, die mit einem Lächeln im Gesicht aus dem Zug stiegen, mit großen Augen, die alles um sich herum aufnahmen. Hoffnung war für sie nicht nur eine Idee, sie war etwas, das sie lebten und atmeten. Sie mussten sich nicht auf das Glück verlassen, um an ihr Ziel zu gelangen. Denn ihr Ziel befand sich genau hier, genau jetzt. Das war der ferne Traum, von dem so viele von ihnen nicht einmal wussten, dass es ihn gab. Das waren seine Leute. Das war seine Beute. Heute kam eine halbwegs passable Anzahl von ihnen gemeinsam aus dem Bahnhof. Es schien, als hätten sie sich dort gesucht und gefunden. Vielleicht hatten sie sich ja während der Reise oder in der letzten Stadt zusammengetan, was alles andere als ideal war. Fritz konnte nicht mit einer Gruppe arbeiten, er brauchte eine einzelne Person. Jemanden, der eine helfende Hand brauchte und von einem älteren und weiseren Mitglied in die Szene eingeführt wurde. Jemanden, der ihn aufnahm und sich ein wenig um ihn kümmerte, während er sich an einem neuen, unheimlichen Ort zurechtfand. Am Ende der langen Reihe von Neuankömmlingen entdeckte er schließlich sein Ziel. Er war so glatt rasiert, dass er wie ein kleiner Junge aussah. Sein Blick sprang unruhig umher und ein nervöses Lächeln zerrte an seinen Lippen. Es hätte Fritz nicht überrascht, wenn der Junge erst 13 Jahre alt gewesen wäre, aber vermutlich war er älter, vielleicht sogar schon 18. Doch für ihn zählte die Ästhetik, nicht die Jahreszahl. Das Kind aufzulesen war die einfachste Sache der Welt, schließlich hatte er das schon sehr oft getan. Das Ganze erinnerte an das Ablesen eines Drehbuchs, was er sagte, was der Junge sagte. Das ganze Hin und Her war so vorhersehbar wie das Ticken der Uhr über ihm. Du bist neu in der Stadt und brauchst eine Bleibe. Mach dir später Gedanken darüber. Nimm jetzt erst einmal einen Drink. Du brauchst wirklich einen Ort, wo du deinen Koffer abstellen kannst. Mach dir keine Sorgen, bring ihn zu mir. Genieße erstmal ein bisschen das Leben. Bist ja zum ersten Mal in der Stadt. Schau dir die Sehenswürdigkeiten an. Er könnte das im Schlaf tun. Er könnte das mit einer auf den Rücken gebundenen Hand tun. Mit beiden Händen auf dem Rücken. Es war, als wäre er für diese Aufgabe geboren worden. Als habe er sein ganzes Leben nur darauf gewartet, dass das Universum ihn einholte und ihm genau diese Situation in Dauerschleife immer wieder bescherte. In einer Bar, die sich nach Sonnenuntergang in ein Kabarett verwandelte, tranken sie Gin und tauschten Geschichten aus. Fritz hatte sie alle schon einmal gehört. Der Junge hatte dagegen noch nie etwas davon gehört und lachte und lachte und lachte. Er warf den Kopf nach hinten und sein Adamsapfel hüpfte bei jedem Kichern auf und ab. Fritz befeuchtete die Lippen, führte sein Glas wieder an den Mund und trank einen kleinen Schluck, damit der Hunger in seiner Miene nicht zu offensichtlich wurde. Da es noch früh war, gehörten einige der Anwesenden wahrscheinlich nicht zu den Leuten, bei denen man sich darauf verlassen konnte, dass sie wegschauten, wenn man etwas Unanständiges tat. Fritz wusste, dass er so subtil vorgehen musste, damit alles, was er tun würde, übersehen oder mit einer kurzen Erklärung abgetan werden würde. Als er mit dem Fuß unter dem Tisch die Wade des Jungen berührte, geschah das so beiläufig, dass es ein Versehen gewesen sein könnte. Als er sich näher in seine Richtung lehnte, um zu hören, was der Junge sagte, tat er das, weil es laut war, nicht weil er von der Nähe zu einem anderen Mann berauscht war. Als er unter dem Tisch nach der Hand des Jungen griff und ihn aus dem Lokal führte, geschah das nicht, weil sie an so etwas Unanständiges wie Sex dachten. Er half nur seinem offensichtlich betrunkenen Begleiter nach Hause, damit er seinen Rausch ausschlafen konnte. Der Junge war offensichtlich nicht an Alkohol gewöhnt. Er war es sicher nicht gewohnt, dass ein älterer Mann ihn damit bedrängte. In der kleinen Wohnung, die Fritz sein Zuhause nannte, herrschte eine ziemliche Unordnung und es standen sehr viele Koffer herum, die sich kaum von dem unterschieden, den der Junge im Vorbeigehen neben ihnen abgestellt hatte. So viele Dinge, die so vielen Jungen gehörten, und er war zu betrunken, um sie zu sehen oder zu verstehen, was sie bedeuteten. Vielleicht war da noch ein gewisser Widerwille in dem Jungen, als er Fritz' Lippen auf seinen spürte. Vielleicht versuchte er, sich zurückzuziehen, um die geschickten Finger davon abzuhalten, die Knöpfe seines Hemdes zu öffnen. Das sollte für immer ein Geheimnis bleiben. Aber ganz gleich, wie fortschrittlich und weltoffen Deutschland in dieser Hinsicht auch werden mochte, dies würde keine Romanze werden, mit der er vor seinen Freunden zu Hause hätte prahlen können. Das war ein Zusammenkommen aufgrund der Umstände und der Notwendigkeit. Neu in der Stadt, verloren und allein, brauchte der Junge jemanden, der sich um ihn kümmerte. Fritz ging vor dem Teenager auf die Knie und fummelte an seiner Gürtelschnalle herum. Allmählich wurde er von seiner Erregung übermannt. Der Junge war schlank, aber durch das offene Hemd konnte Fritz einige Anzeichen von Muskeln erkennen. Es war genug Fleisch an ihm, um alle seine Zwecke zu erfüllen. Er strich mit dem Mund über den Bauch des Jungen und die Flaumhaare, die dort gerade zu wachsen begannen, lauschte dem Stöhnen und Ächzen. Welches Zögern es vorher auch gegeben hatte, es war in diesem Moment verschwunden. Hitze durchflutete den Jungen und vertrieb sämtliche Zweifel. Nicht jeder Moment im Leben musste in einem Lied besungen werden. Nicht jede Begegnung musste die nächste große Liebe werden. Zwischen Männern lief es anders als zwischen Mann und Frau. Es war einfacher und unkomplizierter. Manchmal bedeutete es zwar auch etwas, aber manchmal war es einfach genau das, wonach es aussah, und nicht mehr. Als Fritz ihm die Hose und Unterwäsche auszog, realisierte der Junge, dass sie in dem ganzen Durcheinander irgendwie in einem Schlafzimmer gelandet waren. Das Bett war alt und die Matratze durchgelegen, aber solange es ihr Gewicht hielt, war es dem Jungen egal. Er verlor sich im Rausch der Küsse und des Gins. Wäre er nur ein wenig aufmerksamer gewesen, hätte er sich vielleicht über den Geruch im Raum gewundert. Das war nicht der Geruch von Sex, der vielleicht schon beim Hereinkommen zu erwarten gewesen wäre. Schließlich hatte Fritz in dieser Hinsicht keine Illusion darüber aufkommen lassen, was es war und was er wollte. Stattdessen war da gleich im ersten Moment ein ungewohnter Geruch gewesen. Es roch nach Metall, wenn auch nicht stark, aber doch intensiv genug, dass man eventuell an eine Metzgerei hätte erinnert werden können. Es war nicht die Fäulnis eines alten Todes oder der harte Schrecken eines neuen. Es war ein Ort, der über Tage, Monate oder Jahre hinweg mit vergossenem Blut getränkt war. Von geschlachtetem Fleisch. Der Typ Mann, der einem Jungen einen Drink spendierte und in einer Bar aufriss, war nicht die Art Mann, der die Dinge mit dem Mund tat, die Fritz gerade machte. Woher sollte ein Kind, das noch jung und nervös war, wissen, wie es darauf reagieren sollte? Seine bisherigen Erfahrungen waren vielleicht nur kurze, brutale Aktionen in den Hinterhöfen gewesen und das auch nur, wenn er das Glück hatte, überhaupt jemanden zu finden. Die Unterscheidung zwischen den Geschlechterrollen war traditionell ziemlich starr. Vielleicht würde er es als Merkwürdigkeit abtun, vielleicht würde er annehmen, dass die Menschen in Großstädten einfach flexibler waren, was solche Dinge betraf. So oder so, es hätte nicht der Wahrheit entsprochen. Fritz wollte nur das Gefühl von Fleisch in seinem Mund haben. Als er sich wieder am Körper des Jungen hocharbeitete, waren seine Küsse zu Bissen geworden, die heiß über das Fleisch strichen, aber keinen Halt fanden. Er schlich sich immer näher an das hübsche Gesicht des Jungen heran. Weg von den Körperteilen, die ein Teil von Fritz' Verstand bereits als Fleisch abtat. Er fasste den Jungen am Kinn, um einen weiteren Kuss zu erhaschen. Als er sich von ihm zurückzog, war der Junge träge und sturzbetrunken vor Lust. Fritz konnte sich nicht erinnern, jemals etwas so Schönes gesehen zu haben. Er spürte, wie sich sein Kiefer weit öffnete, wie sich sein Hals wie eine Schlange zurückzog, bereit zuzuschlagen, als wäre er nur ein Gast in seinem Körper, der das Geschehen beobachtete und nicht derjenige, der die Kontrolle hatte. Das war es, was er wollte. Dafür war er hier. Nicht wegen der Küsse oder der unbeholfenen Berührungen eines Teenagers, sondern wegen dieses Moments. Dann warf er den Kopf nach vorne und biss zu. Kapitel 2 Muttersöhnchen. Fritz wurde 1879 als Sohn von Johanna und Ole Hamann geboren. Er war ihr sechstes Kind und sollte auch ihr letztes sein, da Johanna aufgrund ihres zunehmend schlechter werdenden Gesundheitszustands keine weiteren Kinder mehr bekommen konnte. Tatsächlich wäre Fritz' Geburt fast das letzte gewesen, was sie noch tun würde, und es sollte noch einige Wochen dauern, bis sie endlich aus dem Krankenhaus entlassen wurde und mit ihrem Neugeborenen nach Hause zurückkehrte. Ole Hamann besaß einen ziemlich schlechten Ruf und man munkelte, seine Heirat mit einer Frau Mitte 40 habe weniger mit einer spät gefundenen Liebe zu tun gehabt, als vielmehr mit ihrem Erbe und der beträchtlichen Mitgift, die sie mit in die Ehe bringen würde. Sie war 7 Jahre älter als er und die Tatsache, dass sie in ihrem Alter noch 6 Kinder zur Welt brachte, war in einer Zeit, in der die Wissenschaft noch nicht viel für die Fruchtbarkeit getan hatte, geradezu ein Wunder. Die Geburt so vieler Kinder in diesem relativ hohen Alter machte Johanna zu einer Art Invalidin, die ständig von verschiedenen gesundheitlichen Problemen geplagt wurde. Sie war oft bettlägerig und selbst wenn sie aufstehen konnte, fehlte ihr die Energie, mit ihren Jungs zu spielen. Im Gegensatz dazu war Ole selten lange genug da, um die Existenz seiner Kinder überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Laut seinen Erzählungen arbeitete er jede einzelne Stunde, die Gott ihm schenkte, nur um ihren Lebensunterhalt bezahlen zu können. Die traurige Wahrheit war jedoch, dass er den Großteil seiner Zeit und Energie damit verbrachte, eine Reihe von außerehelichen Affären zu frönen, die von langen Alkoholexzessen unterbrochen wurden, die er auf Parkbänken ausschlief, wenn ihn keine der von ihm umworbenen Frauen in ihr Bett lassen wollte. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen er zu Hause war, ignorierte er seine Kinder, sofern sie ihm nicht durch irgendein irritierendes Verhalten auffielen. Wenn das geschah, ging sein Temperament mit ihm durch. Er war ein strenger Zuchtmeister und zögerte nicht, die Kinder blutig zu peitschen. Er schien jedes einzelne von ihnen zu hassen, aber da er in der Stadt als mürrischer Ole bekannt war, schenkte er vermutlich jedem Menschen, der das Pech hatte, mit ihm aneinander zu geraten, dieselbe Behandlung. Johanna vernachlässigte oder beschimpfte er, je nachdem, wonach ihm gerade der Sinn stand. Und als sie von seinen Affären erfuhr, nachdem er die Syphilis ins Ehebett eingeschleppt hatte, setzte er seinem missbräuchlichen Verhalten nur eins obendrauf, anstatt Reue zu zeigen oder sich schuldig zu bekennen. Es sei ihre Schuld, dass er vom Pfad der Tugend abgekommen sei, dass sie den ganzen Tag faulenze und ihr ausgelaugter, kranker Körper allmählich verfiel. Da sei es doch wirklich keine Überraschung, dass er die körperliche Liebe woanders suche, wo sie doch an den meisten Tagen nicht einmal aufstand. Er fühlte sich von ihr abgestoßen und sie war durch jahrelange verbale und psychologische Misshandlung so zermürbt, dass sie dies als sein gutes Recht akzeptierte. So vergab oder vergaß sie seine Affären, sobald sie von ihnen erfuhr. In diese Welt wurde nun der kleine Fritz hineingeboren. Der Augapfel seiner Mutter. Der Fluch der Existenz seines Vaters. Im Gegensatz zu seinen älteren Brüdern, die gerne dem Beispiel ihres Vaters folgten und ihre Mutter völlig ignorierten und in aller Herrgottsfrühe aus dem Haus gingen, um den ganzen Tag im Garten und auf den Straßen zu spielen und sich zu prügeln, verbrachte Fritz die meiste Zeit in ihrer Gesellschaft. Er war ein ruhiges Kind, introvertiert und von feiner Statur. Als die anderen Jungen ihn zum Spielen einluden, hatte er es zwar versucht, aber ihre groben Spiele als unangenehm empfunden. Wenn jedoch seine älteren Schwestern mit Puppen spielten, war er sofort zur Stelle und amüsierte sich dabei prächtig. Er wurde sogar selbst zu ihrer Puppe, der sie ihre abgelegten Kleider anzogen und mit der Schminke ihrer Mutter anmalten. Er war das perfekte kleine Spielzeug für sie, wenn sie Familie spielen wollten, eine lebende Puppe, die glücklich war und alles mitmachte, was sie von ihm verlangten. Die Jungs sahen sein Interesse an Puppen und Schwestern als persönliche Schwäche an und zogen sich von ihm zurück. Sie definierten sich über die herrischen Ansichten ihres Vaters, über das, was männlich war und was nicht, und verabscheuten ihren jüngsten Bruder bald für seine Verweichlichung. Als er älter wurde, behielt Fritz dieses Verhalten bei. Er half seiner Mutter in der Küche und entwickelte eine Leidenschaft für das Kochen und andere Frauenarbeiten wie Nähen. Er half seinen Schwestern, Kleider für ihre Puppen und später für sich selbst zu nähen. Er übte sich in Handarbeit und entwarf wunderschöne kleine Kreuzstichmuster, die sein Vater angewidert wegwarf, wenn er erfuhr, wer sie gemacht hatte. Seine Schüchternheit gegenüber den Brüdern dehnte sich bald auch auf seine Schwestern aus, bis sein einziger sozialer Kontakt seine geliebte Mutter war. Diese sah in ihm eine Art Seelenverwandter, eine weiche und sanfte Seele in einer Welt voller Menschen, die alles andere als das waren. Sie kümmerte sich liebevoll um ihren jüngsten Sohn und verwöhnte ihn über alle Maßen. Er musste nur um etwas bitten und schon gab sie es ihm. Da der Großteil des Familienvermögens von seiner Mutter stammte, hielt sie die Fäden in der Hand. So war der kleine Fritz immer derjenige, der neue Schuhe, neue Kleider und jedes Spielzeug, das er sich wünschte, bekam, während seine älteren Geschwister fordern und jammern mussten, um das zu bekommen, was sie wollten, und dabei oftmals die Unterstützung ihres Vaters benötigten. Und das war ein gefährliches Spiel, denn es war genauso wahrscheinlich, dass sie für ihre Unverfrorenheit, ihn anzusprechen, Prügel beziehen würden, wie dass ihr Vater seinen Frust stattdessen an ihrer Mutter auslassen würde. Der Groll unter den Kindern wuchs, bis Fritz von seinen Geschwistern praktisch aus der Familie ausgeschlossen wurde. Nur von seiner Mutter geliebt, nur von seiner Mutter umsorgt. Als Reaktion auf diese Ablehnung begann Fritz, die anderen Kinder einzuschüchtern. Wenn er ihre Liebe nicht haben konnte, wollte er wenigstens ihre Angst haben. Nachts schlich er sich aus dem Bett vor das Haus und klopfte an ihre Fenster. Wenn sie morgens zum Frühstück kamen und müde und verängstigt aussahen, erzählte er ihnen Geschichten über Geister und Werwölfe, um ihr Unbehagen zu steigern. Wenn er die Gelegenheit hatte, mit seinen Schwestern zu spielen, erfand er oft Gründe, um sie für viele Stunden zu fesseln, sodass die Mädchen sich manchmal sogar einnästen, bevor sie befreit werden konnten. Dieses Bild von ihm als Witzbold wurde den Kindern der Nachbarschaft eingeimpft und obwohl er sich nie richtig mit den anderen Kindern anfreundete, schienen viele von ihnen einen widerwilligen Respekt vor den Qualen zu entwickeln, die er anderen zufügte. Viele von ihnen wurden bald Opfer seiner Lust, Angst zu verbreiten, und es verging kaum ein Tag, an dem der kleine Fritz nicht aus irgendeiner dunklen Ecke hervorkam, um den ahnungslosen Kindern Schreie zu entlocken. Als er eingeschult wurde, verbesserte sich diese Situation nicht. Seine Lehrer berichteten, er sei ein verwöhnter und verzogener Junge, der es gewöhnt war, seinen Willen zu bekommen und schmollte, wenn er ihn nicht bekam. Außerdem neigte er zu Tagträumen, was dazu führte, dass er beim Stoff hinterherhinkte. Im Unterricht benahm er sich gut genug, konnte sich aber nicht sinnvoll mit Gleichaltrigen austauschen. Sein merkwürdiges Verhalten wurde noch schlimmer, als er mehrfach in den alten Uniformen seiner Schwester in der Schule auftauchte und er bald nicht mehr nur die Kinder in seiner Klasse, sondern auch die Jüngeren in Angst und Schrecken versetzen wollte. Doch man sah in ihm keinen Tyrannen, da er keine bestimmten Personen angriff. Seine Terrorkampagne war vielmehr unspezifisch und weit gestreut. Seine mangelnden sozialen Fähigkeiten, sein ungewöhnliches Verhalten und seine unbefriedigenden schulischen Fortschritte führten schließlich dazu, dass er für ein Jahr zurückgestellt wurde, was ihn noch mehr von seinen Mitschülern isolierte und ihn in ständigen Kontakt mit Kindern brachte, die wesentlich jünger waren als er. Dies bot ihm wiederum eine ausgezeichnete Gelegenheit, sein Talent für Gruselgeschichten und Streiche zu verfeinern. Ein weiterer Sargnagel dafür, dass er lernte, sich seinem Alter entsprechend zu verhalten. Als er etwa 8 Jahre alt war, hatte Fritz seine erste homosexuelle Begegnung. Nicht mit einem seiner Mitschüler, wie man vielleicht erwartet hätte, sondern mit einem seiner Lehrer. Dieser Mann, der mit der Betreuung von Kindern betraut war, verging sich an Fritz, als dieser sich entschloss, im Klassenzimmer zu bleiben, anstatt bei schlechtem Wetter mit seinen Klassenkameraden draußen zu spielen. Diese Art von traumatischem Ereignis hätte das Leben der meisten Jungen völlig verändert, aber bei Fritz schien es kaum einen Eindruck hinterlassen zu haben. Nichts an seinem Verhalten oder seiner Einstellung veränderte sich. Selbst Jahre später erwähnte er das Ereignis nur am Rande, als Anekdote und nicht als ernsthafte Klage. Schon in diesem Alter schien seine Vorstellung davon, was normal war, bis zur Unkenntlichkeit verzerrt zu sein. Im Alter von 15 Jahren war er mit der Schule fertig. Er hatte sein ganzes Leben lang keinen Nutzen in ihr gesehen, hielt sie für Zeitverschwendung, und in dieser Hinsicht war sein Vater tatsächlich derselben Meinung. Dennoch bestand er darauf, dass Fritz etwas mit seinem Leben anfangen müsse. Seine Brüder waren von der Schule direkt in die Berufswelt übergegangen, hatten über ein soziales Netzwerk von Gleichaltrigen Kontakte zu Unternehmern in der ganzen Stadt geknüpft, Lehren absolviert und waren auf dem besten Weg zu einer beeindruckenden Karriere. Fritz verließ die Schule und hatte nichts dergleichen in Aussicht. Dank der Geschäftsbeziehungen seines Vaters erhielt Fritz schließlich eine Lehrstelle bei einem Schlosser in Neuf-Brissach, fiel dort aber bald in Ungnade und wurde zurückgeschickt. Seine Chefs wollten sich nicht dazu äußern, gegen welche Regeln er verstoßen oder was genau er getan hatte, dass er sich ihren Zorn zugezogen hatte, aber in der Gerüchteküche von Hannover war man sich einig, dass er eine Art groteskes moralisches Versagen an den Tag gelegt hatte, das dazu geführt hatte, dass der Mann ihm nicht mehr das Öffnen und Herstellen von Schlössern beibringen wollte. Nun war Fritz mit der kalten Realität konfrontiert, zu Hause unter der ständigen Beobachtung seines Vaters gefangen zu sein, weshalb der nächste Vorschlag des herrschsüchtigen Mannes im Grunde genommen einer Erleichterung gleichkam. Wenn der Junge sich im zivilen Leben nicht anständig benehmen konnte, würde ihm vielleicht etwas militärische Disziplin helfen. Für diejenigen, die Fritz als Kind kannten, mag der Gedanke an eine militärische Laufbahn lächerlich geklungen haben, aber an der Schwelle zum Mannesalter hatte sich sein Aussehen grundlegend gewandelt. Er war ein gepflegter und körperlich starker junger Mann, der in einer Uniform nicht im geringsten Fehl am Platz wirken würde. Der Gedanke an eine strukturierte Karriere, in der alles für ihn entschieden wurde, gefiel ihm ebenfalls, da er sich in seinem Leben meist richtungslos gefühlt hatte. Doch mit der Gesundheit seiner Mutter ging es immer weiter bergab und er wäre wahrscheinlich an ihrer Seite geblieben, wenn sie ihm nicht ihren Segen für diesen Weg gegeben hätte. Also begann er am 4. April 1895 seine Ausbildung an der Militärakademie in Breisach. Zur Überraschung aller, vor allem aber zu seiner eigenen, fügte Fritz sich perfekt in das Militärleben ein. Die strenge Disziplin und der straffe Zeitplan ließen ihm keine Zeit, die Gedanken schweifen zu lassen. Die Übungen und das Kampftraining wurden ihm bald so selbstverständlich wie einem Fisch das Schwimmen. Zum ersten Mal in seinem Leben galt er nicht nur als akzeptabel, sondern als überdurchschnittlich gut. Unter den Ausbildern wurde gemunkelt, dass er die Akademie wahrscheinlich mit einem Feldeinsatz verlassen und mit etwas Erfahrung bald Offizier werden würde. Gerade als sich eine Zukunft vor ihm auftat, schlug das Schicksal zu. Während einer Patrouille starrte er plötzlich mit dieser tagträumerischen Miene ins Leere, die er während seiner Schulzeit so oft an den Tag gelegt hatte. Sein Unteroffizier erteilte ihm einen Verweis, weil er sich im Dienst so benommen hatte, doch Fritz schien erst inmitten dieses Gebrülls wieder zu sich zu kommen und war mehr als verwirrt und konsterniert. Nach mehreren ähnlichen Episoden wurde er in die Obhut des medizinischen Dienstes übergeben, wo sich herausstellte, dass es sich nicht um einen bloßen Mangel an geistiger Konzentration handelte, sondern um irgendein neurologisches Problem. Zunächst glaubten die Mediziner, er leide an einer Art Angstneurose und sei von seinem neuen Leben beim Militär und all den damit verbundenen Strapazen überfordert. Doch selbst als man ihm Bettruhe verordnete und ihm völlige Ruhe gönnte, blieben die Symptome bestehen. Erst Monate später stellte sich heraus, dass er an einer Art Epilepsie litt und dass es sich bei den Phasen, in denen er die Welt um sich herum nicht mehr wahrzunehmen schien, nicht um Tagträume, sondern um Anfälle handelte. Im Oktober verließ er von sich aus das Militär, anstatt auf seine Entlassung aus medizinischen Gründen zu warten. Er wollte nicht als Invalide von der Rente leben, die ihm die Armee gewähren würde. Stattdessen kehrte er nach Hannover zurück und erklärte seinem verärgerten Vater nur wenig über die Situation, bat ihn aber höflich, ihm eine Arbeit in einem der Geschäfte zu suchen, die der Familie gehörten. 1888 hatte Ole mit einem nicht unbeträchtlichen Teil des Vermögens seiner Frau eine Zigarrenfabrik in Hannover eröffnet, in der er an den Tagen arbeitete, an denen er nicht feierte und trank. Dort brachte er seinen jüngsten Sohn unter, um ein Auge auf ihn zu haben und sicherzustellen, dass sich die Probleme, die Fritz in der Schlosserei und bei der Armee verursacht hatte, nicht auf den Firmenumsatz auswirkten. Wie sich herausstellte, war Fritz so fleißig, wie sein Vater es sich nur wünschen konnte. Seine Mitarbeiter ignorierten ihn größtenteils, da sie wussten, dass er der Sohn des Chefs war. Aber falls sie erwartet hatten, dass er von dem finsteren alten Hamann eine Sonderbehandlung erhalten würde, kannten sie den Mann offensichtlich überhaupt nicht. Es gab keinen schärferen Kritiker von Fritz' Arbeit als seinen Vater. Wäre ein anderer Mitarbeiter mit einer solchen Respektlosigkeit behandelt worden, wie sie Fritz täglich entgegengebracht wurde, hätte er wahrscheinlich auf der Stelle gekündigt. Doch Fritz blieb. Er ertrug die Beschimpfungen und das Nörgeln seines Vaters über jeden noch so kleinen Fehler und arbeitete sich von ganz unten hoch. Er fing als einer der Jungen an, die den losen Tabak vom Boden auffegten, bis er schließlich eine eigene Maschine bedienen durfte. Mit dieser Entwicklung wuchsen auch sein Selbstvertrauen und seine Bereitschaft, sich gegen seinen Vater zu behaupten. Als der alte Mann bei einem Streit damit drohte, den Jungen in eine psychiatrische Anstalt einzuweisen, fuhr Fritz ihn an, dass er seinen Vater lieber im Gefängnis sehen würde. Offenbar hatte Fritz in seiner Jugend die Gespräche seines Vaters mit Kollegen belauscht. Bevor er in den Genuss der beeindruckenden Mitgift seiner Frau gekommen war, hatte der Vater als Heizer gearbeitet und war während eines heftigen Streits in eine Schlägerei mit dem Lokführer geraten. Als der Zug den nächsten Bahnhof erreicht hatte, war von dem Fahrer weit und breit nichts mehr zu sehen gewesen. Der alte Hamann gab bei der Polizei an, er habe den Fahrer im Zug zurückgelassen und sei ausgestiegen, um etwas... Fritz hatte jedoch gehört, wie sein Vater vor Freunden damit geprahlt hatte, den Mann getötet und aus dem fahrenden Zug geworfen zu haben. Keiner der beiden Männer besaß stichhaltige Beweise, um den anderen zu verurteilen. Beide hatten nur ihre Worte und Erinnerungen, aber selbst das schien auszureichen, um sicherzustellen, dass weder Vater noch Sohn zu weit gehen würden. Nicht, wenn ihr Ruf und ihre Freiheit auf dem Spiel standen. Trotz allem, was man über ihn gehört hatte, hinterließ Fritz durch seine harte Arbeit und seine Entschlossenheit einen guten Eindruck bei den Menschen in seiner Umgebung. All die Gerüchte, die sich um ihn rankten und die durch die ständige und eklatante Missachtung des Jungen durch seinen Vater ursprünglich verstärkt wurden, verstummten allmählich. Es schien, als hätte er ein anständiges Leben vor sich. Mit etwas Zeit würde er aus dem Schatten seines Vaters heraustreten und seinen eigenen Weg gehen. Er würde ein Haus, eine Frau, Kinder und alles haben, was ein durchschnittlicher Mann sich wünschte. Doch dann kam seine wahre Natur zum Vorschein. Kapitel 3: Abstieg in die Dunkelheit. Im Juli 1896 wurde Fritz im Alter von 16 Jahren zum ersten Mal verhaftet. Während er sich in der Stadt einen Ruf als anständiger Mensch aufgebaut und sich das Vertrauen und den Respekt der Leute verdient hatte, hatte er in den Stunden, in denen er nicht in der Zigarrenfabrik schuftete, auch völlig unaussprechliche Dinge getan. Viele der Kinder in den umliegenden Vierteln kannten ihn eher als Gleichaltrigen denn als Erwachsenen und fühlten sich geschmeichelt, wenn er ihnen anbot, mit ihnen zu spielen und ihnen Erwachsenenspiele beizubringen. Geheimnisse, die kleine Jungs nicht wissen sollten, die er aber, weil er sie ja so gerne hatte, bereit war, mit ihnen zu teilen, sofern sie versprachen, es geheim zu halten. Immer wieder lockte er Jungen, die sich zu weit von ihren Freunden entfernt hatten, an abgelegene Orte, in der Regel in die Keller der Wohnblocks, in denen er wohnte. Dort zog er ihnen die Hose hinunter und missbrauchte sie auf dieselbe Weise, wie man ihn als Kind missbraucht hatte. Zwar verriet keiner der Jungen den Erwachsenen diese Geheimnisse, aber bald bemerkten einige Eltern die körperliche Belastung durch diese Spiele und im Laufe der Zeit und nach vielen Gesprächen entlarvten sie schließlich Fritz als Täter. Nachdem der Vorfall bei der Polizei gemeldet wurde, wurde er schnell publik und noch mehr Eltern erhoben Anschuldigungen. Sein neu erwachter Selbsterhaltungssinn brachte Fritz dazu, sich freiwillig der Polizei zu stellen, bevor ein Mob wütender Eltern ihn in Stücke reißen konnte, und er wurde wegen mehrfachem sexuellen Missbrauch angeklagt. Wie das Schicksal es wollte, machte Fritz einen äußerst seltsamen Eindruck auf die Beamten. Er wirkte sogar noch abstoßender, als es die Abscheulichkeit seiner Verbrechen vermuten ließe, weshalb sich die Polizei nicht wohl dabei fühlte, ihn festzuhalten und anzuklagen, ohne ihn vorher einer psychologischen Untersuchung zu unterziehen. Also wurde er im Februar 1897 vom Gefängnis, in dem er auf seinen Prozess wartete, in eine psychiatrische Anstalt nach Hildesheim verlegt. Obwohl er kurzzeitig zur weiteren psychiatrischen Untersuchung in ein Krankenhaus in Hannover eingewiesen wurde, stellte Dr. Gurt Schmalfuß schließlich fest, dass Fritz unheilbar geistesgestört und nicht verhandlungsfähig sei, da er die Folgen seines Handelns nicht verstehe. Stattdessen sollte er bis zum Lebensende in der psychiatrischen Anstalt Hildesheim verbleiben, falls er sich nicht so weit erholen würde, dass eine sichere Integration in die Gesellschaft möglich sei. Also übergaben ihn seine Eltern im Mai 1897 an Schmalfuß Anstalt in der Annahme, dass sie ihn nie wieder sehen oder von ihm hören würden. Für seinen Vater war dies das bestmögliche Ergebnis, für die ständig kränkelnde Johanna ein absoluter Albtraum. Ihr Lieblingssohn wurde als Verbrecher der schlimmsten Sorte verurteilt. Schlimmer noch, er wurde von der Welt für so kriminell und unzurechnungsfähig erachtet, obwohl sie ihn so liebevoll und nach bestem Wissen und Gewissen erzogen hatte, dass er nie wieder freikommen würde. Zu ihrer Freude und Überraschung schrieb ihr Sohn keinen Monat nach seiner Inhaftierung wiederholt. Offenbar waren die Sicherheitsvorkehrungen in der Anstalt so lax, dass er seine Briefe ohne ernsthaftes Eingreifen oder Zensur seitens der Wächter verschicken konnte. Er erklärte ihr, dass alles, was passiert war, ein schreckliches Missverständnis sei und dass eine Verschwörung unter Führung seines Vaters ihn aus der Stadt gejagt habe. Johanna glaubte ihm jedes Wort. Sie hatte immer gewusst, dass ihr Mann ihr kleines Baby hasste. Sie hatte immer gewusst, dass er ihn für minderwertig gegenüber ihren anderen Kindern hielt und ihn noch schlechter behandelt hatte als sie. Sie spürte, dass ihr Ende immer näher kam und die Kraft sie allmählich verließ. Die Schmerzen wurden immer stärker, doch in ihrer Verzweiflung entdeckte sie plötzlich eine neue Seite an sich. Ihr ganzes Eheleben hatte sie damit verbracht, vor einem Mann zu katzbuckeln, der ohne ihr Vermögen ein Nichts gewesen wäre. Ein Mann, der sie wie eine minderwertige Person und die Kinder, die er eigentlich hätte lieben sollen, wie eine Last behandelt hatte. Und nun wollte er das einzige Kind loswerden, das seine giftigen Worte nicht für bare Münze genommen hatte? Das würde sie nicht zulassen. Nicht, solange sie noch atmen konnte. Nach 7 Monaten Gefangenschaft gelang Fritz die Flucht aus der Anstalt. Dabei wurde offensichtlich, dass er seinen Ausbildungsplatz zum Schlosser nicht aufgrund mangelnder Fähigkeiten verloren hatte, sondern weil man ihn erwischt hatte, wie er Kinder sexuell belästigt hatte. Denn es gab in der gesamten Einrichtung keine einzige Tür, die ihm standgehalten hätte, nachdem er einen Satz Werkzeuge aus dem Schrank des Hausmeisters geholt hatte. Mucksmäuschenstill schlich er von Gang zu Gang, von Zimmer zu Zimmer, von verschlossener Tür zu verschlossener Tür. Ungesehen, ungehört und unbemerkt bahnte er sich seinen Weg durch das Herz dessen, was eigentlich eine Festung sein sollte, die die kriminellen Geisteskranken vom Rest der Welt fernhielt. All das konnte er zwar jederzeit tun, wusste aber nichts damit anzufangen. Er hatte weder Geld noch Freunde, die ihn in Sicherheit hätten bringen können. Sobald er die Anstalt in Hildesheim hinter sich lassen würde, wäre er ganz auf sich allein gestellt. Doch als er über das imposante Tor des Gebäudes kletterte, fand er eine Pferdekutsche vor, die auf ihn wartete. Darin stand ein sorgfältig gepackter Koffer, der seine gesamte Kleidung und sein Hab und Gut sowie eine nicht unbeträchtliche Summe Bargeld enthielt. Im Schutz der Dunkelheit wurde er in aller Eile aus der Stadt und in den folgenden Tagen immer weiter gefahren, bis er schließlich die Grenze zur Schweiz überschritt. Erst als er in Zürich ankam, wurde ihm sein endgültiges Ziel offenbart. Eine Cousine und enge Freundin seiner Mutter, die durch ihre Briefe von seiner misslichen Lage erfahren hatte, bot dem armen, verfolgten Jungen ihr Haus als Zufluchtsort an. Er war in einem anderen Land, das sie nicht nach Hannover ausliefern würde, selbst wenn ein förmliches Ersuchen gestellt würde, und außerdem wurde ihm ein Neuanfang gewährt. Diese neue Lebenssituation, in der er sich nun wiederfand, förderte das Gefühl, den Launen der Instabilität hilflos ausgeliefert zu sein, und untergrub sein Selbstvertrauen so sehr, dass er seinen dunkleren Interessen nicht nachging. Er tat stattdessen sein Bestes, um so wenig wie möglich aufzufallen. Er suchte nach einer Erwerbstätigkeit und fand zu seiner Überraschung bald eine Vollzeitstelle als Handwerker in der örtlichen Werft. Dort begegnete er zum ersten Mal anderen Menschen wie ihm. Zuerst war es nur ein gelegentliches Pfeifen hier und da. Ein unpassender Witz, der einen der anderen Männer als etwas weniger Männliches, aber nicht als etwas Verächtliches darstellte. Während er versuchte, sich in seine Kollegen hineinzuversetzen und herauszufinden, was sie ihm vorgaukelten, taten sie umgekehrt dasselbe mit dem muskulösen, gut aussehenden und doch leicht verweichlichten Fritz. Dieser vorsichtige Tanz ging wochenlang weiter, wobei die Männer ihn einluden, mit ihnen etwas trinken zu gehen, bestimmte Bars zu besuchen, die für Einheimische sofort erkennbar gewesen wären, dem Deutschen aber absolut nichts sagten. Er lehnte alle Einladungen ab, da er immer noch ein möglichst ruhiges Leben in der Schweiz führen wollte, aber sie wurden schließlich immer intensiver. Es war, als ob sie alle in einen Scherz verwickelt waren, in den er nicht eingeweiht war. Als er schließlich alle Vorsicht über Bord warf und sich bereit erklärte, auf einen Drink in eine der bekanntesten schwulen Bars Zürichs zu gehen, war das für ihn eine augenöffnende Erfahrung. Er war so überwältigt von dem, was er sah, dass es ihm nicht einmal gelang, so zu tun, als ob er abgestoßen oder desinteressiert wäre, wie es sein Vater sicher getan hätte. Der Schock, Männer und Frauen offen zusammenzusehen, genügte, um die befehlende Stimme zum Schweigen zu bringen, die in seinem Kopf widerhallte, seit er ein kleines Kind war. Auf einmal ergaben die Witze seiner Arbeitskollegen Sinn. Jetzt verstand er, was sie ihm die ganze Zeit über anzubieten versucht hatten. In der engmaschigen Untergrundgemeinschaft Zürichs wartete eine Gemeinschaft, die mehr als bereit war, für den gut aussehenden jungen Deutschen die Arme zu öffnen, und noch viel mehr. In den folgenden Monaten tauchte er immer wieder in diese Schwulenszene ein, um sich ihr anzunähern, bevor er von etwas abgestoßen wurde, von dem ihm immer gesagt worden war, dass es falsch sei. Alles, was er über diese Welt wusste, wurde von den Menschen in Frage gestellt, die er dort traf und die in aller Stille ihr lustiges Leben führten. All das Glück und die Freude, von denen er geglaubt hatte, dass er sie nur finden könnte, wenn er anderen Schaden zufügte, waren dort und wartete nur darauf, angenommen zu werden. Er müsste nur den Mut finden, den Mann aufzugeben, zu dem sein Vater ihn machen wollte, und der Mann werden, der er wirklich war. Die Versuchung war einfach zu groß. Immer wieder zog es ihn in die Unterwelt der geschminkten Männer und der Frauen in Anzügen. Er tauschte Küsse mit Fremden aus und ließ seine Hände über Körper gleiten, die er eigentlich nicht begehren sollte. Die niemand begehren sollte. Weil es verdreht, falsch und krank war, sie zu begehren, so wie sein Vater es ihm immer wieder eingebläut hatte. Die Lektionen, die sein Gürtel gelehrt hatte, hielten länger als die Narben, die die Schnalle hinterlassen hatte. Das war zu viel. Solange er wusste, dass es diese Möglichkeit gab, wusste er, dass es ihn zurück in die wartenden Arme von Liebhabern und Freunden ziehen würde. Die ersten, die er in seinem Leben kennengelernt hatte, die seine Fremdartigkeit als etwas Schönes ansahen und nicht als Grund, ihn zu verfolgen. Keiner von ihnen war ohne Sünde, also warf auch keiner den ersten Stein. Selbst wenn er zu ihnen gegangen wäre und all die schrecklichen Dinge zugegeben hätte, die er in seinem Leben bereits getan hatte, würde er Vergebung und Akzeptanz finden. Vergebung, die er nicht verdient hatte. Akzeptanz, die er nicht verdient hatte. Er war ein Monster. Er war der Perverse, von dem sein Vater immer gesagt hatte, dass er es werden würde. Er war krank und dieser Ort machte ihn nur noch kränker. Er musste gehen. Selbst wenn er die Konsequenzen seines Handelns zu Hause zu tragen hatte, konnte er der Versuchung nicht so nahe sein. Er musste mit Zürich und den Menschen brechen, die er dort gefunden hatte. Er musste nach Hause gehen und sich ein neues Leben als der Mann aufbauen, der er eigentlich sein sollte. Die Art von Mann, die seinen Vater stolz machen würde. Er war über ein Jahr in Zürich geblieben, doch nach 16 Monaten bedankte er sich bei seiner einst fremden Cousine und machte sich auf den Weg nach Hannover. Er besaß noch einen letzten Notgroschen, den seine Mutter ihm gegeben hatte, und den letzten Rest seines Handwerkerlohns, den er nicht in schäbigen Bars verprasst hatte. Er war bereit, sich den Tatsachen zu stellen, wenn es sein musste, aber noch wichtiger war es, der weitaus heimtückischeren Gefahr zu entkommen, die er hier an diesem Ort gefunden hatte. Diese Gefahr, die die Freude wie eine Maske trug und die Liebe wie einen Dolch direkt in sein Herz stieß. Im April 1899 stand er wieder vor der Haustür seiner Eltern. Seine Mutter ließ ihn wortlos herein, als ob seine Anwesenheit übersehen werden könnte, wenn man nicht darüber sprach, aber sein Vater bemerkte ihn natürlich trotzdem und brach in blinder Wut über die Anwesenheit seiner bösen Ausgeburt aus. Wie es sich für einen Mann gehörte, ertrug Fritz die Schläge und wartete, bis eine Pause in der scheinbar ununterbrochenen Tirade seines Vaters eintrat, um zu verkünden, dass man ihn freigelassen habe, dass er geheilt sei, dass die Dinge, die er früher getan hatte, durch eine Geisteskrankheit verursacht worden waren, unter der er nun nicht mehr litt. Er hätte ihnen in diesem Moment jede Lüge erzählt, um die Gewalt zu beenden, aber er hatte zufällig diejenige gefunden, die sowohl bei seiner Mutter als auch bei seinem Vater Anklang fand. Sie nahm ihn in die Arme, wobei sie inzwischen so dünn war, dass er glaubte, sehen zu können, wie sich die Knochen unter der hauchdünnen Haut bewegten, und selbst sein Vater, der ihn verabscheute wie sonst niemand auf der Welt, sah, dass der Junge es ernst meinte. Er wollte wirklich neu anfangen. Obwohl er wusste, dass sich sein Ruf von den Erzählungen über seine Taten nie wieder erholen würde, war er bereit, sich der Welt zu stellen. Wenn Ole Hamann in der Lage gewesen wäre, auf die Taten eines seiner Kinder stolz zu sein, dann hätte er es vielleicht in diesem Moment getan. Diese eine Tracht Prügel war alles, was er von seinem Vater erhielt, und sie war nichts im Vergleich zu all den Schlägen, die er zuvor ertragen hatte. Überraschenderweise wurde er mit einer fast kindlichen Aufmerksamkeit behandelt. Sein Vater besorgte ihm einen Bürojob in einer seiner anderen Firmen, sodass niemand die Möglichkeit bekam, nach ihm zu suchen oder sich an ihm zu rächen. Die Gemüter hatten sich in der Zwischenzeit zwar wieder beruhigt, aber viele der Eltern, die sich früher Fritz tot gewünscht hatten, würden bald wieder zu Heugabeln und Fackeln greifen, wenn herauskäme, dass er sich wieder nach Hannover verirrt hatte. Eine Zeit lang war alles ruhig im Leben der Hamanns. Fritz tat, was er konnte, um seinen Vater stolz zu machen. Er zermalmte all seine Wünsche und Träume, bis sie so dicht und schwer waren wie massives Blei. Dennoch wusste er, dass der alte Mann ihn wahrscheinlich mit Misstrauen und Zweifel betrachtete. Er musste mehr tun. Er wollte beweisen, dass er genau der Mann war, den sein Vater immer erwartet hatte. Dabei spielte es keine Rolle, wie widerlich er das persönlich finden mochte. Er brauchte die Anerkennung seines Vaters mehr als alles andere. Anfang 1900 fand er die perfekte Gelegenheit, um zu beweisen, was für ein Mann er war. Erna Löwert war ein paar Jahre älter als er, angeblich recht hübsch, aber leider für ihre Zeit etwas zu groß geraten. Während ihre Altersgenossinnen also heirateten, saß sie sozusagen auf dem Trockenen. Zumindest bis Fritz auftauchte und sie mit ständigen Darbietungen der Art von Romantik blendete, von der sie nur gelesen hatte. Die meisten anderen gleichaltrigen Mädchen hatten sich nicht so leicht von Fritz einwickeln lassen, aber die Wahrheit war, dass sie sich nach der Art von Liebe sehnte, die er ihr anbot und keinen triftigen Grund hatte, ihn abzuweisen. Nicht, wenn er sie ansah, als wäre sie die Antwort auf jedes Problem, das er jemals gehabt hatte. Nicht, wenn er so freundlich und respektvoll war und sie niemals ungefragt berührte. Die beiden Familien trafen sich und waren erleichtert, dass die jungen Liebenden zueinander gefunden hatten. Die Hamanns hofften, dass ihr wilder und bösartiger Sohn seine schlimmsten Triebe durch die Ehe mit dieser freundlichen Frau zügeln würde, und die Löwerts waren einfach nur erleichtert, dass ihre Tochter nicht dazu verdammt war, eine alte Jungfer zu werden und all die Freuden zu verpassen, die das Leben einer Frau bot. Die beiden verlobten sich und alle fanden es einfach wunderbar, dass die beiden den Schritt in die Ehe wagen wollten. Zumindest bis sich Ernas Schwangerschaft abzeichnete. Während Fritz nicht gewillt war, etwas zu tun, was ohne ausdrückliche Einladung als unpassend angesehen werden könnte, schien es, dass seine zukünftige Braut mehr als einladend gewesen war. Und das mehrmals. Doch selbst als ihr Bauch anschwoll und Fritz seiner Zukunft als Ehemann und Vater mit wachsender Besorgnis entgegensah, blieb die Welt um sie herum nicht stehen. Nun, da er nach Hannover zurückgekehrt war, lebte Fritz wieder das Leben eines deutschen Staatsbürgers, was bedeutete, dass er, wie alle jungen Männer in Deutschland, zu dieser Zeit seinen obligatorischen Militärdienst leisten musste. Fritz packte die Gelegenheit beim Schopfe und verließ Hannover und Erna nur wenige Monate vor ihrer Hochzeit und der Geburt, um seinen Wehrdienst im Elsass anzutreten. Er mochte seine Entscheidung in das Gewand des Patriotismus gekleidet haben, aber allen Beteiligten war klar, dass es ein Akt purer Feigheit war. Beinahe hätte sein Vater für die arme Erna interveniert und einen Brief aufgesetzt, in dem er die Situation erklärt und Fritz vom Dienst befreien lassen hätte, aber Fritz weigerte sich, bei einem solchen Betrug mitzumachen. Seine Zeit in der Armee war das letzte Mal gewesen, dass er mit seinem Leben wirklich zufrieden gewesen war. Und wenn er nun eine zweite Chance darauf bekam, würde er sie keinesfalls für ein Mädchen, das er kaum kannte, oder ein Baby, das er noch nie gesehen hatte, wegwerfen. Offensichtlich hatte er dies jedoch nicht mit diesen Worten zum Ausdruck gebracht, denn sonst hätte ihn sein Vater sicherlich zu Tode geprügelt. Nichtsdestotrotz brach Fritz im Oktober zum Wohle des Vaterlandes auf, um seinen Dienst in der elsässischen Stadt Colmar beim Schützenbataillon Nummer 10 anzutreten. Kapitel 4 – Das gute Leben. In seinen späteren Jahren bezeichnete Fritz seine Zeit im Elsass als die glücklichste seines Lebens. Tag und Nacht von sportlichen jungen Männern umgeben, verfiel er bald wieder dem Trott des Militärdienstes und machte genau dort weiter, wo er aufgehört hatte. Die Disziplin dieses Lebens vertrieb einen Großteil des Alltagsstresses, dem Fritz zu Hause ausgesetzt war. Hier musste er nicht selbst denken und Entscheidungen treffen, die sein eigenes Leben und das der anderen verändern könnten. Es gab Dienstzeiten und Befehle und er genoss all das. Schon bald wurde er von seinen Vorgesetzten für seine hervorragenden Leistungen ausgezeichnet. Insbesondere schien er ein ausgezeichneter Schütze zu sein, der bei den Schießübungen die besten Ergebnisse erzielte. Bei den Feldübungen war Fritz der Mann, zu dem seine Kameraden aufsahen, wenn sie wissen wollten, wie etwas zu tun war. Er war in höchstem Maße gehorsam und strotzte nur so vor Esprit de Corps, vor Gemeinschaftsgeist. Er zeigte eine Liebe und Bewunderung für seine Kameraden, die selbst dem bösartigsten Soldaten Tränen in die Augen treiben konnte. Und zum ersten Mal seit langer Zeit war Fritz innerlich wieder ruhig. Nun war er der Typ Mann, den sein Vater immer von ihm erwartet hatte. Männlich und stark. Gleichzeitig vermied er alle Tücken des zivilen Lebens, die er nicht ertragen konnte. Er schrieb zwar oft an seine Mutter und gelegentlich an die Frau, die bald die Mutter seines Kindes sein würde, und erzählte, wie sehr er sich auf ein Wiedersehen mit ihnen freute, aber in Wirklichkeit wollte er eine militärische Laufbahn einschlagen. Hier gehörte er hin, nicht da draußen in all das Chaos und die Verwirrung, sondern hierhin, wo sein Ziel klar vor Augen war und er sich nur darum kümmern musste, genau das zu tun, was man ihm sagte und wann man es ihm sagte. Die Anfälle, die ihn während seiner gesamten Jugend geplagt hatten, schienen nach der Pubertät abgeklungen zu sein, was bedeutete, dass es keinen triftigen medizinischen Grund gab, warum er nicht Berufssoldat werden konnte. Es war, als ob alle Hindernisse und Belastungen in seinem Leben weggefallen wären. Als er mitten in der Nacht von seinem Vorgesetzten aus der Kaserne geholt wurde, dachte er, dass nun alles vorbei sei. Dass einer der anderen Soldaten ihn wegen seiner langen Blicke in der Dusche angeschwärzt hätte, dass seine Kommandeure von seinem Ausschluss aufgrund medizinischer Gründe erfahren hätten, dass die Geschichte, wie er in Hannover Kinder belästigt hatte, ihren Weg hierher gefunden hätte, dass die verfluchte Anstalt in Hildesheim ihn aufgespürt hätte und verlange, dass er wieder in ihre Obhut gebracht werden solle, oder dass jemand, den er aus seinen schmutzigen Nächten in Zürich kannte, auf wundersame Weise über die Grenze gesprungen sei, um ihn mit einer Anschuldigung zu verdammen. Wie sich herausstellte, war es nichts so Abscheuliches. Die Offiziere wollten ihm die Nachricht nur unter vier Augen mitteilen, damit er seine Gefühle wieder unter Kontrolle bekam, bevor er wieder zu den anderen Männern zurückkehrte. Seine Mutter war gestorben. Die Nachricht vom Tod seiner Mutter zog ihm den Boden unter den Füßen weg. Er wusste nicht, was er sagen oder tun sollte. Betäubt kehrte er in seine Koje in der Kaserne zurück und schlüpfte unter die raue Decke. Seine Augen wollten sich jedoch nicht schließen. Er starrte nach oben auf die Sprungfedern des Oberbetts und versuchte zu verstehen, was man ihm gerade gesagt hatte. Sein erster Impuls war, wenn er sich nicht sicher war, was er als nächstes tun sollte, seiner Mutter zu schreiben und ihren Rat einzuholen. Doch das konnte er natürlich nicht. Sie war ja weg. Allmählich legte sich das schwere Gewicht der Erkenntnis auf seine Brust und drückte ihn in die hauchdünne Matratze. Sie war tot. Die einzige Person auf der ganzen Welt, die ihn geliebt hatte. Die einzige Person, die sich je um ihn gesorgt hatte. Sie war weg. Er hatte sie zurückgelassen, um seinen Traum, Soldat zu werden, nachzugehen, und nun würde er sie nie wiedersehen. Wenn er zu den Offizieren zurückginge und bettelte, würden sie ihn vielleicht zur Beerdigung gehen lassen. Um seine Brüder und Schwestern und ihre Ehemänner und Ehefrauen zu sehen, die alle trauerten oder zumindest so taten, als würden sie das. Keiner von ihnen hatte sie so geliebt wie er. Und das Schlimmste war, dass sein Vater das Ganze beherrschen würde. Ole Hamann, der Grund für den Untergang seiner Ehefrau. Er hatte sie zwar nicht getötet, aber er war derjenige, der sie in die Verzweiflung getrieben hatte. Er war derjenige, der sie mit seinem dreckigen Schwanz infiziert hatte. Er war derjenige, der eine Frau, die ihre besten Jahre bereits hinter sich gehabt hatte, gezwungen hatte, ein Kind nach dem anderen zu gebären, obwohl ihr Körper der Belastung nicht gewachsen gewesen war. Wenn es einen Übeltäter in dieser Geschichte gab, dann war er es. Fritz konnte es nicht tun. Er konnte ihm nicht ins Gesicht sehen. Nicht einmal für seine tote Mutter. Sie würde nicht einmal dort sein, um ihn zu sehen. Sie war weg. Das Einzige, was ihn erwarten würde, waren Gebrüll und Schuldzuweisungen von allen Seiten. Das würde er nicht tun. Es war ihm egal, was die Leute sagen oder denken würden. Sie alle hassten ihn sowieso schon. Ihre Meinung über ihn war von Ole bereits vergiftet worden, noch bevor er laufen gelernt hatte. Warum sollte er Zeit damit verschwenden, um ihre gute Meinung zu buhlen, wenn sie ihm im Grunde genommen völlig egal war? Warum sollte er sich um irgendeinen von ihnen kümmern, jetzt, wo seine Mutter tot war? Sie war seine einzige Verbindung zu ihnen gewesen. Mit ihrem Tod war diese Verbindung nicht mehr gegeben, er war losgelöst. Endlich war er frei von der Familie, frei von seinem Vater, frei von Hannover und allen, die dort wohnten. Die zukünftige Braut, die er nicht anfassen wollte, das Kind, dem er kein Vater sein wollte, das Haus, das er nicht bauen wollte. Dort gab es für ihn nichts als Kummer und Schmerz. Warum sollte er also jemals zurückblicken? Die Zukunft von Fritz Hamann war hier. Er hatte sich selbst einen Neuanfang geschaffen. Er würde diesen Weg fortsetzen und der Mann werden, der er sein sollte. Ein stolzer, standhafter Soldat der deutschen Streitkräfte. Ein hervorragender Schütze. Jemand, zu dem die frisch einberufenen jungen Männer aufschauen und dem sie nacheifern konnten. Mit zusammengepresstem Kiefer zwang er sich, die Augen zu schließen. Vorschriftsmäßig mussten sie am nächsten Tag in aller Früh zu Feldübungen antreten und schlechte Nachrichten oder schlechtes Wetter waren keine Entschuldigung für eine minderwertige Leistung des besten Jungen der Einheit. Gegen Mittag brach er zusammen. Die anderen Soldaten seiner Einheit bemühten sich, ihn zu decken, obwohl sie sich sicher waren, dass die Übung abgebrochen werden würde, sobald die Offiziere bemerkten, dass jemand tatsächlich krank war. Als sie versuchten, ihn zu bewegen, rollten Fritz Augen nach hinten und er begann zu zittern. Die Epilepsie, die ihn in seiner Jugend geplagt hatte, war mit voller Wucht zurückgekehrt. Die Sanitäter trafen schnell ein und Fritz wurde in aller Eile in das nächstgelegene Militärkrankenhaus gebracht, wo er bald wieder zu sich kam und anfing, Geschichten zu erzählen. Hitzschlag, Erschöpfung, irgendeine Entschuldigung für seinen schlechten Gesundheitszustand, außer der Wahrheit, dass die Anfälle seiner Jugend zurückgekommen waren, um ihn in der Zeit des Stresses und der Trauer wieder niederzuschlagen. Da man das Beste von dem jungen Soldaten glaubte, wurde er bald entlassen und zum Dienst zurückgeschickt. Aber es dauerte kaum eine Woche, bis er wegen seiner ständigen Schwindelanfälle wieder auf dem Boden lag. Immer wieder verlor er das Bewusstsein. Und je öfter das geschah, desto größer wurde sein Stress. Er wusste, dass man ihn noch am selben Tag aus der Armee entlassen würde, sollte man herausfinden, dass er an Epilepsie litt. Seine Karriere war vorbei. Seine Hoffnungen und Träume von einem neuen Leben hatten sich zerschlagen. Es war der Stress dieser Erkenntnis, der seine Anfälle verschlimmerte. Es dauerte nicht lange, bis er an einem Tag, den er für einen normalen Übungstag gehalten hatte, aufwachte und sich erneut in einem Krankenhaus wiederfand, ohne zu wissen, wie er dorthin gekommen war. Keiner seiner Offiziere wartete dort, um ihn zum Lager zurückzufahren. Keiner der Ärzte oder Schwestern wollte ihm irgendetwas sagen. Er war dort ein Gefangener, während sie an ihm herumstocherten und versuchten, die genaue Art der Krankheit zu bestimmen, die ihm ständig das Bewusstsein raubte. Als er sich das erste Mal solch langwierigen medizinischen Untersuchungen unterzogen hatte, waren sie abrupt abgebrochen worden, als er beschlossen hatte, die Armee zu verlassen. Nun, da er die Realität des zivilen Lebens kennengelernt hatte, empfand er die Zeit im Krankenhaus als willkommenen Urlaub. Da draußen gab es nichts mehr für ihn, nichts, was er wollte, niemanden, der sich für ihn interessierte. Er blieb so lange dort, bis schließlich die Diagnose Demenz praecox gestellt wurde. Dieser heute nicht mehr gebräuchliche medizinische Begriff, der in der Regel mit frühzeitiger Wahnsinn oder vorzeitige Demenz übersetzt wird, wurde inzwischen durch den allgemeinen Begriff Schizophrenie ersetzt. Damals ging man davon aus, dass es sich um eine unheilbare und degenerative Krankheit handelte, die Hamanns kognitive Funktionen weiter beeinträchtigen würde, sodass er sich nicht mehr konzentrieren, keine Erinnerungen mehr behalten und seine Ziele nicht mehr verfolgen konnte. Die Pharmakologie würde auf Jahrzehnte hinaus keine Linderung dieser Symptome bringen, sodass er zu diesem Zeitpunkt, als er für die Armee nicht mehr brauchbar war, ehrenvoll mit einer relativ geringen Invalidenrente von 21 Mark pro Monat entlassen wurde, mit der er seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Bei seiner Rückkehr nach Hannover hatte er damit gerechnet, dass ihm seine zukünftige Frau die kalte Schulter zeigen würde, da er sie und sein neugeborenes Kind so bereitwillig im Stich gelassen hatte, doch er konnte nicht einmal ahnen, wie er empfangen werden würde. Sein Vater und der Hausarzt holten ihn vom Bahnhof ab und er wurde in die Zelle eines Sanatoriums gesperrt, bevor er überhaupt die Möglichkeit hatte zu begreifen, was geschah. Erst nachdem der Arzt ihn im Zimmer eingeschlossen hatte, erklärte er schließlich die Situation. Hamann Senior hatte die Nachricht erhalten, dass sein kranker Sohn nach Hause zurückkehren würde und dass Vorbereitungen für seine Pflege getroffen werden sollten. Er sah dies als Gelegenheit, sein Problemkind wieder aus den Augen und aus dem Sinn weggesperrt zu sehen, ohne dass die Mutter für seine Freilassung kämpfen konnte. Wenn es nach Ole ging, würde Fritz nie wieder die Freiheit erblicken. Er würde dauerhaft in demselben Sanatorium bleiben, in dem er beim letzten Mal eingewiesen worden war. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte Ole Hamann große Anstrengungen unternommen und ein Dossier zusammengestellt, in dem er alle Beweise für das Fehlverhalten und die Verhaltensauffälligkeiten seines Sohnes, die bis in die Kindheit zurückreichten, akribisch aufgelistet hatte. Er erzählte jedes beschämende Detail von Fritz' ungewöhnlichen Interaktionen mit anderen Kindern, seinem Wunsch, Jungen zu belästigen, seinem Verlassen seiner Familie und seiner offensichtlichen Vermeidung sexueller Normalität. Sogar seine enge Beziehung zu seiner Mutter wurde als moralische Schwäche dargestellt, die durch eine Missbildung seines Gehirns von Geburt an verursacht worden sei. Für Ole war es der endgültige Todesstoß für das Monster, das ihn jahrelang geplagt hatte. Für Fritz war es eine offene Kriegserklärung, während ihre gegenseitigen Manöver zuvor subtil und versteckt durchgeführt worden waren. Zu Oles Unglück hatte der Hausarzt Dr. Andrei, der den jungen Fritz schon als Kind betreut hatte, wesentlich mehr Interesse daran, dem jungen Mann eine gerechte Beurteilung zukommen zu lassen, als die von seinem Vater vorbereitete Anordnung einfach abzustempeln. Im Laufe von Stunden und dann Tagen führte er die gründlichste psychische Beurteilung von Fritz aller Zeiten durch. Er sah sich die Aufzeichnungen über seine frühere Haftzeit an, untersuchte die Krankengeschichte, die ihm die Armee zur Verfügung gestellt hatte, und verwickelte Fritz in ein Gespräch über seine kriminelle Vergangenheit, anstatt direkt zu Vorwürfen und Schuldzuweisungen überzugehen. Andrei schaffte es zwar nicht, Fritz neue Informationen zu entlocken, aber mit der Zeit entspannte sich der junge Mann so weit, dass er sich auf das Gespräch einließ und seine Handlungen rechtfertigte, so gut er konnte. Am Ende wollte der Arzt seiner Einweisung in die Anstalt nicht zustimmen. Er hielt den jungen Mann für homosexuell und damit für moralisch minderwertig, aber er glaubte nicht, dass er geisteskrank oder so überfordert sei, dass er kein normales Leben mit ausreichender Unterstützung durch seine Familie führen könne. Und so hatte sich Ole Hamann selbst in die Enge getrieben. Indem er den Hausarzt mit einbezogen hatte, hatte er den Erfolg seines Vorhabens von dessen Ansehen in der örtlichen Gemeinschaft abhängig gemacht. Wenn er jetzt loszog und versuchte, Fritz auf anderem Wege einzuweisen, könnte der Arzt ihn beschuldigen, einen jungen Mann mit gesundheitlichen Problemen nicht zu unterstützen, der überhaupt kein Schwach- oder Wahnsinniger sei, als den Ole Fritz immer wieder dargestellt hatte. Ole konnte also nichts anderes tun, als auf eine bessere Gelegenheit zu warten, um den Jungen loszuwerden. Um nicht zum Gegenstand von Klatsch und Tratsch zu werden, musste er seinen unnützen Verwandten allerdings vor dem Existenzminimum bewahren. Im stolzen Alter von 24 Jahren wurde Fritz Hamann schließlich entlassen und konnte wieder ein freies Leben führen. Dabei war er sich durchaus bewusst, dass seine Situation ebenso prekär war wie die finanzielle Unterstützung, die er nun von seinem Vater verlangen konnte. Das Einzige, was ihn schützte, war die öffentliche Meinung. Wenn er die verlieren würde, wäre er einem weiteren Angriff seines Vaters ausgesetzt. Sobald er etwas anderes als der ideale Bürger war, war er in Gefahr. Also war er nun gezwungen, mit seiner zukünftigen Braut und seinem Kind in eine Wohnung zu ziehen. Er musste so tun, als sei er ein normaler Mann mit normalen Interessen, der mit der mageren Rente, die er von der Regierung erhielt, so gut wie möglich über die Runden kam. Natürlich mit ein wenig finanzieller Unterstützung durch seinen Vater. Ole Hamann ärgerte sich über jede Mark, die er seinem verhassten Sohn überlassen musste. Hätte er seine Wohltätigkeit vorführen und damit anderen beweisen können, dass Fritz nicht in der Lage war, seine Finanzen zu verwalten, wäre die Sache anders gelaufen, aber dank der ehrenvollen Entlassung und der Intervention des Arztes war ihm diese Möglichkeit versagt. Doch wenn er seinen Sohn wie einen Angestellten bezahlen musste, dann würde Ole sein Bestes tun, um auch aus ihm jedes Quäntchen Arbeit herauszuholen. Also schickte er den Mann wieder in die Zigarrenfabrik, wo er einst so erfolgreich gewesen war, und zu den Leuten, deren Söhne er einst sexuell missbraucht hatte. Da er der Sohn des Chefs war, mussten sie Fritz zwar tolerieren, aber das bedeutete nicht, dass sie ihn mit offenen Armen aufnahmen. Vermutlich gab es in der ganzen Stadt niemanden, der Tag für Tag so verunglimpft wurde. Der Konflikt mit seinem Vater beherrschte Fritz Gedanken so sehr, dass er zu einem seltsamen, nachgiebigen Partner für seine Verlobte wurde. Eine Frau, die bereits unter der schrecklichen Schande gelitten hatte, ein uneheliches Kind zu bekommen, zu einer Zeit, als solche Dinge als unaussprechlich galten. Nun war sie gezwungen, diesen Mann zu ertragen, der sie in ihrer Not freudestrahlend im Stich gelassen hatte. Einen Mann, der von den Menschen in ihrem Viertel so sehr verabscheut wurde, dass es für ihn kaum sicher war, nachts durch die Straßen zu gehen, ohne Repressalien zu befürchten. Sie nahm ihn zurück, weil sie im Grunde genommen keine Wahl hatte, wenn sie ein Dach über dem Kopf für sich und ihr Kind haben wollte. Aber sie hatte Fritz klargemacht, dass ihre Beziehung, so wie sie war, zu Ende sein würde, wenn er nicht auf die Beine käme und auf angesehenere Weise für sie sorgte. Trotz der Tatsache, dass bei ihm eine Demenz praecox diagnostiziert wurde, die angeblich seine Fähigkeit, klar zu denken oder seine Zukunft zu planen, beeinträchtigte, war Fritz in der Lage, einige clevere Intrigen zu schmieden. Wenige Monate später reichte er mit Hilfe des Familienanwalts eine Klage gegen seinen Vater ein und verlangte Invalidenrente und Unterhaltszahlungen, da er als medizinisch entlassener Veteran gezwungen sei, eine Arbeit zu verrichten, zu der er körperlich nicht in der Lage sei. Dies war das erste Mal, dass Fritz versuchte, das Rechtssystem zu nutzen, um sich an seinem Vater zu rächen, anstatt einfach den Ruf seiner Eltern durch seine Handlungen zu schädigen. Als Ole die Papiere zugestellt wurden, kam es fast zu einer Schlägerei. Das war etwas, das Fritz anscheinend nicht nur erwartet hatte, sondern auch genoss. So achtete er darauf, sich an einem öffentlichen Ort aufzuhalten, sodass jeder mitbekam, als sein Vater eintraf, ihn anschrie und anpöbelte. Als sein Vater die Faust erhob, reckte er nur das Kinn und lächelte erwartungsvoll. Wenn er seinen Vater wegen Körperverletzung verhaften lassen könnte, würde das seiner Klage nur noch mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Damit wäre der Beweis erbracht, dass sein Arbeitgeber ihm gegenüber feindselig eingestellt war und ihn absichtlich in Situationen brachte, die ihm schadeten. Nur das rasche Eingreifen von Oles Geschäftspartnern, die ihn zurückhielten, verhinderte, dass Fritz die öffentliche Meinung sofort auf seine Seite zog. Als die Klage schließlich vor Gericht kam, hatte Ole sich beruhigt, einen kompetenten Anwalt engagiert und war mehr als fähig, dem Richter zu beweisen, dass die Beschäftigung seines Sohnes zusammen mit der sonstigen finanziellen Unterstützung, die er über die Jahre hinweg geleistet hatte, tatsächlich ein mehr als tapferer Versuch war, seinen moralisch minderwertigen Sohn zu unterstützen. In Anbetracht dessen, was das Gericht dank des umfangreichen Dossiers, das sein Vater zusammengestellt hatte, über Fritz wusste, dauerte es nicht lange, bis das Urteil zu Fritz Ungunsten ausfiel. Das, was Fritz für den perfekten Weg gehalten hatte, um sich noch mehr Geld zu sichern und damit Erna loszuwerden, hatte genau zum Gegenteil geführt, da er nach seiner fristlosen Entlassung aus der Zigarrenfabrik nun unter dem Einkommensverlust litt. Also wechselte er die Taktik, um die Situation zu meistern und wurde in jeder Hinsicht der perfekte Ehemann für Erna, außer in rechtlicher Hinsicht. Leider belastete diese Täuschung seine ohnehin schon angeschlagene psychische Gesundheit zusätzlich. Fritz war sich darüber im Klaren, dass alles, was nach illegalem Verhalten aussah, seine Rückkehr in die Anstalt zur Folge haben könnte und er durfte daher nicht in alte Gewohnheiten verfallen. Ob er nun einen Raubüberfall beging, um seine finanziellen Probleme zu lösen oder jemanden sexuell belästigte, um die inneren Spannungen abzubauen, er hätte sich damit wieder in das Fadenkreuz seines Vaters begeben und ihm die nötige Munition geliefert, um ihn zur Strecke zu bringen. Da ihm keine andere Möglichkeit blieb, um über die Runden zu kommen, ging er schließlich zu seinem Vater und bat ihn um einen neuen Job. Doch das Gespräch verlief nicht sehr gut. Sie trafen sich im Haus der Familie, das nach dem Tod von Fritz' Mutter so still wie ein Grab war. All seine Geschwister waren schon vor langer Zeit ausgezogen und lebten ihr eigenes Leben. Ole ertrug Fritz' Anwesenheit nur so lange, bis er sicher war, dass er keine Gelegenheit verpasst hatte, den Jungen noch mehr Demütigungen erleiden zu lassen, bevor er Nein sagte. Er würde Fritz keine weitere Arbeit geben, nicht nachdem der Junge das letzte Mal die Hand gebissen hatte, die ihn fütterte. Fritz hatte sich Argumente zurechtgelegt, um auf die Bedürfnisse seiner jungen Familie und seine schwierige finanzielle Lage hinzuweisen, die ihn zur Klage veranlasst hatte. Ole war das völlig egal, da ihn die Probleme seines Sohnes nicht interessierten. Der Junge hatte ihn verraten und würde in nächster Zeit keine Almosen mehr bekommen. Seiner Meinung nach war Fritz einfach nur faul und wollte gut leben, ohne arbeiten zu müssen, was in Oles Augen eine Todsünde war. Also solle er sich gefälligst eine Arbeit suchen, anstatt mit dem Hut in der Hand zu seinem Vater zu kommen. Unnötig zu erwähnen, dass Fritz dies überhaupt nicht gefiel. Er war nicht zum Betteln gekommen, sondern wollte einen Mann, der zahlreiche Unternehmen besaß, höflich um Hilfe bei der Arbeitssuche bitten. Seiner Meinung nach hatte er schließlich bereits bewiesen, dass er gute Arbeit leisten konnte, wenn man ihm die Gelegenheit dazu gab, und sich sogar in der Rolle hervorgetan, die sein Vater ihm in der Vergangenheit zugewiesen hatte. Daher fiel es ihm schwer, diese Ablehnung nicht als persönlichen Angriff zu verstehen, was sie im Grunde genommen ja auch war. Der Streit eskalierte, da keiner der beiden starkköpfigen Männer nachgeben wollte und beide glaubten, der andere wolle ihm aus reiner Bosheit absichtlich Schaden zufügen. Schließlich reichte es dem älteren Hamann. Er fiel in seine alten Gewohnheiten zurück und erhob wie schon so oft die Hand gegen sein jüngstes Kind. Doch Fritz war nun kein verängstigtes Kind mehr, sondern ein erwachsener Mann und ein ausgebildeter Soldat. Und er hatte sein Leben lang unter den Misshandlungen seines Vaters gelitten, was seine Wut zusätzlich schürte. Als Ole dieses Mal ausholte, traf Fritz ihn direkt am Kiefer und brachte den älteren Hamann zu Fall. Das Gebrüll hatte ausgereicht, um die Nachbarn zu beunruhigen, und als nun auch noch Möbel zu Bruch gingen, wurde schnell die Polizei gerufen. Als diese eintraf, war die Schlägerei bereits so eindeutig zu Fritz' Gunsten verlaufen, dass niemand auf die Idee kam, Ole wäre der Angreifer gewesen. Also wurde der jüngere Mann verhaftet, doch sein Vater wollte keine Anzeige erstatten. Schließlich passte dieser Vorfall so viel besser in seinen langfristigen Plan, war er doch nicht nur der Beweis dafür, dass Fritz eine Gefahr für sich und andere darstellte, sondern auch ein Grund, ihn erneut in die Anstalt einzuweisen. Also beantragte Ole die Zwangseinweisung des jungen Mannes, die er mit versuchter Erpressung und verbalen Morddrohungen begründete, die sein Sohn angeblich ausgesprochen hatte. Leider gab es keine Beweise für diese Behauptungen. Falls Fritz versucht hatte, seinen Vater zu erpressen oder ihm Gewalt angedroht hatte, so hatte es niemand gehört. Ole selbst weigerte sich natürlich, auch nur darüber zu sprechen, welche Informationen sein Sohn haben könnte, um ihn zu erpressen. Sein Ruf wäre irreparabel geschädigt worden, wenn allein die Anschuldigungen über seine Taten an die Öffentlichkeit gelangt wären. Dies wiederum brachte ihn zu einem Moment der Erkenntnis. So sehr er seinen Sohn auch verabscheute und ihn immer wieder zwang, Farbe zu bekennen, so hatte der Junge es nie so weit getrieben und ihm tatsächlich materiellen Schaden zugefügt. Fritz wusste genug über seine Geschäfte und vor allem über die schmutzige Arbeit, die er auf den Schienen geleistet hatte, dass er seine Anschuldigungen öffentlich machen und Ole ruinieren könnte. Obwohl er im Laufe der Jahre und meist im Eifer des Gefechts immer wieder angedeutet hatte, genau das zu tun, war es nie dazu gekommen. Entweder empfand der Junge noch eine gewisse Zuneigung für seinen Vater oder hielt ihn für zu wertvoll, um ihn dauerhaft aus dem Verkehr zu ziehen. Trotzdem befanden sie sich in einer Sackgasse, in der die Spannungen nur durch einen Versöhnungsversuch seitens Ole beseitigt werden konnten. Er würde zum ersten Mal in seinem Leben der Klügere sein müssen. Keiner der beiden Männer entschuldigte sich bei dem anderen, aber allmählich kehrten sie zu einem Gleichgewicht zurück und Ole hielt seinem Sohn eine Art Olivenzweig hin. Der junge Mann solle sich nach Geschäftsmöglichkeiten umsehen und wenn er seinem Vater eine realisierbare Option präsentierte, würde er eine Investition in Betracht ziehen. Dieses Geschenk war genau das, was Fritz brauchte und das im richtigen Moment. Ein Job, ein Einkommen, eine Zukunft, auf die er hinarbeiten konnte, ohne die erdrückende Präsenz des drohenden Schattens seines Vaters ertragen zu müssen, der ständig über ihm lungerte. Erna war ebenfalls begeistert, als er mit der Nachricht nach Hause zurückkehrte, und die beiden stellten sofort alle erforderlichen Nachforschungen an, um eine realisierbare Möglichkeit in Hannover zu finden. Aufgrund ihrer gemeinsamen Erfahrung entschieden sie sich schließlich für einen Fischhandel und fanden nicht nur einen idealen Standort für ihr Geschäft, sondern auch Lieferanten, die sie jederzeit mit frischem Fang versorgen könnten. Als Fritz Ole seinen Geschäftsplan vorstellte, rechnete er fast damit, dass er ihm den Teppich unter den Füßen wegziehen würde. Stattdessen gab es nur einen kleinen Änderungswunsch, mit dem er nicht gerechnet hatte, der jedoch weniger ein persönlicher Angriff auf ihn war, sondern vielmehr eine Variable, die er nicht bedacht hatte. Anstatt das Unternehmen auf Fritz' Namen anzumelden und die Immobilie auf seinen Namen zu kaufen, schlug Ole vor, alles auf Erna laufen zu lassen. Auf diese Weise konnte Fritz weiterhin seine Militärrente in Anspruch nehmen, ohne dass man ihm seine Arbeitsfähigkeit vorwerfen konnte. Sein Vater war schon immer sehr geschäftstüchtig gewesen und Fritz war mit dieser Änderung schnell einverstanden, worüber Ole sehr erfreut war. Fritz hatte seine Verlobte noch nie gut behandelt und nun hatte er dafür gesorgt, dass sie und sein Enkelkind selbst dann versorgt waren, wenn er seinen Sohn wieder einsperren lassen müsste. Oder besser gesagt, seine Enkelkinder. Denn in seinem Bemühen, seine Frau zu besänftigen, wuchs Fritz offenbar über sich hinaus und sie wurde ein zweites Mal schwanger. Schließlich eröffneten sie ihren Fischhandel, der von Anfang an recht passabel lief. Angesichts seiner Unbeliebtheit hielt Fritz sich lieber im Hintergrund, um Fische auszunehmen und zuzuschneiden, während Erna, die trotz ihrer schlechten Wahl des Ehemanns bei allen sehr beliebt war, zum Gesicht des Geschäfts wurde. Fritz war überwältigt von ihrem Erfolg, bis er erkannte, dass ihnen nach Abzug sämtlicher Kosten nur ein Bruchteil der Einnahmen blieb. An diesem Punkt geriet er in Panik. Sie hatten bereits ein Kind, das ein kleines Vermögen kostete, und ein zweites war unterwegs. Sie hatten so viel Fischkopfsuppe, wie sie essen konnten, aber Kleidung, Miete und alles andere summierte sich schnell. Der anfängliche Boom des Fischgeschäfts ebbte ab, als der Reiz des Neuen nachließ, und schon bald sah sich das junge Paar mit der harten Realität des Kleinunternehmertums konfrontiert. Nach vielen Diskussionen beschlossen sie, dass das Einkommen aus dieser einen Quelle nicht ausreichte, um ihre vierköpfige Familie zu ernähren, also musste sich einer von ihnen eine zusätzliche Arbeit suchen. Da Erna das Gesicht des Geschäfts war und Fritz nur hinter den Kulissen und meistens nachts arbeitete, war er der ideale Kandidat. Als Krönung dieser Demütigung half Ole bald auch noch im Fischladen aus. Natürlich nicht bei der körperlichen Arbeit, das wäre unter seiner Würde gewesen, sondern beim Papierkram und bei den Verhandlungen mit den Lieferanten. Erna konnte ihn gar nicht genug dafür loben, aber für Fritz war schon die kleinste Hilfe von ihm ein weiterer Messerstich. Je mehr Erna ihren Vater zu schätzen lernte, desto verzerrter nahm Fritz die Situation wahr. Sein Vater hatte schon zu Lebzeiten der Mutter jungen Frauen nachgestellt. Also stellte er eine Verbindung zwischen dem plötzlichen Sinneswandel seines Vaters in Bezug auf die Unterstützung von Fritz' Familie und dessen neuer, unverschämt positiver Beziehung zu Erna her. Und der Überschreibung aller Geschäftsgüter auf ihren Namen. Und der erneuten Schwangerschaft. Doch all das existierte nur in seiner Fantasie. Ole hatte lediglich ein geschäftliches Interesse an dem Fischgeschäft, um seine Investition zu schützen und eine positive Rendite zu erzielen. Er baute zwar eine gute Arbeitsbeziehung zu Erna auf und fragte sich oft laut, wie eine so vernünftige und gut gebaute Frau mit seinem geistesgestörten Zwerg von einem Sohn zusammenkommen konnte, tat aber nichts Verbotenes. Trotzdem wurde Fritz das Gefühl nicht los, dass er durch Ernas Forderung, sich woanders Arbeit zu suchen, aus seinem Haus und seinem Geschäft gedrängt wurde. Es war, als würde sie den Platz für seinen Nachfolger freimachen. Wie bei seinem Vater war jedoch auch ihre Motivation fast ausschließlich geschäftlicher Natur. Fritz war furchtbar im Umgang mit den Kunden und Erna hatte schnell erkannt, dass sie seine Aufgaben im Hinterzimmer wesentlich effizienter und schneller erledigen konnte. Er war überflüssig, entbehrlich, unnütz. Eine Belastung für die Familie, die keinen Beitrag leistete. Es fühlte sich an, als wäre er wieder ein Kind, das die ganze Abscheu und Verachtung seines Vaters zu spüren bekam. Als er einen Posten als Versicherungsvertreter bekam, schien das ideal zu sein. Solange er erfolgreich war, würde er eine beträchtliche Summe in Form von Provisionen einbringen, um ihre finanziellen Schwierigkeiten zu lindern. Und er wäre gleichzeitig aus dem Haus, sodass Erna den Fischladen weiterführen konnte, ohne dass ihr seine Versuche, sie zu unterstützen, Kopfschmerzen bereiteten. Leider sah die Realität ganz anders aus. Fritz verbrachte den Großteil seiner Zeit auf Reisen und selbst wenn er in der Stadt war, sah er seine Frau nur selten, weil im Geschäft so viel zu tun war. Seine Verkaufserfolge waren erstaunlich gering, obwohl Deutschland gerade einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte. Zwar eilte ihm sein Ruf nicht mehr voraus, wenn er in der Ferne unterwegs war, aber ihm war inzwischen die Persönlichkeit eines Mannes zu eigen geworden, der daran gewöhnt war, gehasst und ignoriert zu werden. Zudem wirkte er oft sehr geheimnisvoll und manchmal geradezu skurril, sodass er keinen guten Eindruck bei potenziellen Kunden hinterließ. Da er also sehr wenig Geld verdiente und die meiste Zeit nicht zu Hause war, wuchs sein Missvertrauen gegenüber der Treue seiner Frau. Angelockt von der freundlichen Bedienung und den Sonderpreisen, die Erna ihnen machte, kamen seit seiner Abwesenheit immer mehr Studenten in den Fischladen. Diese Rabatte wurden bald durch die vielen Weiterempfehlungen zufriedener Kunden wettgemacht. Aber Fritz konnte einfach nicht verstehen, warum man Zeit mit ihr verbringen wollte und zog sofort die schmutzigsten Schlüsse. Eines Tages kehrte er unglücklich, frustriert und erschöpft von der Arbeit heim und fand eine Gruppe von Studenten vor dem Geschäft vor. Dabei war der Laden nicht zu ihrem Treffpunkt geworden, sie waren sich vielmehr zufällig beim Einkaufen begegnet. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Fritz stürmte an der Warteschlange vorbei, ignorierte die lautstarke Begrüßung durch sein älteres Kind und hielt seiner Verlobten eine groteske Strafpredigt. Er beschuldigte sie der Untreue und behauptete, dass die Kinder nicht von ihm seien und dass sie ihn gezwungen habe, einen Job weit weg von zu Hause anzunehmen, damit sie mehr Zeit für ihre Affären habe. Das wiederum war nun für sie der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Sie war in ihrem ganzen Leben noch nie so gedemütigt und beleidigt worden. Das Gebäude, der Laden und die Wohnung liefen auf ihren Namen und die Kinder galten vor dem Gesetz als ihre eigenen. Als sie nun ihre Verlobung löste und ihm erklärte, er solle verschwinden, war das also ihr gutes Recht. Doch Fritz, der sich so in Rage geredet hatte, hörte nicht auf zu schimpfen und zu toben. Er hatte ein ganzes Leben voller Wut an ihr auszulassen und erst, als er bemerkte, dass sie ihm längst nicht mehr zuhörte, sondern wieder ihre Kunden bediente, als ob er nicht da wäre, begriff er ihre Worte. An diesem Punkt änderte sich sein Tonfall ziemlich abrupt. Zuerst versuchte er, die ganze Sache als eine Art Loyalitätstest ihm gegenüber darzustellen. Als ihm das nicht gelang und ihm die Realität der Situation bewusst wurde, bettelte und flehte er sie an. Er besaß nichts Eigenes, abgesehen von dem Koffer mit den Kleidern, der ihn auf seinen Geschäftsreisen begleitete. Das Gebäude gehörte ihr, das Geschäft gehörte ihr, die Wohnung darüber gehörte ihr, die Kinder gehörten ihr. Er hatte nie die Verantwortung für etwas übernommen, also hatte er auch nie die Macht darüber erhalten. Sie konnte tun und lassen, was ihr gefiel, und Fritz aus dem Haus zu werfen, ohne dass er etwas für dieses Leben vorzuweisen hatte, das er unbedingt mit ihr hatte aufbauen wollen, gefiel ihr sehr. In seiner Verzweiflung rannte er zu seinem Vater, in der Hoffnung, dass der alte Mann die Wogen glätten und eine Art Versöhnung zwischen ihm und seiner Frau herbeiführen oder zumindest dafür sorgen könnte, dass er seinen gerechten Anteil an dem Unternehmen erhält, das er mitbegründet hatte. Doch sein Vater lachte ihm nur ins Gesicht. Er hatte seit seiner Unterschrift unter den Finanzierungspapieren darauf gewartet, dass Erna Fritz endlich ebenso leid war, wie er seines Sohnes überdrüssig war, seitdem dieser ein kleiner Junge gewesen war. Das war das perfekte Ergebnis für Ole. Er besaß Anteile an einem Geschäft, das gut lief, seine Enkelkinder waren versorgt und sein Ruf gesichert, egal was Fritz sagte oder tat. Denn nun wussten alle, dass Fritz derjenige war, der das Problem war. Fritz war derjenige, der eine Beziehung mit der Mutter seiner Kinder weggeworfen hatte, nachdem er sich geweigert hatte, sie zu heiraten. Fritz war derjenige, der nicht in der Lage gewesen war, das Geschäft zu führen, das sein Vater ihm auf dem Silberlöffel serviert hatte. Ein Geschäft, das eine Frau ohne jegliche Erfahrung in ein profitables Unternehmen verwandelt hatte. All die Geschenke, die auf Fritz herabgeregnet waren, hatte er weggeworfen und dann hatte er auch noch die Hand gebissen, die ihn fütterte. Doch damit war jetzt Schluss. Nie wieder würde Ole seinem ungeliebten Sohn auch nur einen einzigen Pfennig geben müssen. Nie wieder würde er die Drohungen und Erpressungen ertragen müssen. Das war der Todesstoß für Fritz' Glaubwürdigkeit, und es war das letzte Mal, dass sein Vater jemals wieder mit ihm sprechen musste. Kapitel 5: Ein zweischneidiges Schwert. Nun waren auch die letzten Verbindungen zu seinem alten Leben gekappt worden. Fritz verließ sein Elternhaus zum letzten Mal, ohne einen Plan, der ihm den Weg wies, aber auch ohne eine Macht, die ihn in seine Schranken weisen konnte. Sein ganzes Leben lang hatte er Einschränkungen erlebt. Was wäre mit seinem Ruf möglich? Welches Fehlverhalten würde seine Verlobte tolerieren? Was würde sein Vater sagen? Was würde seiner Mutter das Herz brechen? Doch nun waren alle diese Ketten gesprengt. Er besaß vielleicht keinen Pfennig mehr, aber dafür die perfekten Fähigkeiten, um Berufsverbrecher zu werden. Er blieb in Hannover und war bald abwechselnd als Hochstapler oder Einbrecher aktiv und baute sich langsam ein Netzwerk in der kriminellen Unterwelt auf, das das legale Adressbuch seines Vaters in den Schatten gestellt hätte. Anfangs war er der Mann, den man rief, wenn ein Schloss geöffnet werden musste, doch schon bald wechselte er in eine passivere Rolle und nahm mit Schmugglern und Hehlern außerhalb der Stadt Kontakt auf, um Diebesgut zu vertreiben. In dieser Rolle erwies er sich als so wertvoll, dass er nach einem Jahr kaum noch Einbrüche verüben musste. Plötzlich trat dieser Erfolgswille, den sein Vater bei seinem widerspenstigen und abscheulichen Sohn immer vermisst hatte, auf merkwürdige Weise in den Vordergrund und Fritz nutzte alles, was sein Vater ihm im Laufe der Jahre beizubringen versucht hatte, um seine Tätigkeit auszudehnen. Um einer unangemessenen Kontrolle seines Einkommens zu entgehen, nahm er im Laufe der Jahre verschiedene legale Arbeiten an. Wie sich herausstellte, trugen seine Erfahrungen sowohl als Geschäftsinhaber als auch in vielen verschiedenen Jobs, die sein Vater ihm aus eigennützigen Gründen angeboten hatte, unerwartete Früchte, denn Fritz fand sich überraschend qualifiziert für eine Reihe von Einstiegspositionen. Während er in seiner Jugend wahrscheinlich körperlich anstrengendere Berufe gewählt hatte, um seine Männlichkeit zu behaupten, fühlte er sich nun nicht mehr gezwungen, dem Ideal der Heterosexualität zu folgen, das ihm so lange aufgezwungen worden war. Stattdessen konnte er eine körperlich recht passive Arbeit wählen, sodass er mehr Energie für seine privaten Interessen hatte. Seine erste legale Arbeit war eine Anstellung in einer Behörde, die ihm zu seiner Freude neue illegale Möglichkeiten eröffnete, sowohl erwartete als auch völlig unerwartete. Erwartungsgemäß lernte er sehr schnell, wie er eine Vielzahl von betrügerischen Aktivitäten innerhalb des Büros durchführen konnte, um Gelder in die eigene Tasche zu stecken. Unerwartet war dagegen jedoch die Bekanntschaft mit einer Kollegin, die in ihm eine Art Seelenverwandten erkannte und ihn schon bald einlud, die Abende mit ihr zu verbringen. Zunächst hielt er die Einladung für ein romantisches Angebot und wies sie barsch ab, um sein Desinteresse an solchen Dingen deutlich zu machen. Doch allmählich wurde ihm klar, dass sie einfach nur Zeit mit ihm verbringen und ihn näher kennenlernen wollte, als es der Arbeitsalltag zuließ. Ihr waren seine betrügerischen Aktivitäten im Büro zwar nicht entgangen, aber sie wollte ihn deswegen nicht erpressen oder in Schwierigkeiten bringen. Tatsächlich gab sie ihm bald zu verstehen, dass sie im Laufe der Jahre selbst einige eigennützige Korrekturen an den Büchern vorgenommen hatte. Zunächst begriff er nicht, warum sie ihm das gestand, aber allmählich erkannte er, dass sie sein Vertrauen gewinnen und eine Ahnung davon bekommen wollte, wie flexibel seine Moralvorstellungen waren. Da er keine hatte, dauerte es nicht lange, bis sie auf den Punkt kam. In ihrer Freizeit war sie Totengräberin. Sie grub die Leichen aus, beraubte sie ihrer Wertsachen und verkaufte sie weiter. Die meiste Zeit brauchte sie nicht einmal einen Hehler, da die Opfer ihrer Raubüberfälle die Diebstähle ja nicht meldeten. Allerdings fehlten ihr die körperliche Kraft und die Ausdauer, um möglichst viel aus den üppigen Friedhöfen rund um die Kirchen von Hannover herauszuholen. Sie brauchte jemanden, der ihr bei den schweren Arbeiten half, und sie war mehr als bereit, den Erlös mit ihm zu teilen. Und Fritz war glücklich angesichts ihres Angebots und mit seinen Verbindungen als Hehler war es das perfekte Unternehmen für ihn. Also zog er mit seiner neuen Freundin los, um von ihr zu lernen, wie man Gräber ausraubte. Welche zu alt waren, welche zu zerstört, welche zu gut gepflegt waren und wo jede Störung vermutlich bald bemerkt werden würde. Wenn es um die Toten selbst ging, hätte seine neue Geschäftspartnerin vielleicht eine gewisse Zimperlichkeit vermuten können, aber Fritz schien ein Naturtalent zu sein. Er stellte seine Mentorin mit seiner völligen Unbekümmertheit im Umgang mit einer Leiche locker in den Schatten. Wenn Finger abgetrennt werden mussten, um an einen Ring zu kommen, zögerte er nicht. Aus seiner Zeit als Fischhändler besaß er das Geschick eines Metzgers und es war viel einfacher, einen halb verwesten Finger aus dem Gelenk zu reißen, als einen Fisch zu entgräten. Er warf die Leichen der Toten umher, als wären sie nichts weiter als ein Hindernis auf dem Weg, und wenn es ihn überhaupt interessierte, dass sie einmal lebende, atmende Menschen gewesen waren, so zeigte er das nie. Sowohl der Nachtjob als auch die Arbeit im Büro waren für Fritz nicht zu anstrengend und ihm blieb noch genügend Zeit, seiner wahren Leidenschaft nachzugehen. Und wegen dieser wurde er schließlich verhaftet und verlor Anfang 1905 seine Anstellung als Büroangestellter. Ohne familiäre Zwänge und ohne die Maskerade einer glücklichen Verlobung konnte Fritz endlich seiner Liebe zu jungen Männern nachgehen. Zunächst hielt er sich an die Vorgehensweise, die er schon als junger Mann verfolgt hatte. Er pirschte sich an einen Jungen heran, brachte ihn dazu, ihm an einen Ort zu folgen, an dem sie nicht gehört wurden, und vergewaltigte ihn. Dabei verließ er sich voll und ganz darauf, dass diese Männer vor Scham niemandem erzählten, was er getan hatte, und seine Verbrechen nie angezeigt wurden. Mit der Zeit wurde sich Fritz seiner Freiheit immer bewusster und baute sich ein eigenes Netzwerk in einer nicht gänzlich isolierten Unterwelt auf. Alle Männer, die er kennenlernte, waren zwar gemäß juristischer Definition kriminell, aber nicht in der Form, die seine damaligen Kumpane erkannt hätten. Die homosexuelle Untergrundszene in Hannover genoss nicht dieselbe Akzeptanz, die Fritz im Ausland kennengelernt hatte, und sein Platz im Ökosystem hatte sich ebenfalls drastisch verändert. Er war nicht mehr das heiße junge Ding, hinter dem die älteren Männer her waren. Jetzt war er der Jäger, der mit jedem anderen älteren Mann um das Frischfleisch und dessen volle Aufmerksamkeit konkurrierte. Es war einfacher, bewundert zu werden, als ein Bewunderer zu sein, weshalb Fritz diese Rolle nur ungern einnahm. Er fühlte sich in gewisser Weise wie ein Raubtier und die Tatsache, dass er bei den jüngeren Männern, zu denen er sich hingezogen fühlte, mehr Erfolg hatte, wenn er sie wie ein Zielobjekt behandelte, das es zu erbeuten galt, statt wie einen Liebhaber, den es zu genießen galt, verstärkte dieses Gefühl nur noch. Es dauerte nicht lange, bis er einen potenziellen Liebhaber auf dieselbe Weise betrachtete wie die Leichen, die er ausraubte, und dabei den Preis ihrer Wertsachen ermittelte. Es war ja nicht so, dass sie ihn bei der Polizei anzeigen konnten, wenn er ihre Uhr stahl, während sie schliefen. Allein die Tatsache, dass sie mit ihm im Bett gewesen waren, stellte ein Verbrechen dar, und das würde niemand wegen eines kleinen Diebstahls freiwillig zugeben. Doch bald forderte er sein Glück zu sehr heraus und raubte ein Fremdenheim aus, in die ihn eine seiner jungen Eroberungen eingeladen hatte. Auch wenn der betreffende Herr nicht bereit war, Anzeige zu erstatten, so gab es doch eine ganze Reihe von Bewohnern, die bereit waren, mit der Polizei über die kriminellen Aktivitäten der beiden Männer zu sprechen, wenn sie dadurch ihr Eigentum zurückerhalten könnten. Als daraufhin Fritz' Wohnung durchsucht wurde, fand man eine Fülle von Diebesgut aus zahlreichen Einbrüchen in der Stadt, an denen Fritz größtenteils nicht einmal beteiligt gewesen war. Unabhängig davon, was als nächstes passierte, würde er eine Haftstrafe absitzen müssen, aber in diesem Moment wurde Fritz klar, welche Macht er über all seine Mittäter hatte. Wenn er einen oder zwei von ihnen den Wölfen zum Fraß vorwerfen würde, könnte dies seine Strafe erheblich reduzieren. Er brauchte nicht lange, um zu entscheiden, welche seiner sogenannten Freunde er verraten wollte. Er hatte ihnen längst unterschiedlichen Wert beigemessen, je nachdem, welche Kontakte sie ihm vermitteln konnten, welche Qualität die Waren hatten, die sie ihm brachten, und wie sehr er sie mochte. Für einen Mann, der für ein bisschen Geld eine Leiche zerstückeln konnte, war der Verrat an seinen engsten Vertrauten aus Bequemlichkeit ein leichtes. Auch wenn er in diesem Fall für seine Verbrechen eine Haftstrafe verbüßte, so fiel sie doch weitaus kürzer im Vergleich zu dem aus, was er verdient hätte. Und obwohl ihn das seinen Job als Angestellter gekostet hatte, verdiente er mit seinen kriminellen Unternehmungen bereits so viel mehr, dass ihm seine Stelle ohnehin längst zu einem lästigen Ärgernis geworden war. Fritz genoss die Zeit im Gefängnis nicht, das tat er nie, aber er nutzte die Gelegenheit, so wie sein Vater eine Geschäftskonferenz genutzt hätte, und knüpfte Verbindungen, die sich in den kommenden Jahren auszahlen würden. Außerdem wurde er zum ersten Mal Zeuge einer Romanze unter Mitgefangenen. Er war zwar während einer kurzen Haftzeit schon einmal Zeuge sexueller Gewalt geworden, hatte aber noch nie eine langfristige homosexuelle Beziehung erlebt, nicht einmal in der kurzen Phase, in denen er sich in der Underground-Dating-Szene herumtrieb. Nun lernte er jedoch ein Lebensmodell kennen, das er nachahmen konnte, indem er seinen Reichtum und seinen Ruf als Krimineller nutzte, um jemanden anzuziehen, den er behalten wollte. Zwar würde die überwiegende Mehrheit solcher Beziehungen im Gefängnis sofort vergessen und verleugnet werden, sobald ein Partner entlassen wurde, aber für diejenigen, die nicht bereit waren, sie loszulassen und zu vergessen, könnten sie lebenslang andauern wie eine Ehe. Zurück in der realen Welt nahm Fritz sein kriminelles Leben ohne Zögern wieder auf. Er ließ sich in der Nähe des Hauptbahnhofs von Hannover nieder und machte ihn zum neuen Zentrum seiner Aktivitäten. Die meisten Schmuggler, mit denen er zu tun hatte, reisten mit der Bahn, sodass dies ein idealer Ort war, um alle Neuankömmlinge zu beobachten. Dazu gehörten sowohl junge Männer, die seinem Geschmack entsprachen, als auch Kriminelle, die sich als vorteilhaft erweisen könnten. Nach seinem anfänglichen Erfolg bei der Verringerung seiner Haftstrafe durch die Bespitzelung anderer, hatte Fritz nun ein starkes Interesse an den Aspekten der kriminellen Unterwelt entwickelt, die nicht direkt mit seinen eigenen Geschäften zu tun hatten. Es gab in ganz Hannover keinen Polizeibeamten, der über ein so enzyklopädisches Wissen über alle Kriminellen verfügte, die gerade in der Stadt waren, aktiv waren oder wegen bestimmter Verbrechen gesucht wurden. Fritz war ein leutseliger und unmännlicher Homosexueller, der gestohlene Waren hütete und andere Kriminelle mit Aufträgen versorgte, die sich später auszahlen könnten. Ein Teil der Gesellschaft, der nur durch Misstrauen existieren konnte, schenkte ihm sein Vertrauen. Was er nicht wusste, konnte er mit lächerlicher Leichtigkeit herausfinden, indem er einfach ein paar Gespräche mit den richtigen Leuten führte. Wenn er gewollt hätte, hätte er jedes kriminelle Unternehmen in der Stadt zu Fall bringen können. Doch er wollte nicht. Stattdessen verkaufte er die Informationen an die Polizei und machte auf seinen täglichen Touren regelmäßig Halt auf dem Revier, um den Beamten Tipps zu geben und sogar die Verhaftung seiner Konkurrenten nach einem auf seine Geschäftsinteressen abgestimmten Zeitplan zu veranlassen. Natürlich war die Polizei nicht bereit, im Gegenzug zu diesem stetigen Informationsfluss seine Verbrechen gänzlich zu ignorieren, doch das kam ihm tatsächlich sehr gelegen. Denn nun plante er einfach Durchsuchungen in seiner eigenen Wohnung, sobald er bestimmte Gegenstände nicht verschieben konnte, die in der Regel genau in dem Moment stattfanden, wenn einer seiner Geschäftspartner zu Besuch war. Damit hatte die Polizei die Kriminellen, die sie brauchte, und einen Zeugen für Fritz wiederholte Verhaftungen, der bezeugen konnte, dass er genauso unter der Polizei litt wie alle anderen. Er würde eine kurze Haftstrafe erhalten und bald wieder freikommen, während in der Zwischenzeit alle, die sich über den Verlust ihrer gestohlenen Waren geärgert hatten, die Sache vergessen konnten. Dieser Kreislauf setzte sich über Jahre hinweg fort. Fritz wurde zu einem festen Bestandteil des hannoverschen Ökosystems der Kriminalität, und wenn Vorwürfe an die Polizei herangetragen wurden, er habe junge Männer angefasst, drückte man ein Auge zu, weil er als Informant auf der Straße viel wertvoller war, als wenn er in einer Zelle verrotten würde, nur weil junge Männer nicht genug Verstand besaßen, um von einem Mann wie Hamann keine Hilfe oder Getränke anzunehmen. Der Schutz, der Fritz als Gegenleistung für seine fortwährende Kooperation angeboten werden konnte, war jedoch begrenzt und jeder öffentliche Schutz durch Polizeigewalt hätte nur dazu geführt, dass irgendeiner der vielen Kriminellen, die er verraten hatte, ihn gelyncht hätte. Als er 1913 auf frischer Tat beim Einbruch in ein Lagerhaus erwischt wurde, wurde er zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, anstatt der mehrmonatigen Haftstrafen, die er bis dahin erhalten hatte. Obwohl er damals wütend und verzweifelt war, hat es Fritz Hamann wahrscheinlich das Leben gerettet, dass er diese 5 Jahre im Gefängnis verbrachte, denn kurz nach seiner Inhaftierung brach der Erste Weltkrieg aus. In der Welt außerhalb der Gefängnismauern fand ein Gemetzel statt, wie man es sich vorher nicht einmal vorstellen konnte, geschweige denn gesehen hatte. Durch ein komplexes Netz von Allianzen und Pakten wurde jede Nation der Welt in einen Krieg hineingezogen, der alle Kriege beenden sollte, indem man modernste Technologien einsetzte, um ihre Mitmenschen auf eine Art und Weise auszulöschen, die eher an den Boden eines Schlachthauses als an etwas so Edles wie eine Schlacht erinnerte. Giftgase, Stacheldraht, Krankheiten und Sprengstoffe trugen ihren Teil zur Hölle auf Erden bei, aber letztlich waren es die Menschen, die den Fleischwolf am Laufen hielten. Jeder arbeitsfähige Mann in Deutschland wurde zum Dienst eingezogen. Je länger der Krieg dauerte und je mehr Verluste zu beklagen waren, umso weiter wurde ihre Definition von arbeitsfähig ausgedehnt. Jugendliche und ältere Menschen, die zuvor in Ruhe gelassen wurden, um die Rädchen der Nation am Laufen zu halten, fanden sich plötzlich in Uniform in den Schützengräben an 2 Fronten wieder, von denen keine freundlich gesinnt war. Immer mehr Männer starben und Deutschlands Bevölkerung ging so rapide zurück, dass es Jahre dauern würde, bis eine genaue Zahl der Todesopfer ermittelt werden konnte. Fritz' Brüder starben. Die Jungen, die er als Teenager belästigt hatte, starben. Jeder, den man je gekannt hatte, war eher tot als lebendig und trotzdem tobte der Krieg weiter. Wäre Fritz nicht inhaftiert gewesen, wäre er zweifellos an die Front gerufen worden, wie so viele Männer seiner Generation. Weder seine Militärrente noch seine Behinderung hätten ihn verschont und wenn er sich unweigerlich als untauglich erwiesen hätte, wie es bei so vielen anderen Männern der Fall war, wäre er höchstwahrscheinlich im Feld gestorben oder von einem vorgesetzten Offizier als Exempel für die anderen Männer kurzerhand hingerichtet worden. Diese Kaltschnäuzigkeit war nicht nur bei der deutschen Armee zu beobachten, sondern zu dieser Zeit eine Art Standardverfahren. Das Gefängnis hatte ihm nicht nur das Leben gerettet, sondern hielt auch noch eine Belohnung für seine kriminellen Machenschaften bereit. Aufgrund der Wehrpflicht fehlte es massiv an Arbeitskräften, um den Betrieb des Landes während des Krieges aufrechtzuerhalten. Die Züge mussten immer noch pünktlich fahren, die Feldfrüchte mussten geerntet werden und die Wohlhabenden wollten, dass ihre Häuser instand gehalten wurden. Es dauerte nicht lange, bis die deutsche Regierung das ungenutzte Potenzial in ihren Gefängnissen erkannte und schon bald Menschen wie Fritz, die wegen geringerer Vergehen inhaftiert waren, Arbeitsplätze zuwiesen. Während seine Landsleute auf der ganzen Welt bluteten und starben, würde er Gärtner auf den Ländereien der Reichen und jeden Morgen ohne Wärter aus dem Gefängnis unter der Bedingung entlassen, dass er, wenn er vor Einbruch der Dunkelheit zurückkehrte, als noch vorbildlicherer Gefangener angesehen würde und ihm noch mehr Freiheiten gewährt würden. Also stand er auf, frühstückte ausgiebig und machte sich auf den Weg, um unbeaufsichtigt in den schönsten Gärten der deutschen Adelssitze zu arbeiten. Wenn ihm der Sinn danach stand, trank er mit seinen Freunden, vergnügte sich auf jede ausschweifende Art, die ihm gefiel, und kehrte dann zum Abendessen und zur Nachtruhe ins Gefängnis zurück. Dabei verdiente er mehr als in jedem anderen Job, den er in seinem ganzen Leben ausgeübt hatte. Dank seiner Gefangenschaft genoss Fritz nicht nur ein sehr bequemes Leben, sondern erlebte auch zum ersten Mal einen Anflug von Romantik. Hans Granz war Anfang 20, als er wegen Zuhälterei verhaftet wurde. Kurz nach seiner Inhaftierung freundete er sich mit Fritz an und fand die Scherze des älteren Mannes im Vergleich zu den mürrischen Gesichtern der anderen Häftlinge, mit denen er die Zelle teilte, seltsam unterhaltsam. Schon bald bekamen sie eine eigene Zelle und verbrachten fast jeden wachen Moment miteinander. Hans genoss nicht dieselben Freiheiten wie Fritz und so war es für den Älteren ein leichtes, von dem Geld, das er verdiente, kleine Leckereien für seinen Liebsten zu kaufen und ins Gefängnis zu schmuggeln. Im Grunde genommen konnte er alles auftreiben, was Hans sich wünschte, und obwohl Fritz keinerlei Gegenleistung verlangte, deutete er unterschwellig an, dass dem jungen Mann noch mehr Belohnungen winken würden, sollte ihre Beziehung über die Freundschaft hinausgehen. Hans hatte ein hartes Leben hinter sich und würde einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, nicht jetzt, da die Dinge endlich nach seinen Vorstellungen liefen. Er war zwar nicht so homosexuell wie Fritz, aber flexibel genug, um aus der Beziehung das rauszuholen, was er wollte. Für Fritz war es, als hätte sich die ganze Welt grundlegend verändert. Er verstand plötzlich, dass er die Dinge, die andere Menschen besaßen, auch haben konnte. Es würde anders sein, weil er anders war, aber er könnte trotzdem Liebe, ein Zuhause, eine Art Familie haben. Er musste nicht sein ganzes Leben allein verbringen und gegen die ganze Welt kämpfen. Nicht, wenn er Hans an seiner Seite hatte, der ihm all die Liebe und Zuneigung schenkte, die ihm zunächst verweigert worden war und die er sich dann selbst versagt hatte. Die Freizeit, die Fritz während seiner letzten Haftstrafe genossen hatte, hatte ihn nicht glücklich gemacht. Also nicht glücklicher, als ihn seine Verbrechen gemacht hatten oder seine Kinder oder irgendein anderer Teil seines Lebens. All das hatte sich weniger wie eine Freude angefühlt, sondern eher wie eine Last. Doch nun empfand er plötzlich Freude. In der Gestalt des jungen Kriminellen, von dem er zu sagen wagte, dass er ihn liebte, hatte er etwas gefunden, das er für sich selbst wollte. Er hatte eine Zukunft für sich gefunden, etwas, das über das Herumfingern in dunklen Gassen und das Austricksen der Polizei hinausging, damit er einen weiteren Tag als Lügner leben konnte. Und dieses Gefühl nahm ihm die Angst. Hans sah die Beziehung dagegen mit ganz anderen Augen. Für ihn war sie eher eine geschäftliche Angelegenheit. Er konnte zwar nicht leugnen, dass er ein gewisses Maß an Zuneigung für den verweichlichten älteren Mann empfand, der ihn unter seine Fittiche genommen hatte und ihn mit einem Luxus überhäufte, von dem man kaum glauben konnte, dass er innerhalb der Mauern eines Gefängnisses zu finden war. Aber ob es Liebe war oder nicht, wird man nie erfahren. Es war jedoch mit Sicherheit nicht die blinde Verehrung, die Fritz für ihn empfand. Sie veränderte sein Leben nicht und brachte ihn nicht dazu, jeden Tag mit einem Lächeln im Gesicht aufzuwachen. Manipulation war schon immer ein fester Bestandteil von Hans' Geschäft gewesen, und nun befand er sich zum ersten Mal in einer Position, in der er mit seinem eigenen Fleisch und nicht mit dem der Mädchen handeln konnte, die er umgarnte und in ein Netz von Täuschungen verstrickte. Er konnte nach Lust und Laune entscheiden, ob er sich Fritz hingab oder nicht. Er konnte wählen, ob er all die Liebe und Zuneigung, die auf ihn herabregnete, erwidern oder sie zurückweisen wollte, was Fritz in einen Rausch von Geschenkkäufen und Lobpreisungen versetzte. Er war Fritz zwar für alles, was er besaß, verpflichtet, aber Hans hatte Fritz so offensichtlich in der Hand, dass niemand außerhalb der Beziehung geglaubt hätte, wer die materielle Macht besaß. Fritz' einziger Trost bei all dem war, dass sein Geliebter jung war und dass sein Aufstampfen und seine aufmerksamkeitsheischende Art perfekt widerspiegelten, was er bei jungen Frauen erlebt hatte, die immer mehr von ihren Ehemännern verlangten. Ein außenstehender Beobachter mochte die Beziehung für lächerlich und von Anfang an zum Scheitern verurteilt gehalten haben, da die beiden Männer sie völlig unterschiedlich sahen, aber offenbar war Fritz zu unendlicher Vergebung fähig, wenn es um seine junge Liebe ging, und selbst als die beiden schließlich aus dem Gefängnis entlassen wurden, trennten sie sich nicht. Doch die Welt, die sie nun vorfanden, war nicht mehr die Welt, die sie zurückgelassen hatten. Kapitel 6: Die neue Welt. Während ihrer Haftzeit hatte der Weltkrieg alles verändert, von der Spitze der Gesellschaft bis ganz nach unten, wo sie sich einfügten. Deutschland hatte verloren. Trotz all seines Heldentums, seiner überlegenen Ausbildung, seiner überlegenen Technologie und seines überlegenen taktischen Verstandes war es von seinen Gegnern besiegt worden. Doch das reichte den Mächten der Entente nicht aus. Die Allianz aus Frankreich, Großbritannien und Russland wollte Deutschland für seine Kühnheit bestrafen. Also versuchten die alten Herren nun, Deutschland dauerhaft in seine Schranken zu weisen und sicherzustellen, dass es nie wieder genug Macht oder Ressourcen gewinnen konnte, um sie herauszufordern. Während sie selbst riesige Kolonialreiche besaßen und Deutschland sich nur auf die Stärke seines Mutterlandes stützen konnte, waren die Schlachten so blutig gewesen, dass ihre Entscheidungen bei der Unterzeichnung der Friedensverträge mehr von Angst als von Vernunft bestimmt wurden. Deutschland wurden alle Ländereien entzogen, die es in den Kämpfen erobert hatte, auch wenn sie seit Jahren von Deutschen besiedelt gewesen waren. Darüber hinaus wurden Wirtschaftssanktionen gegen das Land verhängt und Reparationszahlungen festgesetzt. Für ein Land, das nach den harten Kämpfen bereits am Rande des Zusammenbruchs stand, ging dies über eine Verkrüppelung hinaus und erreichte eine fast schon komische Grausamkeit. Deutschland war nicht in der Lage, die Summen zu zahlen, die als Gegenleistung für seinen Fortbestand verlangt wurden. Was sie auf dem Schlachtfeld nicht vernichten konnte, wollte die Entente nun also durch Bankrott und Aushungern vernichten. Es gab keine Männer, die die Felder bearbeiteten, keine Bergleute, die nach Metallen schürften, und selbst wenn in Deutschland noch Reichtümer vergraben waren, hatten sie nicht die Mittel, um sie zu erreichen. Und selbst wenn etwas gefunden worden wäre, wäre es wahrscheinlich von ausländischen Interessen geplündert worden, lange bevor irgendjemand in der späteren Weimarer Republik einen Nutzen daraus ziehen konnte. In diesem trostlosen und hungernden Deutschland kamen Fritz und sein Geliebter aus dem Gefängnis. In eine Welt, die so anders zu sein schien, dass sie sie kaum wiedererkannten. Zumindest anfangs nicht. Doch in der Weimarer Republik blühte der Schwarzmarkt. Sämtliche Luxusgüter, die die Wohlhabenden in Deutschland immer gerne importiert hatten, waren nicht mehr auf legalem Wege erhältlich, sodass nur die Männer, die bisher nur mit kleinen illegalen Geschäften zu tun gehabt hatten, in der Lage waren, sie zu beschaffen. Obwohl Fritz sämtliche Schmuggler in Hannover sehr gut kannte, fuhr er nach Berlin. Eine seiner älteren Schwestern lebte dort mit ihren Kindern und Fritz wollte in einer anderen Stadt neu anfangen. Jetzt, wo sich seine Sicht auf das Leben so drastisch geändert hatte, wollte er eine legale Arbeit finden, um den Lebensunterhalt für Hans und sich zu verdienen und seinen schlechten Ruf in Hannover hinter sich zu lassen. Sie hielten es dort kaum einen Monat aus, bevor sie mit eingezogenen Schwänzen nach Hannover zurückschlichen. Ohne seine Kontakte und seine illegalen Geschäfte war es für Fritz nahezu unmöglich gewesen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Es gab zwar keinen Mangel an seriösen Unternehmen, die ihn einstellen wollten und mehr als bereit waren, über seine unrühmliche Vergangenheit hinwegzusehen, wenn sie dafür die Arbeitskraft eines ausgewachsenen und gesunden Mannes erhielten. Aber während der Lohn, den sie zahlten, früher großzügig gewesen wäre, erlaubte die Realität, in der sie jetzt lebten, leider keinen so einfachen Tausch von Arbeit gegen Reichtum. Der Preis für Brot verdoppelte sich innerhalb eines Tages. Die Ersparnisse der Menschen wurden über Nacht vernichtet. Der Wert der Mark war so stark gesunken, dass die Münzanstalt gezwungen war, immer mehr Banknoten zu drucken, um die grassierende Inflation auszugleichen. Das einzige Geld, das noch von Wert war, war ausländisches Geld. Und nach einem Weltkrieg, der den internationalen Handel aller legalen Unternehmen zum Erliegen gebracht hatte, waren die einzigen, die mit ausländischem Geld in nennenswertem Umfang handelten, die Schmuggler. Im Handumdrehen wurden diejenigen, die bisher am Rande der Gesellschaft gestanden hatten, zu den begehrtesten Personen. Diejenigen, die eine Flasche Champagner für eine Party besorgen konnten, diejenigen, die einen guten Preis für den Schmuck der Mutter zahlen konnten, wenn sie starb. Und im Zentrum des Ganzen musste ein Koordinator stehen, der die Schmuggler und Kriminellen mit den Menschen, die sie suchten, in Verbindung bringen konnte. Ein Hehler mit einem guten Ruf, der sanftmütig genug war, um die Zivilbevölkerung nicht zu verschrecken. Fritz hatte noch eine Schwester in Hannover und seine Geschwister waren für ihn im Grunde genommen sowieso austauschbar. Langweilige Frauen mit langweiligen Ehemännern und langweiligen Kindern, von denen er nicht glauben konnte, dass sie sich die Mühe gemacht hatten, sie zu gebären. Also zog er in ihr Gästezimmer, bis er etwas Geld zusammen hatte, um eine eigene Wohnung zu mieten, und dann ließ er die Leute kommen. Diejenigen, die früher Bettler waren, waren jetzt Könige in der seltsamen neuen Welt. Früher war er auf den Straßen bespuckt und von allen verachtet worden, jetzt buhlten die Reichen und Schönen um seine Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit galt vielleicht nur den Dingen, die er anbieten konnte, aber nach seiner Erfahrung wollte immer jeder etwas von dem anderen, also konnte er es auch genießen. Als Hans zu ihm nach Hannover kam, hatte er sich bereits in einer aufwendig eingerichteten Einzimmerwohnung mit allen modernen Annehmlichkeiten niedergelassen. Langeweile brauchte der junge Mann noch nicht zu befürchten, denn das Nachtleben, das aus der Asche der deutschen Kaiserträume entstanden war, akzeptierte sowohl homosexuelle Beziehungen als auch Kriminelle wie sie. Tatsächlich kauften die meisten Kabaretts, die geschmuggelten Schnaps ausschenkten, diesen über Fritz und seine Verbindungen. Er bekam in jedem Restaurant einen Tisch und in jedem Nachtclub einen Platz. Er war so schnell von einem Ausgestoßenen zu einem begehrten Objekt geworden, das ihm schwindlig wurde. Der kleine Anteil, den er als Gegenleistung für seine Arbeit als Vermittler solcher Geschäfte erhielt, reichte jedoch nicht zum Leben. Also hat er sich in seine alten Geschäftsunterlagen vertieft und sich auf den umliegenden Bauernhöfen nach deren Fleisch erkundigt. Da die Lebensmittel immer noch rationiert waren, konnten die Landwirte kaum Gewinne erzielen, ganz egal wie gut ihre Produkte waren, sie erhielten eine Pauschale, nach Gewicht berechnete Vergütung für alles Fleisch, das sie abgaben. Dank Fritz hatten sie plötzlich eine alternative Einnahmequelle. Sie verkauften ihm ihr hochwertiges Fleisch zu einem deutlich höheren Preis, als die Regierung zahlte, und erlaubten ihm, den Preis noch weiter in die Höhe zu treiben, bevor er es auf dem Schwarzmarkt verkaufte. Für ihn war es eine Win-Win-Situation. Die Reichen bekamen ihr Fleisch, die Bauern ihren Lohn, und wenn die Regierung nicht genug Schweinefleisch hatte, um die Wurstration aufzufüllen, war das wohl kaum sein Problem, oder? Fritz war wieder im Spiel, und zum ersten Mal im Leben gewann er wirklich. Er war erfolgreicher, als es sein Vater je gewesen war, und er hatte es ganz allein geschafft. Ohne ein von der Ehefrau gestohlenes Erbe, ohne alte Gewerkschaftskumpel, die ihm die besten Jobs verschafften. Er war ein Selfmade-Man. Und wenn er sich in etwas verwandelt hatte, das seinem Vater schon beim bloßen Anblick Übelkeit bereitet hätte, dann war das umso besser. Mit diesem Erfolg kehrte natürlich auch das Interesse der Polizei zurück. Er wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie sich für seine Machenschaften interessieren würden. Die meisten Polizisten, die den Krieg überlebt hatten, würden ihn auf den ersten Blick erkennen und wissen, dass er nichts Gutes im Schilde führte. Also kehrte er zu seiner alten Wirkungsstätte zurück, dem Hauptbahnhof Hannover, und brachte sich selbst so schnell wie möglich wieder auf den neuesten Stand. Er registrierte sämtliche Details über das Kommen und Gehen, erfuhr, wer die neue treibende Kraft war, und fand sogar die perfekte Möglichkeit, um sich wieder bei der örtlichen Polizei vorzustellen. Als er feststellte, dass ein neu eingetroffener Reisender im Besitz gefälschter Reisedokumente war, packte er ihn und verfrachtete ihn zu derselben Wache, auf der er selbst ein halbes Jahrzehnt zuvor festgenommen worden war. Von da an besuchte er fast täglich das Polizeirevier, schlenderte hinein, als gehöre es ihm, zog den Hut vor den diensthabenden Wachtmeister und schaute sich dann um, um herauszufinden, ob es Fälle gab, bei denen er helfen konnte. Trotz seines verweichlichten Auftretens rauchte er grobe Zigarren wie die meisten älteren Polizisten, und als sich herausstellte, dass er bereit war zu teilen, wurde er für viele von ihnen von einer festen Größe auf dem Revier zu einem alten Freund. Selbst Männer, die ihn im Laufe der Jahre mehrmals verhaftet hatten, hätten ihm damals gerne einen Drink spendiert. Wieder einmal schien die ganze Welt Kopf zu stehen und alles, was einmal Sinn gemacht hatte, war Unsinn. Was die einzige Konstante in Fritz' Leben hätte sein sollen, das einzige, was ihn auf festem Boden gehalten hätte, war der Mann, an den er sein Leben gebunden hatte. Der süße Junge, den er im Gefängnis gefunden und aus dem Elend herausgeholt hatte, um ein Leben in Luxus zu führen. Doch Hans war selten da, selbst als er offiziell nach Hannover und in die Wohnung von Fritz gezogen war. Vielleicht fühlte er sich nicht so wohl wie Fritz, wenn es darum ging, offen als Homosexueller zu leben. Vielleicht hatte ihn das einzige Doppelbett in der Wohnung von der Idee abgehalten, jede Nacht dort zu verbringen. Wahrscheinlich war es einfach eine Frage der alten Gewohnheiten, die man nicht so schnell ablegte. Lange bevor Fritz ihn kennengelernt hatte, war er Zuhälter gewesen und eine solche kriminelle Vergangenheit war schwer zu überwinden. So wie Fritz fiel auch Hans in seine alten kriminellen Gewohnheiten zurück, wenn auch mit deutlich weniger Erfolg. Diese langen Abwesenheitszeiten verletzten verständlicherweise Fritz' Gefühle. Wahrscheinlich befürchtete er, dass sein junger Geliebter bald überhaupt nicht mehr zu ihm zurückkommen würde, dass er einen anderen Geliebten gefunden hatte, der sich um ihn kümmerte, dass das, was im Gefängnis gut genug gewesen war, jetzt nicht mehr gut genug war, wo sie wieder in der realen Welt waren, wo die Leute sie sehen konnten. Auch die Tatsache, dass Hans außerhalb ihrer Beziehung, in der es im Grunde genommen stets um Sex im Tausch gegen Luxus ging, scheinbar heterosexuell war, goss Öl ins Feuer seiner Zweifel. Er musste nicht nur mit all den anderen homosexuellen Männern Hannovers um die Aufmerksamkeit seines jungen Liebhabers konkurrieren, sondern auch mit jeder Frau. Frauen, die dem kleinen Zuhälter sowohl ein äußerliches, normales Leben im Vergleich zu dem, was Fritz führen konnte, als auch eine ständige Einnahmequelle boten, wenn er sie prostituierte. Als sich das Machtgefälle in ihrer Beziehung immer weiter verschob, stellte Fritz immer weniger Forderungen an seinen jüngeren Liebhaber, während die Dinge, die er ihm anbot, immer teurer wurden. Hans war natürlich sehr erfreut über diese Veränderung, nicht zuletzt, weil er sich dadurch nicht mehr den ständig verliebten Blicken von Fritz aussetzen musste. Für ihn war es das Beste aus beiden Welten. Er konnte alle Vorteile seiner Beziehung zu Fritz nutzen und gleichzeitig seine eigene Befriedigung in anderen Bereichen finden. Für Fritz stellte dies jedoch ein ernstes Problem dar, da er plötzlich kein sexuelles Ventil mehr hatte. Er befand sich nicht zum ersten Mal in dieser Situation und wie immer war er mehr als bereit, Arbeit und Vergnügen zu verbinden. Am Hauptbahnhof traf er ständig auf junge Männer, die von ihren Freunden und ihrer Familie getrennt waren und nach dem Krieg versuchten, ein neues Leben zu beginnen. Seit er aus dem Gefängnis entlassen worden war, hatte er sie jedoch nur noch auf nicht körperliche Weise benutzt, um sie um Geld betrogen und an kriminelle Bekannte weitergereicht, die sie gebrauchen konnten. Während seine Frustration über die Beziehung zu Hans wuchs, entwickelte er gleichzeitig eine regelrechte Angst davor, was passieren würde, wenn sie durch eine weitere Gefängnisstrafe getrennt würden. Er war sich sicher, dass Hans ohne seine ständige Anwesenheit sein Leben weiterleben und jemand anderen finden würde, der für ihn sorgte. Er durfte also nicht wieder im Gefängnis landen. Das bedeutete, dass er, wenn er sich wie früher einen anderen Liebhaber suchen würde, dafür sorgen müsste, dass dieser nicht zur Polizei gehen und Anzeige wegen Belästigung erstatten könnte. Es reichte nicht mehr aus, sich auf die Angst zu verlassen, als Partner in einer sexuellen Beziehung mit einem anderen Mann geoutet zu werden. Der Zwiespalt in Fritz Hamanns Psyche bestand darin, dass er solche Dinge kühl kalkulieren konnte, die Ausführung dieser Pläne aber in Form von leidenschaftlichen Ausbrüchen erfolgte. Es war fast so, als ob all seine sorgfältige Planung und sein Philosophieren nur dazu dienten, die Dinge zu rechtfertigen, die er zwar tun, aber nicht einmal sich selbst eingestehen wollte. Natürlich war er vom Vermögen und Einfluss seines Vaters sowie von seiner Frau und seinen Kindern abgeschnitten, aber diesen beiden Situationen zu entkommen war immer sein grundlegender Wunsch gewesen, wie seine wiederholte Flucht zur Armee eindrücklich bewies. Wer er in seinem Innersten war, hatte sich durch die Umstände nie verändert. Es war nur unterdrückt oder freigesetzt worden, je nachdem, was er glaubte, von anderen und vor sich selbst rechtfertigen zu können. Nun schaute ihm zwar sein Vater nicht mehr über die Schulter und beurteilte jede seiner Handlungen, aber die Stimme in seinem Kopf, die sehr nach Ole klang, war immer noch da und er entschuldigte sich immer noch bei ihm für alles, was er wollte und für alles, was er tat. Vielleicht schrieb er es der Vorsicht zu oder der Angst vor den Reaktionen der Gesellschaft, aber zu diesem Zeitpunkt war er bereits so weit über die Grenze des gesellschaftlich Akzeptablen hinausgegangen, dass es fast schon komisch war, dass er immer noch Angst haben könnte. Als ob die Nachbarn über ihn tratschen und seine Chancen auf eine große Karriere ruinieren würden, wo er doch ein Schwarzmarktmetzger, ein Polizeiinformant und ein Ex-Sträfling mit einem homosexuellen Liebhaber war. Wann er sich das erste Mal einen neuen Geliebten suchte, ist nicht bekannt. Der erste offiziell Bekannte war Friedel Rothe. Rothe war ein 17-jähriger Junge aus Hannover, der gerade aus einem anderen Landesteil zurückkehrte, als Fritz ihn am Bahnhof bemerkte. Obwohl Fritz von den Älteren in der Stadt als verkommen angesehen wurde, hatte die jüngere Generation so etwas wie Respekt vor ihm. Sie waren fortschrittlicher, was die Akzeptanz seiner Sexualität anging, und betrachteten ihn als eine Art kleine Berühmtheit, da er in den Bars und Kabaretts, die sie besuchten, so behandelt wurde. Nach Aussagen seiner Freunde war Friedel von Fritz sehr angetan, genoss seine Gesellschaft und ließ sich von dem älteren Mann mehr oder weniger verführen, was darin gipfelte, dass die beiden die Bar verließen und zu Fritz' Wohnung zurückkehrten. Das war das letzte Mal, dass der Junge lebend gesehen wurde. Von der Bar aus machten sich Fritz und der kichernde junge Mann auf den Weg zurück in seine Wohnung. Fritz hatte ihn stundenlang mit Schnaps abgefüllt und ihm versprochen, dass er bei ihm zu Hause noch mehr davon bekommen würde, obwohl beide von Anfang an wussten, dass dies nur ein Vorwand war, um dorthin zu gehen. Sobald die Tür hinter ihnen verschlossen war, ließ Fritz den Schein fallen und die beiden küssten sich einige Augenblicke lang unbeholfen, während sie ins Schlafzimmer stolperten. Doch dann schien dem Teenager die Realität dessen, was passieren würde, bewusst zu werden. Fritz zögerte nicht lange und zog den Jungen aus, während er ihn rückwärts ins Zimmer zum Bett zwang. Trotz seiner Proteste gelang es Fritz, ihn bis auf die Unterwäsche auszuziehen, ohne dass das Kleidungsstück beschädigt wurde, was für den Wiederkaufswert wichtig war. Aber von da an schien es, als ob alles, was einem rationalen Denken ähnelte, Fritz Verstand entgangen war. Als Friedels Kniekehlen auf dem Bett aufschlugen und er nach hinten kippte, wobei das ganze Gewicht des größeren älteren Mannes auf ihm lastete, wurde ihm klar, dass das, was auch immer als nächstes geschehen würde, außerhalb seiner Kontrolle liegen würde. Selbst als Fritz seinen Nacken küsste und seine Lippen frei wurden, um ihn anzuflehen, aufzuhören, wurde ihm die Nutzlosigkeit dieses Flehens überdeutlich. Fritz' Augen waren glasig, ob vor Lust oder Alkohol, der denkende Teil von ihm war nicht mehr Herr der Lage. Er gehorchte nur noch seinen Instinkten und sog den berauschenden Duft des Teenagers ein, während er sich mit dem Mund über die blasse, straffe Haut des Schlüsselbeins des Jungen bis hinunter zu dessen Brust bewegte. Durch seine Lippen konnte Fritz seinen Herzschlag spüren. Durch seine Fingerspitzen, die sich in die Hüften des Jungen gruben, konnte er die Wärme des lebendigen, zappelnden Körpers unter ihm spüren. Es war das lebendigste Gefühl, das er seit Monaten, Jahren, vielleicht sogar in seinem ganzen Leben empfunden hatte. Nicht, dass er sich dessen in diesem Moment auch nur annähernd bewusst gewesen wäre. Nicht, als sein ganzer Körper, der normalerweise stumm und unbeachtet blieb, durch die Berührung eines anderen Menschen zum Leben erwachte. Auf dem Nachttisch stand ein Topf mit Fett und er griff danach, ohne sich von dem Jungen zu lösen, ohne ihm eine Pause zu gönnen, um seine Gedanken oder seine Kräfte zu sammeln. Denn er würde ihn nie wieder loslassen. Dieser Junge würde niemals weglaufen, ihn verraten oder das Interesse an ihm verlieren. Dies war der perfekte, süße Junge, den er sich in all den harten Jahren immer gewünscht hatte. Er würde ihn niemals gehen lassen. Während er versuchte, den Jungen zu bändigen und gleichzeitig seine stumpfen, eingefetteten Finger in ihn hineinzustecken, wehrte Friedel sich immer heftiger. Da eine Hand beschäftigt war und er sein Gewicht nicht vollends einsetzen konnte, konnte Fritz ihn nicht unter Kontrolle halten. Der Junge schrie aus Angst vor dem Eindringen in seinen Körper und rief um Hilfe. Das konnte Fritz nicht zulassen. Er presste seinen Körper auf ihn und zog die Hand zurück, um sich auf das dringendere Problem zu konzentrieren. Der Junge versuchte, sich von ihm loszureißen, aber in seinem betrunkenen, atemlosen Zustand fehlte ihm entweder die Kraft oder die Koordination. Fritz drückte Friedel einen Kuss auf den weichen Unterbauch und grub die Zähne in sein Fleisch, damit der Junge still sein würde, aber das machte ihn nur noch ängstlicher und verzweifelter. Er küsste sich über seine Brust nach oben und ignorierte die wirkungslosen Schläge auf seinen Rücken und seine Schultern. Er bewegte sich immer weiter auf die Quelle des verdammten Lärms zu. Der Junge quiekte, er schrie, er rief um Hilfe. Selbst die sanften Küsse, die Fritz ihm in den Nacken drückte und die ihn anfangs so leicht zum Schweigen gebracht hatten, wirkten nicht mehr. Er wölbte den Rücken und versuchte erneut, Fritz abzuschütteln, indem er den Kopf zurückwarf und entblößte seine Kehle. Ohne darüber nachzudenken, was er tat, folgte er dem Instinkt, der tief im räuberischen Teil seines Gehirns verankert war. Fritz schob den Mund in die Mitte der Kehle des Jungen und biss zu. Es gab dort kein weiches und nachgiebiges Fleisch, nur die harten Knorpel des Adamsapfels des Jungen. Wenn er ihn zudrückte, würde der Lärm aufhören. Das Schreien, das Strampeln, er könnte all das beenden, wenn er nur ein bisschen fester zubeißen würde. Als seine Zähne sich durch die Haut bohrten, bemerkte Fritz es nicht einmal, und als sie sich durch den Knorpel bohrten und sich schlossen, hörte er immer noch nicht auf. Er biss zu, bis seine eigenen Zähne unter dem Druck schmerzten. Erst als der Junge ganz still und ruhig wurde, ließ er von ihm ab und begriff, was er gerade getan hatte, den Kiefer immer noch geschlossen und das pochende Fleisch immer noch schwer auf seiner Zunge. Blut rann über Fritz' Kinn. Es sprudelte aus der offenen Wunde am Hals des Jungen, pulsierte im Takt seines rasenden Herzschlags. Seine Augen waren immer noch groß und erschrocken. Das war der größte Rausch, den Fritz je in seinem Leben verspürt hatte. Das machte diesen perfekten Jungen in seiner Stille und Nachgiebigkeit noch perfekter. Da Friedel in seinem Todeskampf das Bettzeug und die Matratze mit seinem Lebenssaft durchtränkt hatte, machte sich Fritz wieder mit Gleitmittel und Fingern an die Arbeit, schob die Beine des Jungen, der sich nicht mehr wehrte, auseinander und drang in ihn ein. Er vergewaltigte den Jungen, während dieser im Sterben lag, hämmerte sein heißes Fleisch in langsam kalt werdendes Fleisch, bis er schließlich kam. Bis er selbst den Kopf zurückwarf und den Rücken wölbte. Erst als das helle weiße Licht seines Orgasmus verblasst war, kam Fritz wieder zu sich und erkannte, was er getan hatte. In seinem Bett lag eine Leiche. Überall war Blut. Er hatte den Jungen getötet, um ihn zum Schweigen zu bringen. Er hatte geplant, den Jungen zu töten, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ganz gleich, was die nörgelnde Stimme in seinem Hinterkopf über die Moral des Mordes zu sagen hatte. Der praktische Teil von ihm konnte nicht anders, als sich zu freuen, dass es ihm so leicht gelungen war. Er hatte sich ein schreckliches Szenario ausgemalt, in dem er zu einem der Messer greifen musste, die er in den Schubladen neben seinem Bett versteckt hatte, um einen verhängnisvollen Schnitt zu machen, nachdem er seine Befriedigung gefunden hatte. Für Fritz hätte sich das eher wie ein kaltblütiger Mord angefühlt. Das hier fühlte sich dagegen so an, als gehöre es einfach zu seinem Liebesspiel dazu. Die Leiche blutete nicht mehr, krampfte sich nicht mehr zusammen. Als Fritz sich aus ihr zurückzog, starrte er nach unten und konnte sein Kichern nicht unterdrücken. Liebe machen, das war es, was seine Liebe gemacht hatte. Er wartete, bis sein Körper abkühlte, bis die Leiche unter ihm abkühlte, bis all die Leidenschaft langsam aus ihm herausfloss, damit seine Gedanken wieder klar wurden. In seiner Wohnung befand sich nun eine Leiche, die dort nicht bleiben konnte. Allein der Geruch würde Aufmerksamkeit erregen. Und da es sein erklärtes Ziel war, unerwünschte Aufmerksamkeit zu vermeiden, wäre das kontraproduktiv. Er entledigte sich vorsichtig seiner blutgetränkten Kleidung und bedauerte, dass er nicht daran gedacht hatte, sich vorher vollständig auszuziehen. Er wollte gerade den Raum und sich selbst säubern, als ihm klar wurde, dass diese Mühe vergeblich wäre, solange die Leiche noch dort war. Endlich öffnete er den Mund und ließ das Stück Fleisch, das in den letzten Minuten auf seiner Zunge geruht hatte, auf den schlaffen Körper des Jungen fallen. Vielleicht hätte er sich davor ekeln sollen, Menschenfleisch im Mund zu haben, aber er arbeitete schon so lange als Schwarzmarktmetzger, dass Fleisch für ihn Fleisch war. Das waren die Worte, die in seinem Kopf widerhallten, während er darüber nachdachte, wie man einen ausgewachsenen Mann am besten loswerden könnte. Fleisch war Fleisch. Er holte sein Schlachtwerkzeug hervor und ließ den Blick schweifen. Zuerst würde er das Tier häuten, dann die Organe entfernen und beiseite legen. Schließlich würde er das Fleisch von den Knochen lösen. Die Knochen würden das einzige wirkliche Problem bei der Entsorgung darstellen. Die Organe könnte er bis zur Unkenntlichkeit zersetzen, sie an streunende Hunde verfüttern oder sie einfach irgendwo vergraben und der Verwesung freien Lauf lassen. Das Fleisch. Er hatte bereits Abnehmer für Fleisch, das er zufällig fand, und mit dem Überschuss konnte er genauso verfahren wie mit den Organen. Die Knochen würden jedoch erkennbar bleiben, selbst wenn er sie zertrümmerte. Also musste er sie an einem Ort deponieren, der zwar leicht zugänglich war, an dem sie jedoch nicht gefunden werden konnten. Er begann mit der Enthauptung und zerlegte die Leiche in ihre Einzelteile, wie er es geplant hatte. Der ganze Raum stank immer noch wie ein Schlachthaus, aber er hatte hier schon einmal geschlachtet und wusste, dass sich der Geruch mit der Zeit verflüchtigen würde. Seiner Meinung nach war der Schädel der am leichtesten erkennbare Teil des menschlichen Körpers, für den er mit Sicherheit verhaftet werden würde, wenn er ihn mit sich herumtragen würde. Den Rest könnte er dagegen wahrscheinlich als von einem Tier stammend ausgeben. Um nicht damit erwischt zu werden, verschnürte er Friedel Rotes Kopf in ein Seidtuch und versteckte ihn hinter seinem Ofenrohr. Das sollte reichen, zumindest für den Moment. Anschließend verpackte er das gute Fleisch in Fleischerpapier und tütete die Organe ein, die er nicht zerschneiden und verkaufen konnte. Dann machte er mit den Knochen und den Organen einen Abendspaziergang zum Stöckner Friedhof, wo er sie begrub. Für einen Mann, der schwere körperliche Arbeit nicht mehr gewohnt war, war dies eine mühsame Arbeit, und er beschloss, dass er in Zukunft ein besseres System für die Entsorgung brauchen würde, da dies sehr anstrengend war. In den nächsten Tagen bemerkten sowohl seine Freunde als auch seine Familie Rotes Abwesenheit. Er wurde bei der Polizei als vermisst gemeldet und nach ein paar kurzen Gesprächen konnte die Liste der Verdächtigen auf einen eingegrenzt werden. Fritz Hamann. Man hatte ihn beim Knutschen mit dem Jungen gesehen. Er war sowohl als Homosexueller als auch dafür bekannt, junge Männer zu entführen, um seinen sexuellen Neigungen zu frönen. Also vermuteten die meisten Polizisten, dass sie die beiden in Fritz' Wohnung bei einem Stelldichein vorfinden würden, die der rote Junge aus Scham nicht verlassen wollte, nachdem er sich Hamann so hemmungslos hingegeben hatte. Damit stand die Polizei vor einem Problem. Zu wissen, dass Fritz homosexuell war und ihn auf frischer Tat zu ertappen, waren rechtlich zwei völlig unterschiedliche Voraussetzungen. Sie konnten seine Homosexualität ignorieren, solange sie sie nicht sahen, aber wenn sie in seine Wohnung gingen und den Jungen bei ihm vorfanden, blieb ihnen keine andere Wahl, als ihn zu verhaften, etwas, das sie angesichts seines Wertes als Informant offensichtlich nur ungern tun würden. Fritz ging in dieser Zeit seiner gewohnten Routine nach. Er besuchte den Bahnhof, verkaufte sein Schwarzmarktfleisch an die üblichen Käufer und kehrte auf der Polizeiwache ein, um mit all seinen Freunden und Bekannten zu plaudern. Alle wussten, dass gegen ihn wegen Entführung und sexuellen Missbrauch eines jungen Mannes ermittelt wurde, aber keiner von ihnen war bereit, die Beziehung zu ihm zu verschlechtern oder die Ermittlungen zu gefährden, solange es nicht unbedingt nötig war. Die Polizei hätte die Sache wahrscheinlich einfach auf sich beruhen lassen und angenommen, dass der Junge die Stadt verlassen hatte, um dem neuen Ruf zu entfliehen, den er sich erworben hatte. Sie hätte ihn als einen weiteren Ausreißer in einer Stadt abgetan, in der es von ihnen nur so zu wimmeln schien. Doch Rotes Familie wollte sein Verschwinden nicht auf sich beruhen lassen. Sie bedrängte die Polizei und wandte sich sogar an die Presse, um deren Untätigkeit zu beklagen, sodass die Beamten sich schließlich gezwungen sahen, eine Razzia in Hamanns Wohnung durchzuführen. Alle anwesenden Beamten kannten den Mann und wollten das zerbrechliche Vertrauen zwischen Informant und Beamten nicht zerstören. Sie alle hofften und beteten, dass sie die Tür aufbrechen und feststellen würden, dass Rote längst gegangen war und sie diese Ermittlungen nicht weiter verfolgen mussten. Doch leider hatten sie nicht so viel Glück, und Fritz auch nicht. Als sie seine Wohnung stürmten, erstarrte Fritz. Ebenso wie der nackte Teenager, der unter ihm im Bett lag. Es gab keine Möglichkeit, sich aus dieser Situation herauszureden, keine Möglichkeit, das unausweichliche Ergebnis für sie alle zu vermeiden. Bei jedem anderen Verbrechen hätten sie sich vielleicht entschuldigt, weil sie Fritz verhaften mussten, nachdem sie ihn auf frischer Tat ertappt hatten. Aber bei der Mehrheit der streng konservativen Polizeikräfte überwog der Ekel, die Verärgerung darüber, dass Hamann sie wegen seiner Neigung überhaupt in diese Situation gebracht hatte. Der Junge wurde fortgeschickt, nachdem er sich wieder angezogen hatte und seine Aussage aufgenommen worden war, während Fritz ins Gefängnis gebracht wurde, wo er auf seinen Prozess wartete. Ein flüchtiger Blick in die Wohnung zeigte eindeutige Hinweise darauf, dass dort eine Schlachtung stattgefunden hatte, aber das wurde nicht als verdächtig angesehen, da er ein bekannter Schwarzmarkthändler war und die halbe Polizei wahrscheinlich mehr als einmal ein gutes Stück Fleisch von ihm bekommen hatte. Wäre ihre Untersuchung gründlicher gewesen und hätten sie Fritz wie einen echten Verdächtigen im Fall des Verschwindens von Friedel Rothe behandelt und jeden Zentimeter der Wohnung untersucht, hätten sie den enthaupteten Kopf des Jungen hinter dem Ofenrohr gefunden. Die Suche nach Rothe verlief danach im Sande. Die Familie war zum Teil zufrieden, da Fritz wegen eines ähnlichen Vorwurfs im Gefängnis saß, aber sie wusste immer noch nicht, was aus ihrem Sohn geworden war und glaubte allmählich der Darstellung der Polizei, dass er von zu Hause weggelaufen war, um sich nicht den Konsequenzen seiner Tändelei mit einem älteren homosexuellen Mann auszusetzen. Diese Vermutung wurde durch einen Brief bekräftigt, den sie mit der Post erhielt und in dem Friedel handschriftlich bestätigte, dass er von zu Hause weggelaufen sei und nicht zurückkehren würde, bis seine Mutter wieder nett sei. Ein Brief, den er verfasst und abgeschickt hatte, bevor er Fritz Hamann überhaupt begegnet war. Ein Glücksfall für Fritz. Einer von vielen, wenn man bedenkt, was alles hätte schiefgehen können. Für Fritz war die Razzia genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Wäre die Polizei nur ein paar Minuten später eingetroffen, hätte sie ihn wahrscheinlich bei der Vergewaltigung der Leiche eines Teenagers vorgefunden. Und damit hätte das Gericht ihn bestimmt nicht mit einem blauen Auge davonkommen lassen. Obwohl er zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, konnte er seine Inhaftierung aufschieben, was nicht zuletzt durch die politischen Umwälzungen in Deutschland zu dieser Zeit begünstigt wurde. Während dieses Aufruhrs flohen der Kaiser und seine Familie und bald wurde eine Republik mit der ausdrücklichen Absicht gegründet, das deutsche Volk niemals so sehr in die Irre zu führen, wie es seine königlichen Anführer getan hatten. Für diejenigen ganz unten in der gesellschaftlichen Hierarchie hatte das kaum Auswirkungen. Für diejenigen, die mit der Bürokratie des Landes zu tun hatten, begann jedoch eine Zeit großer Unruhe, in der neue Gesetze und Verordnungen im Eiltempo die alten ersetzen sollten. Fritz hatte das Pech, dass er bereits im September 1918 verhaftet worden war. Da nun die alten kaiserlichen Gesetze über sexuelles Verhalten ebenfalls aufgehoben und viele frühere Straftaten aus dem Strafregister gestrichen wurden, hätte er wahrscheinlich eine mildere Strafe erhalten. Aber wenigstens verschaffte der Aufschub der Strafe Fritz genügend Zeit, um seine Wohnung von belastenden Beweisen zu befreien, sämtliche Hehlerware zu verkaufen und einen kleinen Notgroschen anzuhäufen, den er an Hans weitergeben konnte, damit der Junge in seiner Abwesenheit keine Schwierigkeiten haben würde. Als die Zeit gekommen war und Fritz sich der Polizei stellte, blieb Hans heimat- und orientierungslos zurück. Das Geld, das Fritz ihm hinterlassen hatte, wurde bald für Hotelzimmer und Schnaps ausgegeben, und bevor Hamann auch nur 1/3 seiner Haftstrafe abgesessen hatte, war Hans bereits obdachlos und schlief in den folgenden Monaten meist auf den Bänken des Bahnhofs. Der einst wilde Junge, den Fritz bei sich aufgenommen hatte, schien inzwischen zahmer geworden zu sein und sich nicht mehr für ein Leben in der Wildnis zu eignen. Das überraschte vermutlich auch Hans selbst. Während ihrer gesamten Beziehung hatte er Fritz immer wieder verlassen und behauptet, er käme auch ohne die Unterstützung des Älteren zurecht, was er auch geglaubt hatte, während er darauf gewartet hatte, dass Fritz angekrochen kam und ihn anflehte, in ihre gemeinsame Wohnung und das gemeinsame Bett zurückzukehren. Nun, wo kaum noch jemand über die Runden kam, musste er feststellen, dass sämtliche Quellen, die bisher seinen Lebensunterhalt gesichert hatten, versiegt waren. Er war nicht mehr einer der wenigen entrechteten Jugendlichen, die den Reichen und Bequemen nachstellten, sondern einer von hunderten Männern, die aus dem Krieg heimgekehrt waren und feststellen mussten, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen worden war. Trotz der begrenzten Mittel, die er von gemeinsamen Bekannten erbetteln konnte, gab er einen Teil davon für die Fahrt zum Gefängnis aus, um Fritz zu besuchen. Alle Befürchtungen, die Fritz in Bezug auf die Langlebigkeit ihrer Beziehung geplagt hatten, verschwanden in diesen Momenten. Er war zu geblendet von seinen Gefühlen, um zu erkennen, dass sein junger Begleiter endlich begriffen hatte, wie sehr sein Wohlbefinden von Fritz' Fürsorge abhing. Stattdessen glaubte er fest daran, dass die unregelmäßigen Besuche ein klares Zeichen dafür waren, dass seine Liebe zu dem jüngeren Mann erwidert wurde. Dass sie nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder zusammenkommen und wie ein Paar zusammenleben würden, anstatt sporadisch durch die Umlaufbahnen des anderen zu driften. Wenn es das war, was Hans brauchte, um nicht selbst für seinen Lebensunterhalt aufkommen zu müssen, dann war er bereit, diesen Kompromiss einzugehen. Kapitel 7 – Der Schlachter von Hannover. Nach seiner Entlassung im Herbst 1920 fiel Fritz in seine alte Routine zurück. Hans holte ihn vom Bahnhof ab und die beiden suchten sich eine Unterkunft im Hause eines Ehepaares in der Vorstadt, bis Hamanns kriminelles Imperium oder besser gesagt seine Republik wieder auf die Beine kam. Ein Großteil der Nachkriegsrationierung galt noch immer, sodass er seinen Handel mit Schwarzmarktfleisch wieder aufnehmen konnte, aber viele andere Beschränkungen, die dem deutschen Volk auferlegt worden waren, schwanden allmählich. Der Handel mit den Nachbarländern wurde freigegeben und mit dem Regimewechsel wuchs auch die Bereitschaft, mit Deutschland Geschäfte zu machen. Einerseits war dies eine wunderbare Entwicklung für den Durchschnittsdeutschen, der nun eine etwas höhere Lebensqualität genießen konnte, aber es war eine schreckliche Nachricht für die vom Krieg profitierenden Schmuggler, die ihren Lebensunterhalt damit verdienten, Waren ins Land zu bringen, die auf legalem Wege nicht zu bekommen waren. Viele von Fritz' Geschäftsbeziehungen waren eingegangen und bei denen, die noch bestanden, ging es nun nicht mehr um den Handel mit Waren, die zuvor lediglich als moralisch verwerflich galten, sondern um Waren, die im neuen politischen Klima seit kurzem schlichtweg illegal waren. Das bedeutete natürlich, dass viele nun zum ersten Mal in ihrem Leben mit einem Hehler zu tun hatten und wie es der Zufall wollte, war der Mann, der ihnen bis dahin bei ihrem illegalen Handel geholfen hatte, einer der berüchtigsten der Stadt. Natürlich hatte sich in den 9 Monaten seiner Abwesenheit viel verändert und Fritz musste in kürzester Zeit viele seiner alten Bekannten aufsuchen und gleichzeitig neue Bekanntschaften schließen. Was er brauchte, war ein schneller und komprimierter Lagebericht über die kriminellen Aktivitäten in der Stadt, also suchte er genau danach. Er schlenderte in die Polizeiwache, als ob die Männer dort nicht für seine Verhaftung verantwortlich gewesen wären. Die Polizei war zunächst verblüfft, denn sie hatte erwartet, dass zwischen ihnen und ihrem mehr als unmoralischen Informanten zumindest ein gewisses Maß an bösem Blut herrschen würde, aber er schien nichts dergleichen zu empfinden. Er kam herein, als gehöre ihm der Laden, und unterhielt sich mit den Beamten, als wäre er im Urlaub und nicht im Gefängnis gewesen. Innerhalb weniger Stunden, statt einiger Tage, hatte er von allen größeren Raubüberfällen und Einbrüchen in der Stadt gehört und die Namen der mutmaßlichen Täter erfahren. Eine lange Liste von 9 Kunden, die er nun aufsuchen wollte. Nachdem er alle diese 9 Spitzendiebe kontaktiert hatte, kehrte er am nächsten Tag mit einer Adressliste auf die Polizeiwache zurück. Diese Adressen gehörten zufällig den Leuten, die sich geweigert hatten, mit ihm Geschäfte zu machen. Der Polizei gelang ein großer Fang und Fritz' Rolle als geschätzter Informant war wieder gefestigt, während er sich gleichzeitig sämtlicher Konkurrenten auf einen Schlag entledigt hatte. Für ihn hätte es also nicht besser laufen können. Als Ergebnis dieser Gegenleistung galt er in Polizeikreisen wieder als vertrauenswürdig und konnte sich wie früher frei auf dem Revier bewegen. Das wiederum eröffnete ihm eine neue Möglichkeit, denn hier fand er jene jugendlichen Ausreißer und Landstreicher, die nicht über die nötige Cleverness verfügten, um in Hannover allein zu überleben, ohne die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zu ziehen. Bei mehr als einer Gelegenheit bot er einem dieser törichten jungen Männer Unterkunft und Verpflegung an, und bis jemand bemerkte, dass sie aus dem Polizeirevier verschwunden waren, waren sie auch von der Straße und aus der ganzen Stadt verschwunden. Doch dies war für die Polizei kein Grund zur Sorge, im Gegenteil. Auf diese Weise befreite Fritz die Straßen von Obdachlosen und Tunichtguten und reduzierte den täglichen Papierkram der Polizei. Es war ja nicht so, dass diese verschwundenen jungen Männer Familien hatten, die nach ihnen suchen würden. Fritz hatte seine Lehren aus dem letzten Opfer gezogen und nicht die Absicht, Ziel einer weiteren Hexenjagd zu werden, nur weil er kurz vor seinem Verschwinden zufällig mit einem jungen Mann gesehen worden war. Allmählich verstand Hans, was Fritz tat. Das genaue Datum, an dem er es erfuhr, ist zwar nicht bekannt, aber irgendwann betrat er in dem Moment die Wohnung, die sie seit ihrem Rauswurf aus der Pension gemeinsam bewohnt hatten, als Fritz gerade eine Leiche beseitigte. Plötzlich wurde ihm klar, woher die Kleidung stammte, die Fritz ihm ständig schenkte. Und warum er abends so oft Knöpfe wieder an Hemden nähen musste. Fritz verharrte einen Moment, während sein junger Liebhaber ihn beobachtete, die Wangen des mondförmigen Gesichts rot vor Erregung und Anstrengung. Er sagte nichts, entschuldigte sich nicht und leugnete auch nicht, was der Junge gesehen hatte. Er wartete einfach ab, ob Hans ihn immer noch akzeptieren würde, jetzt, wo er die Wahrheit kannte. Hans' Blick wurde vom toten Jungen, der mit von Fritz Liebesbiss herausgerissener Kehle dalag, zu den Metzgerwerkzeugen gelenkt, die bereits auf dem blutbefleckten Boden lagen. Ganz langsam fügten sich die Puzzleteile zusammen, und als er schließlich verstand, wählte er seine Worte mit Bedacht. Die ganze Zeit über hatte er den älteren Mann als harmlose Witzfigur gesehen. Damit war es nun vorbei. Er entwickelte nicht plötzlich ein Gefühl des Respekts für seinen Geliebten, da man nicht so schnell mit einer jahrelangen Gewohnheit brechen konnte. Aber er verstand, dass er in etwas äußerst Gefährliches hineingeraten war. In dem kurzen Moment, in dem er Fritz in die Augen schaute, bevor er floh, sah er das wahre Gesicht des Bösen. Es waren keine dunklen, emotionslosen Augen oder ein geistesgestörter Blick, sondern derselbe Ausdruck, den Fritz jeden Tag im Gesicht trug. Daran änderte auch der tote Junge in seinen Händen nichts. Fritz bearbeitete dieses Fleisch genauso wie jedes andere. Er ging beim Schlachten so vor, wie ein normaler Mensch seine Schuhe putzen würde. Der Schrecken lag nicht in der Skurrilität der Situation, sondern in ihrer absoluten Alltäglichkeit. Für Fritz war dies ein ganz normaler Tag. Wären da nicht das dämliche Grinsen und diese Bewunderung in Fritz' Augen gewesen, wäre für Hans alles vielleicht viel einfacher gewesen. Er hätte sämtliche Verbindungen kappen und das Verbrechen vielleicht sogar anzeigen können, wenn es nötig gewesen wäre, um Fritz von sich fernzuhalten. Doch der Ausdruck auf Fritz' Gesicht, selbst als er auf frischer Tat ertappt wurde, verriet pure Freude, Hans wiederzusehen. Bei allem, was gerade geschah, hatte er nur Augen für Hans. Vielleicht könnte er daraus einen Nutzen ziehen. Die Leute hielten sich Hunde als Haustiere und ein Hund konnte einem die Kehle herausreißen. Die Kunst bestünde darin, diesen wilden Hund zu zähmen und ihm beizubringen, nur zu bellen und zu beißen, wenn man es ihm befahl. Aber wie viel wertvoller war ein Hund, der einen gewissen Kampfgeist besaß, als ein nutzloser Köter, der den ganzen Tag nur herumlag und sich den Bauch kraulen ließ? Sämtliche Möglichkeiten taten sich vor Hans auf. Wo andere Männer vielleicht Angst gehabt hätten, war er immer noch zuversichtlich, dass er das Monster, an das er gebunden war, kontrollieren konnte. Die Tatsache, dass der junge Mann, der soeben von Fritz ermordet worden war, ihm sehr ähnlich sah, war sicher purer Zufall und kein Grund zur Sorge. Hans schob seine Ängste beiseite und berechnete den Gewinn dieses mörderischen Unternehmens. Da wäre das Geld in den Brieftaschen der Jungen, der Verkauf des Fleisches, wenn Fritz überzeugt werden konnte, es als Hackfleisch auszugeben, der Wiederverkaufswert der Kleidung und der Schmuck, den die kleinen Mistkerle meistens trugen, wenn sie von zu Hause wegliefen und sich auf der Suche nach einem besseren Leben in der Großstadt machten. Die Möglichkeiten waren endlos. Da all die verschiedenen und etwas unorganisierten kriminellen Organisationen gegenwärtig einen ununterbrochenen Strom von Geschäften tätigen und es nur wenig bis gar keine Konkurrenz für diese Geschäfte gab, war der Ruf nach Attentaten in der hannoverschen Unterwelt während der Zeit der Weimarer Republik sehr verhalten. Doch die Vorstellung, dass Fritz als stumpfsinniges Instrument zur Bedrohung von Menschen eingesetzt werden könnte, war recht verlockend. Das würde natürlich nicht funktionieren, schließlich wirkte Fritz immer noch wie ein komödiantisch verweichlichter Homosexueller, wovon sich deutsche Männer nicht einschüchtern ließen. Die einzige Möglichkeit, wie jemand wissen könnte, wie gefährlich Fritz war, wäre, ihn in Aktion zu zeigen, um anderen ein Druckmittel in die Hand zu geben, mit dem sie ihn für ihre eigenen Zwecke manipulieren könnten. Doch das war für Hans inakzeptabel. Er hegte zwar keine wahren Gefühle oder gar Zuneigung für diesen Mann, war aber dennoch sehr eifersüchtig darauf bedacht, dass ihm seine ungeteilte Aufmerksamkeit oder Loyalität zuteil wurde. Nur eine Person würde Fritz kontrollieren und das war er. Nicht die Polizei, nicht andere Kriminelle, nicht irgendjemand. Er musste dieses Spielchen nur noch eine Weile weiterspielen. Fritz am Haken baumeln lassen, anstatt ihn auf Armeslänge auf Abstand zu halten. Das könnte er schaffen. Vor allem, wenn die zusätzlichen Unannehmlichkeiten, die er ertragen musste, mit dem zusätzlichen Geld einhergingen, das Fritz den Jungen abnehmen würde. Als er sich wieder beruhigt hatte und nach Hause zurückkehrte, hatte Fritz alles aufgeräumt. Die Kleidung des toten Mannes lag noch immer ordentlich gefaltet auf einem Stuhl, in der Luft lag der metallische Geruch von Blut. Die übrigen Spuren des Verstorbenen in der gemeinsamen Wohnung waren jedoch nicht mehr zu sehen. Keiner der beiden Männer wollte das Thema als Erster ansprechen, weil er sich Sorgen machte, wie weit der andere gehen würde, wenn er dazu gedrängt würde. Andererseits war aber auch keiner der beiden bereit, einen Rückzieher zu machen. Als Hans auf seinen alten Liebhaber zutrat, tat er dies mit der Art von wachsamer Besorgnis, die man normalerweise nur bei Zoowärtern beobachten konnte, die das Gehege eines Tieres betraten, von dem sie wussten, dass es zwar freundlich, aber dennoch in der Lage war, sie zu zerreißen. Fritz dagegen blieb so ruhig wie möglich, da er befürchtete, dass Hans bei der kleinsten Bewegung weglaufen könnte. Als sie sich schließlich gegenüberstanden, wurden die Dinge nicht mit Worten, sondern durch Berührung geregelt. Hans hob eine Hand, um Fritz' Wange zu streicheln. Fritz schlang die Arme um seinen geliebten Jungen. Ihre Lippen berührten sich ganz sanft, als wäre es eine Formalität, als wäre es ihr Hochzeitstag, an dem sie sich vor allen Augen ihre bedingungslose Akzeptanz füreinander schworen. Für Hans mochte die Leiche in seinem Bett die größte Offenbarung des Tages gewesen sein, aber für Fritz war es dieser Moment. Hans hatte ihn so gesehen, wie er wirklich war, und akzeptierte ihn immer noch, bot ihm immer noch alles an, was er sich immer gewünscht hatte. Die ganze Last der Scham, die vom ersten Moment der Erinnerung an Fritz gelastet hatte, fiel plötzlich von ihm ab. Die Stimme seines Vaters in seinem Hinterkopf, die ihn immer verdammte, immer eine Rechtfertigung oder eine kriecherische Entschuldigung verlangte, verstummte. Man kannte ihn und liebte ihn für das, was er war. Er musste sich nicht mehr verstecken. Er musste keine Angst mehr haben. Er war kein Narr. Er war sich immer noch darüber im Klaren, dass er diskret sein musste, um sich in einer Welt zurechtzufinden, die seiner Natur und seinen Interessen grundsätzlich feindlich gesinnt war. Aber in dieser Welt gab es nun einen kleinen Trost. Einen wunderschönen Jungen, der genau wie seine Mutter war. Ein Junge, der voll und ganz verstand, dass all die wunderbaren Dinge in seinem Inneren aus verdrehten Teilen bestanden, dass aber ihre Bestandteile das Ganze nicht weniger schön, sondern dafür umso wunderbarer machten. Jeder konnte mit den richtigen Pinseln und Farbe ein Kunstwerk schaffen, aber um es mit Klinge und Blut zu machen, brauchte man wahres Talent. Zu dieser Zeit zogen die beiden in eine neue Wohnung im Erdgeschoss der Neuen Straße 8. In dem Haus lebten bereits viel zu viele Mieter und die Erdgeschosswohnung wurde nicht wirklich als bewohnbar angesehen. Daher konnte Fritz sie zu einem äußerst guten Preis anmieten, nachdem er seiner neuen Vermieterin erklärte, er wollte sie nur als Lager für seine verschiedenen Geschäfte nutzen. Sobald er die Schlüssel hatte, brauchte Fritz nicht lange, um all seine Habseligkeiten und Möbel aus seiner letzten Wohnung herüberzuschleppen oder einige Leute mit den nötigen Verbindungen zu bitten, ihm zu helfen, den Luxus herüberzutragen, den er Hans schon immer gönnen wollte. Also all die gestohlenen Möbel und Waren. Fritz behauptete zwar, dass er sie an seine Kunden verkaufen wolle, aber bis es soweit war, konnten sie sie ja auch nutzen. So erschuf Fritz eine Operationsbasis, die die Polizei nicht sofort erkannte. Nachgehen konnte, ohne Gefahr zu laufen, dass sie unerwartet auftauchte. Es gab ihm die Kontrolle über ihre Beziehung zurück, denn er war der Polizei nicht mehr ausgeliefert, sondern musste mit einem gewissen Maß an Respekt behandelt werden. Dies war die Strafe, die die hannoversche Polizei seit langem von ihm erwartet hatte, aber sie war so subtil, dass sie nur allzu leicht als Missverständnis abgetan werden konnte, sodass keine Gefühle verletzt werden mussten. Mit dem zusätzlichen Platz in der neuen Wohnung florierten Fritz kriminelle Unternehmungen. Nun war er ein viel effektiverer Hehler, da er ein kleines Lagerhaus hatte, in dem er die gestohlenen Waren, die in seine Obhut gelangten, aufbewahren konnte. Und er war ein effektiverer Metzger, da er jetzt einen eigenen Raum hatte, in dem er diesem Handwerk nachgehen konnte. Nur er und Hans wussten wirklich, was dieses Handwerk mit sich brachte, aber das bedeutete nicht, dass sie sich abschotteten. Ganz im Gegenteil. Mit dem neuen Raum und der neu gewonnenen Fähigkeit, die weniger pikanten Elemente ihres Lebensstils abzuschirmen, begannen Fritz und Hans, Gäste in ihrer Wohnung in der Neuen Straße zu empfangen und boten mit Stolz hausgemachte Gerichte mit feinsten, nicht rationierten Zutaten, Cocktails und mehr an. Sie wurde zu einem lebendigen Zentrum der Stadt, zu einem Ort, von dem sich die einfachen Leute in Hannover erhofften, eines Tages eingeladen zu werden. Bald lud Hans Freundinnen und deren Freunde unter dem Vorwand eines Paarabends mit Fritz ein, und obwohl alle den Witz bereits früh am Abend durchschauten, wurde jeder Stich, den Fritz Date verspürt haben könnte, durch seine freundlichen Worte, seine Aufmerksamkeit und eine nicht geringe Menge Wein gründlich besänftigt. Nach dem, was über Fritz' Psyche bekannt ist, hätte man annehmen können, dass er beim Anblick von Hans mit einer weiblichen Begleitung in eine Art Eifersuchtswut verfallen würde. Dies schien jedoch nicht der Fall zu sein. Wenn überhaupt, schien er die Eroberungen des jüngeren Mannes aktiv zu fördern und freundete sich mit vielen der jungen Frauen an, die ihm nachstellten. Er nahm für den jungen Mann die Rolle einer Art exzentrischen Onkels an, eines Wohltäters, der seinem Begünstigten nur das Beste im Leben zukommen lassen wollte. Wenn ihm die Mädchen, die Hans mitbrachte, nicht gefielen, ließ er sie das natürlich wissen, Aber er schien eher die Art Freund zu sein, die sich zu sehr in das Leben des Jungen einmischte, vor allem, wo er manch andere unverblümt lobte. Fritz wiederum merkte schnell, dass er seine eigenen Dates unter dem Vorwand zu diesen Dinnerpartys einladen konnte, sie mit Hans' Freundinnen verkuppeln zu wollen. Die gemischte Gruppe und die heitere Stimmung wiegten diese Jungen in ein falsches Gefühl der Sicherheit, das bis in die frühen Morgenstunden anhielt, wenn Hans mit seiner jungen Dame aufbrach, Fritz anbot, den Jungen bis zum Morgen unterzubringen und die Natur ihren Lauf nahm. Hierbei wird impliziert, dass wir unser Verständnis von Natur auf diese Spitzenraubtiere beschränken, die sich auf ihre Beute stürzen und ihr die Kehle herausreißen. Was auf diese Momente folgte, war in der Regel das, was man als kategorisch unnatürlich bezeichnet. Am 12. Februar 1923 traf Fritz auf einen jungen Pianisten namens Fritz Franke aus Berlin, der auf der Suche nach Arbeit nach Hannover gekommen war. Der Junge war 16 Jahre alt, nur knapp der Einberufung in den Ersten Weltkrieg entgangen und so blauäugig und leichtgläubig wie alle, die in die Stadt kamen. Da er weder ein bestimmtes Ziel noch einen Platz zum Schlafen hatte, bot Fritz ihm seine Wohnung an. Er würde eine Dinnerparty für einige aufstrebende Persönlichkeiten der Stadt geben und sei sich sicher, dass sie sehr erfreut sein würden, einen talentierten jungen Mann wie Fritz Franke kennenzulernen. Zuerst war der Junge verständlicherweise ein wenig verängstigt, aber schon bald trafen Hans und seine Freundinnen ein und der junge Pianist fand sich in ihrem glitzernden Leben wieder, verließ den Bahnhof und ging geradewegs die neue Straße entlang, wo das Dinner bereits wartete. Es stellte sich heraus, dass er nicht, wie befürchtet, für die Unterhaltung des Abends sorgen würde. In Fritz' Wohnung gab es nicht einmal ein Klavier. Oder wenn doch, dann war es unter seiner Antiquitätensammlung begraben. Vielmehr schien es, als ob ihr Gastgeber mit seinen seltsamen Eigenheiten und seiner scharfen Zunge die Quelle der Heiterkeit für alle Beteiligten sein sollte. Fritz Franke hatte noch nie einen Mann gesehen, der sich so wohl in seiner Haut fühlte, der so bereit war, sich von anderen verhöhnen zu lassen, ohne den Stachel ihrer Worte zu spüren. Es war bemerkenswert, wie wenig sich Hamann um die Meinung anderer scherte. An seiner Stelle wäre Franke zusammengezuckt und rot geworden, anstatt anzügliche Witze über seine eigenen Neigungen zu machen. Der Junge war kein Landei, er war in Berlin aufgewachsen und glaubte, schon immer ein recht kosmopolitisches Leben geführt zu haben, aber die Art und Weise, wie dieser Haufen sich aufführte, stellte alle Berliner Rebellen in den Schatten. Der Flirt zwischen ihnen wäre auch dann gewagt gewesen, wenn sie die Grenzen zwischen den Geschlechtern respektiert hätten, aber die Tatsache, dass jeder am Tisch auf die eine oder andere Weise Interesse an ihm bekundete, war fast zu viel für seinen jungen Verstand, um es zu begreifen. Er fühlte sich, als hätte man ihm ein trockenes Rindfleisch-Sandwich angeboten, ihm dann aber stattdessen ein Buffet serviert. Sein Ego blühte unter der Aufmerksamkeit auf und schon bald scherzte er mit den anderen, wenn auch mit etwas weniger Erfolg, da er mit einigen der groben Themen nicht vertraut war. Er schaffte es sogar, seinem Gastgeber ein paar Sticheleien zu verpassen, was einen Lachanfall auslöste und ihn zu weiteren Versuchen veranlasste, indem er Hans unzweifelhaft unhöfliche Bemerkungen zukommen ließ. Einen Moment lang herrschte Stille am Tisch, weil man gespannt darauf wartete, wie der junge Zuhälter losbrüllen und ob es amüsant oder dramatisch werden würde, aber stattdessen lächelte Hans nur und lehnte sich mit seinem Drink zurück. Seine Verabredung beugte sich zu ihm herüber, um ihn zu fragen, warum er eine solche Beleidigung einfach so hinnehme, ohne sich zu verteidigen, und er antwortete, »Der Junge wird schon morgen überrollt werden.« Seine aktuelle Geliebte sah ihn fragend an und versuchte zu verstehen, was er meinte. Es war unklar, ob er eine seiner üblichen verschleierten Drohungen aussprach, eine große philosophische Erklärung darüber abgab, wie kurz das Leben sei, oder ob er mit einiger Sicherheit wusste, dass dem jüngeren Fritz etwas Schlimmes zustoßen würde. Während des Abendessens hatten sie keine Gelegenheit, weiter darüber nachzudenken, und am Ende des Abends, als sie zu ihrer Wohnung zurücktorkelten und den kleinen Fritz Franke auf dem Wohnzimmerboden ihres gnädigen Gastgebers ausschlafen ließen, hatten auch sie so viel Alkohol getrunken, dass jeder Versuch eines zusammenhängenden Gedankens hinfällig war. Wahrscheinlich hätte sie sich am nächsten Morgen gar nicht mehr an die seltsame Bemerkung erinnert, wenn sie und Hans sich nicht am nächsten Tag mit Fritz und einigen anderen Freunden zu einem frühen Mittagessen getroffen hätten. Der Rest der Gruppe traf ein, aber sie achtete darauf, ein paar Plätze für Fritz und seinen gleichnamigen Gast freizuhalten, so dass sie erstaunt war, als sie feststellte, dass der Junge nicht bei Fritz war, als dieser wie üblich verspätet auftauchte. Als sie nach ihm fragte, wurde sie mit der Ausrede abgewimmelt, er habe einen frühen Zug nach Berlin genommen. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Der Junge hatte ausführlich über seine Pläne gesprochen, in Hannover Arbeit zu suchen, über die Möglichkeit, den Kindern wohlhabender Familien Klavierunterricht zu erteilen oder eine Stelle in einer der Kabarettbars zu ergattern. Nichts in seinen Worten oder in seinem Verhalten hatte darauf hingedeutet, dass er so sehr vom Heimweh geplagt war, dass er zurück in Mutters Schoß flüchten wollte, sobald die Sonne aufging. Nichts an seinem plötzlichen Weggang ergab einen Sinn, aber Hans schien es einfach so zu akzeptieren. Als ob er die Wahrheit bereits wüsste. Als ob er bereits gewusst hätte, was mit dem Jungen geschehen würde, bevor es überhaupt passiert war. Die anderen plauderten, lachten und aßen, aber sie fühlte sich wie betäubt. Dieser kleine Junge, der kaum alt genug gewesen war, um sich zu rasieren, hatte ihr am Abend zuvor gegenübergesessen und sich köstlich amüsiert, geplaudert, gelacht und gegessen, genau wie sie jetzt. Aber nun war er nicht hier. Sie konnte nicht mit Gewissheit sagen, was mit ihm geschehen war. Entweder hatte er sich mit Fritz zerstritten und sie gingen nun getrennte Wege, oder der ältere Mann hatte ihn in eine Situation gedrängt, in der er sich so unwohl gefühlt hatte, dass er fliehen musste. Sie wusste nicht, was ihn überfahren haben könnte, wie Hans es vorausgesagt hatte, oder wie Hans so etwas überhaupt hätte voraussehen können. Als sie Hans nach dem Mittagessen erneut darauf ansprach, wurde er immer wütender. Schließlich ließ er sie in ihrer Wohnung zurück und ging seinen anderen Geschäften nach, zu denen zweifellos auch die Verführung anderer Frauen gehörte. Es war die schroffste Abfuhr, die sie je von ihm erhalten hatte. Eine klare Aufforderung, die Sache auf sich beruhen zu lassen, und das tat sie. Es war sinnlos, in ihrem Leben für Unruhe zu sorgen, weil einem Berliner, der im Grunde genommen ein Fremder war, etwas zugestoßen sein könnte. Sie hatten vielleicht gemeinsam gegessen, aber es gab keine Bindung zwischen ihnen, und wenn Fritz sich an ihn herangemacht und ihn verscheucht oder ihn angefasst hatte, sodass er sich schämte, sein Gesicht zu zeigen, ging sie das nichts an. Die Welt war ein harter Ort, besonders für Ausreißer. Das wusste sie selbst nur zu gut, und sie war nicht bereit, aus Angst um einen Jungen, den sie gerade erst kennengelernt hatte, die Dinge wegzuwerfen, die ihr das Leben leichter machten. Hans war an diesem Nachmittag nicht auf dem Weg zu einer Romanze. Ganz im Gegenteil. Stattdessen ging er zu Fritz' Wohnung und ließ sich selbst ein. Er hatte ja schließlich einen Schlüssel. Fritz hätte ihn dort dauerhaft wohnen lassen, wenn Hans es gewollt hätte. Im Inneren der Wohnung war alles genau so, wie er es erwartet hatte. Alles war ruhig und still. Er schlenderte völlig unbefangen zum Arbeitsplatz, wo er den vertrauten Geruch des Schlachtens wahrnahm, der in der Luft hing. Im Leichenhaus stank es nach Blut, Eingeweiden und Verwesung. Als er die Tür öffnete, fand er Fritz immer noch bei der Arbeit vor, bis auf die Hüften entkleidet und mit Schweiß und Dreck beschmiert. Er stand einfach nur da und sah ihm bei der Arbeit zu. Er spürte, wie sich etwas in seinen Eingeweiden regte, als er sah, wie der Kadaver des kleinen Pianisten zerlegt wurde. Etwas, das Bewunderung oder vielleicht sogar Anziehung gewesen sein könnte. Schließlich schien Fritz aus seinem Trancezustand zu erwachen, in den er immer verfiel, wenn er beim Schlachten war, schaute auf und bemerkte seinen jungen Liebhaber, der einfach nur dastand und ihm dabei zusah, wie er den Geliebten der letzten Nacht zerlegte. Hans fragte leise, seine Stimme zitterte wegen dieses seltsamen neuen Gefühls, das ihn ergriffen hatte. »Wann soll ich zurückkommen?« Und auf dem blutverschmierten Gesicht des Mörders erschien dasselbe rührselige Lächeln, das er jedes Mal sah, wenn er irgendeine Andeutung von Freundlichkeit oder Zuneigung zeigte. Es war so dämlich wie eh und je. Fritz erklärte ihm, dass es ein paar Stunden dauern würde, bis er fertig sei, aber er könne gern bleiben und das Gepäck des Toten durchstöbern, um zu sehen, ob er etwas brauchen könne. So zimperlich er auch sein mochte, Hans war immer noch er selbst. Er würde eine solche Gelegenheit nicht ausschlagen. Und er trug immer noch die Kleidung des toten Jungen, als er an jenem Abend mit Fritz ins Bett stieg. All die Vortäuschung, dass er Fritz nicht wolle, wurde über Bord geworfen, als seine rauen Lippen über Hans' Kehle spielten. Kapitel 8 – Das Jahr des Blutes. Bald wurde Hans vom Mitwisser zum Mittäter. Er suchte nach hübschen jungen Burschen, die er Fritz zeigte und in ein Gespräch verwickelte. Er konnte sie auf eine Art und Weise beruhigen, wie es Fritz aufgrund seiner seltsamen Art und seines Alters nie gelang. Einige dieser Jungen wählte Hans aus Bequemlichkeit aus, weil er keine Lust hatte, sich an diesem Abend Fritz Vergnügungen hinzugeben. Andere wählte er aus Eifersucht aus, entweder weil sie schönere Kleidung hatten als er oder weil es ihm nicht gefiel, dass Fritz sie wie Gleichgestellte behandelte. Sie waren ihm nicht ebenbürtig, sie waren Ziele, sie waren Beute und sollten nicht mit Zuneigung behandelt werden, sofern dies nicht nötig war, um sie zu ködern. Hans' Ambivalenz in Bezug auf seinen Liebhaber kostete viele junge Männer das Leben. Er wollte Fritz nicht für sich selbst, aber jemand anderes sollte ihn auch nicht bekommen. Oberflächlich betrachtet erweckte er immer den Anschein, Fritz zu lieben, damit er nicht selbst zu einem seiner Opfer wurde. Aber innerlich war er zwischen vielen widersprüchlichen Gefühlen in Bezug auf seine Beziehung zu dem älteren Mann hin und her gerissen. Am 20. März 1923 kam der angehende Schriftsteller Wilhelm Schulze nach Hannover, um sich einen neuen Meister zu suchen, nachdem er seinen bisherigen Arbeitgeber als übellaunig empfunden hatte. Er war 17 Jahre alt und hatte genau das Aussehen, das Fritz anfangs zu Hans hingezogen hatte. Er wurde beim Aussteigen aus dem Zug am Hauptbahnhof Hannover gesehen, wo Fritz wie immer lauerte, verschwand dann aber einfach von der Bildfläche. Es gab keine Spur von ihm, keine Zeugen, die seine Bewegungen nach dem Verlassen des Zuges dokumentiert hätten. Es war, als hätte sich der Bahnsteig geöffnet und ihn einfach verschluckt. Am nächsten Tag stolzierte Hans in einem neuen Anzug durch die Stadt, der maßgeschneidert schien, und wedelte mit einem neuen Seidentuch herum. Er erinnerte eher an einen Dandy als einen Mann aus der Unterschicht, der er war. 3 Tage später verschwand Roland Hoch, ein 15-jähriger Schüler, auf dieselbe Weise. Hans wurde zwar nicht in der Kleidung des Jungen gesehen, aber Bekannte von Fritz, die etwas kleiner waren, kauften sie bald. Beide Morde waren nicht besonders profitabel, aber für Fritz verlor der finanzielle Aspekt seiner Verbrechen immer mehr an Bedeutung. Er hatte ein Ventil für alle seine Emotionen gefunden und das wilde Gewirr aus Wut und sexueller Unterdrückung, das sein Inneres seit jeher prägte, löste sich endlich auf und er fühlte sich unglaublich lebendig. Ein paar Tage später fand sich der 18-jährige Hans Sonnerfeld, ein Ausreißer, der nach Hannover gekommen war, um seinen dominanten Eltern zu entkommen, in Fritz' Gefolge auf einer Tour durch die Kabaretts wieder, bevor er für einige Drinks und ein spätes Abendessen in die Wohnung des Mannes zurückkehrte. Am nächsten Morgen war von ihm nichts mehr zu sehen. Das schmutzige Geschirr wurde gespült und die Weinflaschen weggeworfen. Nachdem alle unerwünschten Abfälle entsorgt worden waren, war es so, als hätte es die beschwingte Zeit des Vorabends nie gegeben. Bis heute ist unklar, ob Fritz Hamann tatsächlich Menschenfleisch auf dem Schwarzmarkt verkauft hat. Das Fleisch, das er in dieser Zeit anbot, wurde jedoch definitiv auf die gleiche Weise bearbeitet wie die Körper seiner Opfer. Zu Hackfleisch zerkleinert, sodass die Herkunft nicht mehr erkennbar war. In diesen knappen Zeiten akzeptierten selbst die wohlhabenden Hannoveraner, mit denen er einen Großteil seiner Geschäfte machte, die Notwendigkeit, über viele Dinge hinwegzusehen. Wenn man ihnen statt des versprochenen Rindfleischs etwas Pferdefleisch verkaufte, war das ein kleiner Kompromiss im Vergleich zur Alternative, überhaupt kein Frischfleisch zu bekommen. Fritz galt bei seinen Käufern im Allgemeinen als zuverlässig, sodass kein Zweifel daran bestand, dass der größte Teil des täglich verkauften Schweine- und Rindfleischs von den Bauern in der Umgebung der Stadt stammte, die es entbehren konnten. Die genauen Gewichte, die er verkaufte, wurden angesichts des illegalen Charakters der Geschäfte allerdings nie aufgezeichnet. Es ist sogar möglich, dass er seine beiden Fleischquellen zusammengetan hat, um den ungewöhnlichen Geschmack von Menschenfleisch zu überdecken. Es war schon eine Weile her, dass Fritz der örtlichen Polizei einen Knochen hingeworfen hatte, und so vereinbarte er mit ihnen, dass sie Anfang Juni eine Razzia in seiner neuen Wohnung durchführen würden. Bis dahin würde er natürlich alle Überreste seiner Opfer gründlich entsorgen und die Gegenstände, die er wirklich verkaufen wollte, woanders verstecken. Das Timing war von entscheidender Bedeutung, denn die Polizei wollte nicht nur die gestohlenen Waren sicherstellen, die bei ihm zwischengelagert wurden, sondern auch die Diebe verhaften, die sie an ihn verkauften. Am Tag der Razzia war Fritz mit 3 äußerst erfolgreichen Einbrechern verabredet, die jede Menge Beweise für ihre Straftaten bei sich hatten, die er für sie verkaufen sollte. Sie wurden alle auf frischer Tat ertappt und gemeinsam auf die Wache geschleppt. Um seinen Ruf als Polizeispitzel aufrechtzuerhalten, hielt Fritz solche großen Gesten hin und wieder für notwendig, und die damit verbundenen Opfer waren ihm egal. Denn um seiner Stammkundschaft zu beweisen, dass er kein Informant war und die Polizei mit ihm genauso hart umging wie mit jedem anderen, musste er wegen Hehlerei vor Gericht gestellt und verurteilt werden. So wurde er Anfang Juni für 3 Wochen inhaftiert, was lang genug war, um seine Abwesenheit zu bemerken, aber nicht so lang, dass sein Geschäft ruiniert werden könnte. Während Fritz im Gefängnis saß, lebte Hans dauerhaft in der Wohnung in der Neuen Straße. Er kümmerte sich zwar nicht so sehr um seine Geschäfte, behielt aber den Laden im Auge und sorgte dafür, dass sein Partner bei seiner Rückkehr nach Hause nichts allzu Dramatisches erwartete. Am 25. Juni wurde Fritz etwas früher als geplant entlassen, was seinem guten Verhalten und dem Vertrauen geschuldet war, das der Gefängnisdirektor und die Polizei Hannover in Bezug auf den Wert des Mannes auf der Straße hatten. Diesen Wert hatte er fast unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Hannover unter Beweis gestellt. Da Hans und seine Freunde keine Zeit haben würden, seine übliche Willkommensparty zu organisieren, beschloss er, selbst für Unterhaltung zu sorgen. Ernst Ehrenberg war 13 Jahre alt, als Fritz ihn auf der Straße sah. Er erledigte gerade eine Besorgung für seine Eltern, etwas, das ein Junge in diesem Alter 2 oder 3 Mal am Tag ohne Probleme oder Bedenken erledigen würde. Doch dieses Mal sollte er nicht mehr nach Hause zurückkehren. Mit einer Mischung aus gutem Zureden und körperlicher Gewalt schleppte Fritz den Jungen nach Hause in seine Wohnung und stellte etwas betrübt fest, dass Hans sie zwar gut in Schuss gehalten hatte, gerade aber nicht da war, um sich an der Beute zu erfreuen, die er gerade gefangen hatte. Dennoch würde er sie nicht vergeuden. Da der Junge so viel kleiner war als er, musste Fritz ihn nicht einmal ermorden, bevor er ihn vergewaltigte. Der Junge lebte noch und seine Schreie wurden von einer starken Hand um seine Kehle erstickt, während Fritz immer wieder in ihn stieß und das Blut frei floss. Als Hans später am Abend nach Hause kam, wurde er von einer unangenehmen Überraschung und einem allzu vertrauten Geruch begrüßt. Fritz war noch mit der Leiche zugange, als Hans eintrat, da die kleineren Knochen und Teile schwieriger zu bearbeiten waren. Die Gelenke waren kniffliger, als er es gewohnt war. Normalerweise hätte er längst alles zerlegt und verpackt. Stattdessen war er noch immer blut- und schweißverschmiert. Im schummrigen Lampenlicht des Zimmers tauchte er wie aus einem Albtraum auf. Hans schaffte es, sich so weit zu beherrschen, dass er seinen Liebhaber begrüßte. Ausführlicher fiel ihre Unterhaltung jedoch nicht aus. Stattdessen zog er sich in ein anderes Zimmer zurück, bis die Leiche beseitigt war, und fragte sich nicht zum ersten Mal, an welches Monster er sich gefesselt hatte. Erst als er Fritz leises Schnarchen hörte, huschte er schließlich ins Schlafzimmer und ließ sich auf der anderen Seite des Bettes nieder. So weit wie er von Fritz entfernt sein konnte, ohne dass er auf den Dielen liegen blieb. Im darauffolgenden Monat machte Hans keine Anstalten, auf kleine Jungen zu zeigen, die er tot sehen wollte, und Fritz schien die Energie zu fehlen, selbst aktiv nach ihnen zu suchen. Obwohl es ihm unangenehm war, brachte Hans dem älteren Mann immer mehr Zuneigung entgegen. Vielleicht in der Hoffnung, das Verlangen des älteren Mannes so weit zu zügeln, dass er nicht zu einem weiteren unerwarteten Gemetzel nach Hause kommen musste. Fritz wiederum schien sich hauptsächlich darauf zu konzentrieren, seine kriminellen Unternehmungen wieder in Gang zu bringen, nachdem er sie während seiner Zeit im Gefängnis und im letzten Monat vernachlässigt hatte, als sein Blutrausch jeden gesunden Menschenverstand überrollt hatte. Je mehr Zeit verstrich, desto gereizter wurde er und er fand keine Befriedigung, auch wenn Hans sich dem Mann bereitwillig hingab. Es folgte der zweite arbeitsreiche Monat, in dem Fritz fast täglich zwischen seiner Arbeit und dem Polizeirevier hin und her lief, um sich über die Kriminalität in Hannover im Hochsommer auf dem Laufenden zu halten, als es schien, dass die Verbrecher trotz der kürzeren Nächte mit einer Art rasender Intensität arbeiteten. Sein Ruf bei der Polizei war ihm zwar sicher, aber das bedeutete nicht, dass er sich auf seinen Lorbeeren ausruhen konnte. Er musste sie mit einem ständigen Informationsfluss versorgen, nicht nur gelegentliche Verhaftungen ermöglichen. Er wollte sich als Informant so wertvoll machen, dass sie ihn nie wieder als Verdächtigen ansehen würden, was ihm auch gelingen sollte. Obwohl sein Leben im Vergleich zu anderen als erfolgreich beschrieben werden konnte, war Fritz immer noch unzufrieden. Selbst unter den Außenseitern war er ein Außenseiter und anders als die gewöhnlichen Kriminellen, mit denen er jeden Tag zu tun hatte. Etwas, das nicht vom Wunsch des Vaters nach Erfolg und Ansehen angetrieben wurde, sondern von ganz anderen Impulsen. Im August war er des guten Benehmens schließlich überdrüssig. Er war es leid, alles richtig zu machen und trotzdem keine Befriedigung zu finden. Wie nachgiebig sein geliebter Hans auch sein mochte, er hatte Gelüste, die lebendiges Fleisch einfach nicht befriedigen konnte. Und die Momente der Erleichterung, die der Alkohol und seine Jungen ihm verschaffen konnten, waren unbedeutende Tropfen, die durch die Risse im Damm traten. Er musste den Druck abbauen. Er musste der Mensch sein, der er war. Heinrich Strauß war ein 18-jähriger, äußerst talentierter Geiger und auf dem Weg zu einer Unterrichtsstunde, als er verschwand. Am nächsten Tag unterhielt Fritz sich mit Helern über die Qualität einer Geige, die gerade erst in seinen Besitz gelangt war. Sie war in der Tat sehr wertvoll und es gelang ihm bei einem der vielen Pfandleiher in Hannover einen anständigen Preis dafür zu erzielen. Der Pfandleiher brachte sie dann aus der Stadt, um sie für einen Wucherpreis an einen Sammler zu verkaufen, bevor irgendjemand die Verbindung zu demjenigen herstellen konnte, dem sie gestohlen worden war. Fritz blieb der Geigenkasten, den er auf den immer größer werdenden Haufen von diversem Schnickschnack warf, der von seinen verschiedenen Hausgästen übrig geblieben war. Paul Broniszewski war ein junger Pole, der seinen Onkel in Hannover besuchen wollte und es nie bis zum Haus des alten Mannes schaffte. Er verschwand am Hauptbahnhof von Hannover, Fritz' üblichem Aufenthaltsort. Er war nicht wohlhabend und führte nichts Wertvolles mit sich. Es gab also keinen Grund für einen Straßenräuber, ihn zu überfallen. Es gab keinen Grund, warum er sterben sollte. Richard Graf war zwar neu in Hannover, hatte sich aber schon mit den falschen Leuten eingelassen und wurde von der Polizei aufgegriffen, weil er in einer der Gartenanlagen der Stadt übernachtet hatte und alkoholisiert war. Am nächsten Morgen sollte er gerade aus dem Gefängnis entlassen werden, als ihn ein exzentrisch aussehender Mann in Zivil ansprach, den er für einen Kriminalbeamten hielt. Nach einem kurzen Gespräch bot der Fremde dem Jungen seine Hilfe an, der so jung war, dass er sein eigener Sohn hätte sein können. Er erklärte, dass es in Hannover Arbeitsplätze für Arbeitswillige gäbe und dass Richard sich selbst aus der Abwärtsspirale herausziehen könnte, in die er und seine Freunde geraten seien. Nachdem Richard sich von seinen Freunden verabschiedet hatte, die weiterhin in der Stadt tranken und zechten, zog er mit diesem Polizisten los, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, die sich aufrechten und gut aussehenden jungen Männern in der Stadt Hannover boten. Er wurde nie wieder gesehen. Wilhelm Erdner verschwand Anfang Oktober vor dem Bahnhof Hannover. Der 16-Jährige hatte sein Fahrrad dort abgestellt, um Besorgungen zu erledigen. Besorgungen, bei denen er nie gesehen wurde und von denen er nie zurückkehrte. Später an diesem Tag holte Hans das Fahrrad des Jungen dort ab, wo es abgestellt worden war, und kurz darauf gab Fritz eine Kleinanzeige in der Lokalzeitung auf, um es zu verkaufen. Als seine Eltern sich bei der Polizei nach seinem Verbleib erkundigten, erwähnten sie einen bestimmten Polizisten, Fritz Honnerbrock, mit dem ihr Sohn gut bekannt war und der vielleicht Auskunft geben konnte. 2 Wochen später wurde Hermann Wolf von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Der 16-Jährige war in Hannover unterwegs gewesen und plötzlich trugen Bekannte von Hermann seine Kleidung. Hätte die Polizei die Angelegenheit sofort überprüft, hätte sie wahrscheinlich festgestellt, dass der Junge aus der Polizeiwache verschwunden war, dass ein namenloser Polizist ihn aus der Verwahrzelle abgeholt hatte und mit ihm auf die Straße gegangen war. Erst die Berichte seiner Zellengenossen und Freunde machten die Polizei darauf aufmerksam und das auch erst Wochen später, nachdem er immer noch nicht aufgetaucht war. 3 Tage nach seinem Verschwinden verpasste der 13-jährige Heinz Brinkmann nach einem Tag in der Stadt den Zug zurück nach Clausthal und verschwand auf mysteriöse Weise vom Bahnhof in Hannover, wie so viele Jungen vor ihm. Die Zahl der verschwundenen Personen stieg so stark an, dass selbst die Polizei in Hannover sie nicht mehr ignorieren konnte. Dennoch blieben sie in einer Zeit massiver gesellschaftlicher und politischer Umwälzungen nicht mehr als vermisste Jungen. Ausreißer, Arbeitssuchende oder Personen, die mit Kriminellen in Kontakt gekommen waren. Es gab so viele Gründe, warum junge Männer aus ihrem normalen Leben verschwanden. Ganz zu schweigen von der wahren Flut von Männern, die sich über die Grenzen Deutschlands hinaus aufmachten, um dort nach Möglichkeiten zu suchen, wo sie nicht durch die lähmenden Verträge eingeschränkt wurden, die das deutsche Volk nach seiner Niederlage im Ersten Weltkrieg hatte unterzeichnen müssen. Dennoch nahmen die Beamten die Ermittlungen zu den verschwundenen Jungen auf und erkundigten sich bei ihrem besten Informanten, ob jemand aus der kriminellen Unterwelt etwas darüber wisse, wohin sie alle verschwunden seien. Fritz erzählte ihnen, dass er der Sache nachgehen würde, aber seltsamerweise konnte er nichts in Erfahrung bringen. Adolf Hanappel wurde von Fritz Hamann auf dem Bahnhof in Hannover angesprochen und dabei beobachtet, wie er das Gebäude zusammen mit dem älteren Mann verließ. Er war zum Zeitpunkt seines Verschwindens im November 1923 15 Jahre alt und wie so viele Jungen, die in die Stadt strömten, auf der Suche nach einer Lehrstelle. Widersprüchliche Berichte von Freunden und Zeugen sollten später 2 unterschiedliche Bilder von diesem Moment zeichnen. In dem einen verfolgte Hamann den jungen Mann ausschließlich wegen seines guten Aussehens, in dem anderen hatte Hans, der eifersüchtig auf das gute Aussehen und die feine Kleidung des Jungen gewesen war, seinen älteren Liebhaber wie einen gezähmten Wolf auf den Teenager losgelassen. Adolf Hennies war 19 Jahre alt, als ihm dasselbe passierte. Er war auf der Suche nach Arbeit in die Stadt gekommen, hatte Hamann getroffen, der ihm vorschlug, ihn einigen einflussreichen Leuten in der Stadt vorzustellen, die ihm vielleicht helfen könnten, und war dann spurlos verschwunden. Trotz dieses wahren Andrangs an außerberuflichen Aktivitäten vergaß Fritz nicht, wie wichtig es war, seine Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Als einer seiner Verbündeten in der Unterwelt vor Gericht stand und er erfuhr, dass der Hauptzeuge, Ernst Speiker, ein hübscher 17-Jähriger war, versicherte er seinem Freund, dass er eingreifen und dafür sorgen würde, dass der Junge im Gerichtssaal niemals den Mund aufmachte. In der betreffenden Angelegenheit ging es nicht um Leben und Tod, und die Strafe, die Fritz Verbündeten möglicherweise drohte, war kaum mehr als ein harmloser Klaps auf die Hand. Das Verschwinden des Jungen erregte weitaus mehr Aufmerksamkeit, als es seine Aussage getan hätte. Doch ohne ihren Hauptzeugen fiel der Prozess ins Wasser und Fritz' krimineller Freund war mehr verwirrt als dankbar. Heinrich Koch war 18 Jahre alt, als er verschwand, aber von allen vermissten Jungen war er wahrscheinlich derjenige, der der Polizei am wenigsten Sorgen bereitete. Er war seit langem in kriminelle Machenschaften verwickelt, um die die Polizei dank ihres Lieblingsinformanten Fritz Hamann gut informiert war. Man nahm an, dass er aus der Stadt geflohen war, um der Aufmerksamkeit der Polizei zu entgehen, oder dass ihn die Unterwelt, in der er seine Rolle gespielt hatte, verschlungen hätte. Es war schwer, Mitgefühl für ihn aufzubringen, wo er sich schon in jungen Jahren bewusst dem Verbrechen verschrieben hatte und alles darauf hindeutete, dass er ein böses Ende nehmen würde. Die Polizei wusste, dass sie es erfahren würden, sollte er in die Stadt zurückkehren. Schließlich war er ein enger Bekannter ihres Informanten Fritz Hamann. Willi Sänger verschwand ein paar Wochen nach Koch, nachdem er mit einem Freund aus der Vorstadt mit dem Zug nach Hannover gefahren war. Er wurde am Bahnhof abgeholt und nie wiedergesehen. Nur die Tatsache, dass sein Name in die Kleidung eingenäht war, wies darauf hin, dass er eines von Hamanns Opfern gewesen war. Hermann Speichert war ein 15-jähriger Elektrikerlehrling, der in der Nachbarschaft einige Hilfsarbeiten verrichtete. Seine Arbeitskleidung ließ sich nicht verkaufen und so lag sie viele Jahre unter den Kleiderstapeln in Hamanns Lagerhauswohnung, vergessen und vergraben. Alfred Hochrefe verschwand einen Monat später im April 1924. Er war ebenfalls ein Lehrling, dieses Mal bei einem Mechaniker, der seine Abwesenheit meldete, als er nicht zur Arbeit erschien. Seine Kleidungsstücke wurden zwar verkauft, konnten aber zu Hamann zurückverfolgt werden. Hermann Bock wurde zuletzt von seinen Freunden auf dem Weg zu einer Verabredung mit Fritz Hamann gesehen. Er hatte einen Blick auf das glamouröse Leben erhascht, das Hans zu genießen schien, und wollte selbst daran teilnehmen. Was er stattdessen bekam, war ein köstliches Essen, eine köstliche Flasche Wein und das Gefühl, dass sich Fritz' Zähne durch seinen Hals bohrten, während sie sich küssten. Das einzig Gute an seinem Tod war, dass er bereits Mitte 20 und kein Kind mehr war, aber jede Hoffnung, dass sein Tod Hamanns schrecklichen Hunger nach Gewalt und Tod hätte stillen können, hatte sich schnell als vergeblich erwiesen. Keinen Tag später war Fritz wieder auf der Jagd. Wilhelm Appel verschwand aus der Polizeiwache und Robert Witzel während eines abendlichen Zirkusbesuchs, beides Jugendliche, bei denen Fritz davon ausgegangen war, dass sie nicht vermisst werden würden. In beiden Fällen wurde Anzeige erstattet, aber auch hier verdeckte die schiere Menge der Menschen, die in dieser Zeit in die Stadt strömte, die Verbrechen. Im Mai schien sich Fritz' Geschmack zu verändern. Heinz Martin war erst 14, als Fritz den Schlosserlehrling am Bahnhof in Hannover abfing und ihm einen Meister versprach, der ihn freundlicher behandeln würde. Im selben Monat, am 26., ermordete er Fritz Wittig auf Geheiß des eifersüchtigen und geizigen Hans. Wittig war 17 Jahre alt, fast ein erwachsener Mann, der als Handlungsreisender arbeitete, aber offenbar konnten Fritz' Triebe nicht durch dessen bloße Ermordung und Vergewaltigung befriedigt werden. Auf Hans Befehl hinzutöten bereitete ihm nicht dieselbe Freude, die er empfand, wenn er seine Opfer selbst aussuchte, jagte und in sein Versteck lockte. Und so musste er wieder hinausziehen, um seine eigene Befriedigung zu suchen, nachdem Wittig getötet und zerlegt worden war. Hans zog ebenfalls los, in einem feinen neuen Anzug. Die Art und Weise, wie Fritz an diesem Tag seine Genugtuung fand, wird von vielen immer noch als das Schlimmste seiner Verbrechen angesehen. Obwohl er von seinem früheren Mord erschöpft und gesättigt sein sollte, zog er noch einmal los und begegnete dem erst 11-jährigen Friedrich Abeling, der die Schule schwänzte. Er nahm ihn mit nach Hause, versprach ihm Leckereien und Spielzeug, zog ihn aus und vergewaltigte ihn, bevor er ihm die Kehle durchbiss. Es war der abscheulichste aller seiner Morde, aber selbst das schien ihn nicht zu befriedigen. Nur wenige Tage nach diesem Doppelmord traf Fritz auf einen weiteren jungen Mann namens Heinrich Koch, der auf dem Weg zur Hochschule war. Fritz gelang es, den Jungen zu überreden, den Unterricht zu schwänzen und mit ihm und seinen Freunden etwas trinken zu gehen. Eines führte zum anderen und so landeten die beiden in Fritz' Wohnung und in seinem Bett und verstrickten sich in die Glieder des anderen auf eine Art und Weise, die wie eine Romanze hätte aussehen können, zumindest bis Fritz zubiss. Erich de Vries war das letzte bekannte Opfer dieses grausamen Amoklaufs. Ein 17-jähriger Junge, der wie all die anderen spurlos verschwand. Sein Tod war nichts Besonderes, nichts Ungewöhnliches zu diesem Zeitpunkt in Hamanns Leben. Er ist nur deshalb bemerkenswert, weil er mit dem endgültigen Ende der blutigen Raserei Hamanns zusammenfiel. Dabei wies nichts darauf hin, dass es der letzte Auftritt eines Maestros war. Für den Mann war es vielmehr ein ganz normaler Arbeitstag. Nichts, was in Erinnerung blieb. Kapitel 9 – Der Fluss der Knochen. Die schiere Menge der Leichen, die Fritz zu entsorgen hatte, machte eine Verkürzung seiner bisherigen Methode erforderlich. Während er früher einen Tag oder länger damit verbrachte, das Fleisch von den Knochen zu lösen, bevor er einen sicheren Ort fand, um sie im Schutz der Dunkelheit zu begraben, zerstückelte er nun viele seiner Opfer nur noch, bevor er sie in anonyme Gräber warf. Und selbst bei den Leichen, die er nach allen Regeln der Metzgerkunst verarbeitete, blieben so viele Knochen zurück, dass er gezwungen war, sie auf schnellstem Wege zu entsorgen. Am 17. Mai 1924 fanden Kinder, die vor dem Schloss Herrenhausen am Fluss spielten, einen menschlichen Schädel, der ans Ufer gespült worden war. Der Fund führte zu Spekulationen, dass die jüngsten Regenfälle ein altes Grab auf dem Schlossgelände freigelegt haben könnten. Am 29. Mai wurde dann ein weiterer Schädel in einem Mühlengraben nahe Hannover entdeckt, was alle Hoffnungen auf einen archäologischen Fund in Schlossnähe zunichte machte und weiteren morbiden Spekulationen Tür und Tor öffnete. Am 13. Juni wurden zwei weitere Schädel im Flusssediment gefunden und erst zur Polizei und von dort zu den Pathologen der Universität Hannover gebracht. Das Fleisch fehlte nicht durch Verwesung, sondern durch absichtliche Entfernung. Und von den vier Schädeln stammten die meisten von Männern im späten Teenageralter oder in den frühen Zwanzigern. Nur bei einem schien es sich um den enthaupteten Kopf eines 12-Jährigen zu handeln. In allen Fällen zeigten Klingenabdrücke an der Schädelbasis, dass der Kopf mit einem scharfen Gegenstand gewaltsam vom Hals abgetrennt worden war. Seltsamerweise schloss die Polizei aus diesem Grund ein Verbrechen eher aus. Man nahm vielmehr an, dass es sich um die Überreste von Leichen handelte, die im Anatomischen Institut in Göttingen bearbeitet worden waren, wo Medizinstudenten die Körper der Toten studierten und mehr über ihre Funktionsweise erfuhren, während sie ihre verschiedenen Körpersysteme schichtweise entfernten. Göttingen bestritt diese Möglichkeit natürlich vehement. Sie pflegten nicht, menschliche Gebeine zu verlieren, ob im Ganzen oder nur die Schädel. Die Polizei vermutete jedoch, dass sie damit bloß einen Fehler ihrerseits vertuschen wollten. Da man ein solches Institut jedoch nicht öffentlich der Lüge bezichtigen konnte, kursierten auf dem Revier die verschiedensten Theorien. In der flussaufwärts gelegenen Stadt Alfeld war Typhus ausgebrochen, was nach Meinung mancher die Ursache sein könnte. Die bevorzugten Sündenböcke der Polizei waren allerdings Grabräuber. Die meisten der an den Ermittlungen beteiligten Polizisten verfügten nicht über die notwendigen medizinischen Kenntnisse, um die Aussagen der Pathologen zu verstehen. Wenn sie einen Schädel sahen, assoziierten sie ihn mit einer längst verstorbenen Leiche, und vor nicht allzu langer Zeit hatte es in Hannover eine Reihe von Grabräubereien gegeben. Es wäre also durchaus möglich, dass Leichendiebe, die ihre Beute nach Göttingen verkaufen wollten, von einer Patrouille aufgeschreckt worden waren und ihre Leichen von einer Brücke geworfen hatten. Das war eine nette kleine Erklärung, die immer noch einen Teil der Schuld auf das Institut in Göttingen abwälzte, ohne dass es nötig gewesen wäre, dessen angesehene Position direkt in Frage zu stellen. Obwohl man sich bemühte, dieses Gerücht zu streuen und die Öffentlichkeit zu beruhigen, berichteten die Zeitungen über den Fund der Schädel. Und als Kinder beim Spielen im Sumpfgebiet in der Nähe der Stadt Dören einen Sack voller menschlicher Knochen in allen Formen und Größen entdeckten, steigerte sich die kleine Panik zu einem regelrechten Medienrummel. Die Gerüchteküche lief aus dem Ruder und zum ersten Mal interessierten sich die Zeitungen für alle vermissten Jugendlichen in Hannover und verlangten von der Polizei Informationen und Berichte, die die Polizei nur sehr ungern herausgab, da sie für sie sehr belastend waren. Dennoch gab sie eine Liste der vermissten Jungen aus dem Vorjahr heraus, als wären sie die einzigen, die zusammengetragen worden waren, und bemerkten dabei nicht einmal, dass allein diese Zahlen mehr als genug aussagten. 600 vermisste Jungen in der Stadt Hannover. 600. Die Polizei hatte viele dieser Fälle als Ausreißer oder als irrtümlich gemeldeten Wegzug aus der Stadt aufgrund des Chaos und der Unruhe nach dem Krieg abgetan. Damit lagen sie bestimmt nicht in allen Fällen falsch, denn wie sich später herausstellen sollte, waren viele dieser vermissten Meldungen absolut hinfällig. Tatsache ist jedoch, dass die Zahl der vermissten Jugendlichen selbst unter Berücksichtigung dieser Faktoren schockierend war. Die Nachforschungen der Journalisten ergaben, dass fast alle Vermissten zwischen 14 und 18 Jahre alt waren. Ein eindeutiges Merkmal, das sich nicht durch gewöhnliche Abwanderung oder Ausreise erklären ließ. Die Gerüchteküche brodelte weiter und aus dem Gerücht über einen jungen Mörder wurde bald das Gerücht über einen Menschenfresser. Ein Kannibale, der in den schweren Zeiten nach dem Krieg seine Mitmenschen abschlachtete. Einige der weniger seriösen Zeitungen hatten ihre eigenen Ermittlungen über die Qualität des auf dem Schwarzmarkt verkauften Fleisches eingeleitet, die bald mit dieser Geschichte verknüpft wurden, wobei die Vermutung nahe lag, dass alle vermissten Jungen auf dem Teller von jemandem gelandet waren. Ein solcher Gedanke reichte aus, um die gesamte Stadt und ihre Umgebung in helle Aufregung zu versetzen. Die Gemeinden scharten sich um die Familien der Vermissten und am nächsten Feiertag, dem Pfingstsonntag, an dem alle arbeitsfrei hatten, zog ein riesiger Mob von Hunderten von Bürgern durch die Stadt und durchsuchte die gesamte Altstadt, die kleinen Wege und Brücken rund um den Fluss und das Umland nach menschlichen Überresten. Das Ausmaß des Vorhabens war in der deutschen Geschichte beispiellos und alle wurden von dem Gedanken angetrieben, dass ein Monster die Jugend der Stadt stehlen würde. Bei diesem Kreuzzug wurde eine Vielzahl von Knochen entdeckt, so viele, dass die Polizei aufgrund der schieren Menge nicht mehr in der Lage war, sie zu untersuchen und zu vollständigen Körpern zusammenzusetzen. Studenten der Universität und das gesamte Göttinger Institut boten ihre Dienste an, um bei der Durchsicht der entdeckten Leichen zu helfen und die Überreste mit Hilfe der Wissenschaft zu identifizieren. Ein Teil der Funde konnte auf Tierkadaver zurückgeführt werden, andere waren so alt, dass es sich wahrscheinlich um Überbleibsel aus einem der vielen Kriege handelte, die im Laufe der deutschen Geschichte auf deutschem Boden geführt worden waren. Aber es waren auch genügend neue Fundstücke dabei, vor allem in den Gebieten rund um die Leine, die die Polizei zu weiteren Maßnahmen veranlassten. In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Stadt machten sich die Beamten daran, den Fluss vor der Stadt aufzustauen und den Wasserstand so weit zu senken, dass sein Bett durchsucht werden konnte. Es dauerte nicht lange, bis das erste Team Knochen entdeckte. Sie wurden in Tüten verpackt und zur Untersuchung abtransportiert. Schon bald wurde ein weiterer Satz gefunden, dann noch einer und noch einer. Im Laufe eines Tages gingen die Teams den Fluss entlang, der normalerweise durch Hannover floss, und fanden mehr als 500 verschiedene Knochengruppen, von denen einige schon seit Monaten vom Wasser des Flusses erodiert worden waren, während andere noch so frisch waren, dass die Messerspuren an den Stellen, an denen sie abgetrennt worden waren, noch sichtbar waren. Nach der sorgfältigen Arbeit aller Leichenhallen, medizinischer Institute und Medizinstudenten der Stadt wurden 22 verschiedene Leichen wieder zusammengesetzt. Die restlichen Knochen könnten zwischen einem weiteren Dutzend und 100 Leichen ausmachen, waren aber so unvollständig und zerbrochen, dass es unmöglich war, sie so weit zu rekonstruieren, dass man es mit Sicherheit sagen konnte. Die Massenmorde hatten inzwischen nationale, ja internationale Aufmerksamkeit erregt. Der Werwolf von Hannover war zu einer Horrorgeschichte geworden, die die Fantasie von Lesern und Reportern in aller Welt beflügelte. Durch diese Aufmerksamkeit war es kein Versäumnis einer örtlichen Untersuchung mehr und wurde stattdessen zu einer Angelegenheit von staatlicher Bedeutung. Eine Blamage für die junge Weimarer Republik und ein Beweis für diejenigen, die auf das deutsche Volk herabblickten, dass sie alle Wilde im Gewand der Zivilisation waren. Die Angelegenheit musste schnell aufgeklärt werden und so wurden Kriminalbeamte aus Berlin entsandt, um die Ermittlungen zu übernehmen. In der Regel behinderte eine solche Art der Einmischung die Ermittlungen eher, da nicht die kompetentesten, sondern die politisch bevorzugten Personen eingesetzt werden und es zu erheblichen Reibungsverlusten aufgrund von Zuständigkeitskonflikten kommt. Offenbar war jedoch die Perspektive Außenstehender genau das, was nötig war, um den Mörder der Jungen vor Gericht zu bringen. Mehrere Wochen lang durchforsteten diese Ermittler alle ihnen zur Verfügung stehenden Informationen. Sämtliche Akten über die vermissten Jungen wurden geprüft, Zeugenaussagen studiert und objektive Schlussfolgerungen gezogen. In der Zwischenzeit wurde jeder einzelne bekannte Sexualverbrecher und Dieb in ganz Hannover vorgeladen, um Rechenschaft über seine Bewegungen in den letzten Monaten abzulegen, insbesondere über die Tage, an denen die vermissten Jungen, die anhand ihrer Knochen identifiziert worden waren, zuletzt gesehen worden waren. Fast sofort stach ein Name aus den verschiedenen Berichten hervor: Fritz Hamann. Er war als Schwarzmarkthändler für Fleisch und Kleidung bekannt, er war offen homosexuell und hatte eine Vorgeschichte mit sexuellen Übergriffen auf Jungen im Teenageralter. Und er war bei denjenigen, die in den letzten Wochen befragt worden waren, dafür bekannt, dass er jedem Ausreißer, der ihm über den Weg lief, Unterschlupf gewährte. Die Berliner Kommissare konnten nicht begreifen, warum der Mann nicht längst in einer Gefängniszelle saß und verhört wurde. Doch dann sprachen sie mit ihren Kollegen aus Hannover und hörten die unzähligen Ausreden, die sie für Fritz vorbrachten. Er war Teil ihres Teams. Er hatte immer wieder die Schuld auf sich genommen, um ihnen zu helfen, die wirklich gefährlichen Verbrecher aus dem Verkehr zu ziehen. Die von ihm gelieferten Informationen hatten sich in Hunderten von Fällen als entscheidend erwiesen. Dann gab es noch die leiseren Gerüchte, laut denen den jüngeren Beamten gesagt worden war, Hamann sei tabu, weil er die Ranghöheren des Reviers mit Fleisch versorgte. Dass er mit der Kriminalpolizei unter einer Decke stecke, die jeden Fall, den der Staat gegen ihn zusammenzutragen versuchte, zunichte machte. Darüber hinaus gab es die Berichte der Polizisten, die ihn persönlich kannten, und den Gedanken, dieser lustige, kleine, verweichlichte Mann sei eine Gefahr für irgendjemanden, lächerlich fanden. Für sie war er eine Witzfigur, ein harmloser Ausdruck dessen, was Homosexualität wäre, wenn man sie legalisieren würde. Er würde niemandem schaden und stattdessen der Stadt Hannover von seiner eher schwachen Position auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter aus so gut wie möglich helfen. Die Berliner Ermittler sahen ihn jedoch mit ganz anderen Augen. Für sie war er ein aktenkundiger Sexualstraftäter, der es auf Menschen wie ihre vermissten Personen abgesehen hatte. Jemand, der in der Stadt den Ruf hatte, Jugendliche wie diese Vermissten unter dem Deckmantel der pseudoelterlichen Fürsorge aufzunehmen und sie dann in eine Welt der Ausschweifungen einzuführen, der die meisten nie entkommen konnten. Alle wussten, dass er in der Nähe des Bahnhofs von Hannover wohnte, wo die meisten der bekannten Opfer entführt worden waren, und dass er den Bahnhof aufgrund seiner Tätigkeit als Informationssammler für die örtliche Polizei häufig aufsuchte. Das Einzige, was noch fehlte, war ein unterzeichnetes Geständnis. Also machten sie sich sofort auf den Weg zu Fritz' Adresse, wo sie jedoch vor verschlossenen Türen standen. Die Wohnung war leer und so wurde ein Beamter als Wache abgestellt, während die anderen Polizisten weiterfuhren, um Hamanns übliche Aufenthaltsorte abzusuchen. Sie sollten nicht lange brauchen, um ihn zu finden. Ihre nächste Anlaufstelle war der Hauptbahnhof von Hannover, wo er so viele Opfer aufgegriffen hatte, und als sie sich langsam durch das Gebäude bewegten und sämtliche versteckte Winkel absuchten, hörten sie plötzlich Kampfgeräusche. Zwar verärgert, dass ihre Suche durch ein Bagatelldelikt unterbrochen wurde, machten sich die Beamten trotzdem auf den Weg, um in den Streit einzugreifen, nur um festzustellen, dass in den tiefen Schatten ein Teenager von einem erwachsenen Mann gegen die Wand gedrückt wurde. Seine Hände steckten in der Hose des Jungen und die Lippen waren an seinen Hals gepresst. Sie zogen den Mann vom Kind weg und wollten ihn gerade verprügeln, als sie erkannten, dass es Fritz Hamann höchstpersönlich war. Auf frischer Tat ertappt. Der Junge rannte davon, bevor sie ihn mitnehmen konnten, damit er sein Trauma schilderte und als Zeuge auftrat, aber die Polizisten hatten keine Bedenken, dass ihre Verhaftung als rechtmäßig angesehen werden würde, da so viele Kollegen vor Ort waren, die die schmutzige Tat bezeugen konnten. Er wurde sofort in eine Zelle auf dem Polizeirevier geworfen, in dem er sich bisher frei hatte bewegen können. Die Zelle war verschlossen und die örtlichen Polizisten durften keinerlei Kontakt zu ihm aufnehmen. Dann nahmen die Berliner Beamten dem Mann die Schlüssel ab und machten sich auf den Weg zu seiner Wohnung. Was sie dort vorfanden, sollte sie für den Rest ihres Lebens verfolgen. In der Wohnung stank es wie in einem Schlachthof. Überall waren Blutflecken, nicht nur auf dem Metzgerwerkzeug, das Fritz auf dem Boden liegen gelassen hatte, sondern überall. An den Wänden klebten Blutspritzer, die Matratze war mit Blut durchtränkt. In fast jedem Zimmer gab es Hinweise auf den Tod. Sie fanden zwar weder Knochen noch Fleisch, aber trotzdem so viele Beweise, dass eine Leiche überflüssig war. In jedem Zimmer der umgebauten Wohnung stapelten sich Kleidung und gestohlene Gegenstände. Einige führten zu früheren Diebstählen und Fritz' Rolle als Hehler zurück. Aber solange es in Hannover keine Einbrecher gab, die gezielt in die Wohnungen von Teenagern einbrachen und sich mit nichts als einem Kleidungsstück davonmachten, bevor sie dann versuchten, diese Kleidung über Hamann zu verkaufen, war die Vorstellung grotesk, dass der Großteil der in seiner Wohnung gelagerten Sachen auf seine Hehlerei und nicht auf die Ermordung junger Männer zurückzuführen sei. Spätere Untersuchungen ergaben, dass es sich bei den Blutflecken in der Wohnung um menschliche Blutspuren handelte, die von verschiedenen Personen stammten. Die Wissenschaft der Blutspritzeranalyse steckte damals noch in den Kinderschuhen, aber viele Ermittler hatten im Ersten Weltkrieg gekämpft und waren dem Tod oft genug begegnet, um die Bedeutung der rostfarbenen Bilder auf sämtlichen Wänden in Fritz' Haus zu entschlüsseln. Während die Ermittler mit der Katalogisierung ihrer Ergebnisse begannen, kehrte Hans nach Hause zurück. Zunächst glaubte er, dass es sich um eine von Fritz' üblichen Razzien handelte und schlenderte hinein, wobei er die anwesenden Beamten wie alte Freunde begrüßte. Doch dann wurden ihm Handschellen angelegt und er wurde hinausgeführt, bevor er die Ermittlungen weiter behindern konnte. Ihm wurde Komplizenschaft mit Hamann vorgeworfen, ohne dass man ihm erklärte, um welche Straftaten es sich dabei handelte. Also machte er stillschweigend mit und ging davon aus, dass er freigelassen werden würde, sobald Fritz den Papierkram erledigt hatte. Stück für Stück arbeiteten sich die örtliche Polizei und die Kollegen aus Berlin durch die Berge von Kleidung und persönlichen Gegenständen, die Fritz Hamanns bescheidene Behausung füllten. Sein Esstisch wurde zum Zentrum der Ermittlungen, wobei einzelne Gegenstände mit anderen kombiniert wurden, um langsam die Kleidung zu rekonstruieren, die die vermissten Jungen getragen hatten. Vom Hut des einen Jungen bis zum Geigenkasten des anderen. All die kleinen Fragmente ihres letzten Tages auf Erden, die wie Teile eines Puzzles gerade so weit zusammengefügt wurden, um ihren Mörder zu belasten. Anhand des Fundes und ihrer eigenen Akten konnten sie ein Dossier zusammenstellen, das Fritz Hamann mit 27 verschiedenen Opfern in Verbindung brachte. In diesen Fällen sollte er des Mordes angeklagt werden, aber mit wachsendem Entsetzen gingen die Ermittler die restlichen Räume durch und erkannten, wie viele Verbindungen sie nicht herstellen konnten. Die Kleidung und die gestohlenen Gegenstände, die weder mit Fritz' Geschäft als Hehler noch mit seinen 27 Opfern in Verbindung gebracht werden konnten, machten 75% der sichergestellten Beweismittel aus. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer von Hamanns rasendem Gemetzel an den Jungen der Stadt könnte bei über 100 liegen. Oder noch höher. Viele der Gegenstände, die er früheren Opfern abgenommen hatte, waren weiterverkauft worden. Selbst die Kleidungsstücke der letzten Toten trugen bereits andere Menschen. Es würde Wochen, wenn nicht Monate dauern, einen Teil der verkauften Gegenstände aufzuspüren und sie mit Hamann in Verbindung zu bringen. Doch da er nun in Haft war, hatten sie Zeit dazu. In einer der Vernehmungszellen der Polizeiinspektion Hannover saß Fritz an einem Tisch und versuchte, so gut es ging, stillzuhalten. Es schien, als würde er jeden Moment die Nerven verlieren. Er wackelte ständig mit dem Stuhl hin und her, fuhr sich immer wieder über die Lippen, bis die Spucke auf das Kinn tropfte. Seine Hände waren in ständiger Bewegung. Er glättete seine Kleidung, fummelte an den Haaren herum, rieb sich über die Fingernägel, um sicherzugehen, dass sie glatt waren. Noch am Tag zuvor hätte ihm dieser Ort keine Angst gemacht. Er hatte Macht über ihn und jede Person in ihm gehabt. Doch mit der Ankunft der Berliner Polizisten hatte sich alles geändert. Sie lächelten und nickten nicht. Er sah nicht einmal ihre Verärgerung, als sie ihn wegen irgendeiner Bagatelle verhafteten und er sich aus der Sache irgendwie herauswinden wollte. Sie sahen ihn überhaupt nicht an. Das Schweigen verriet ihm mehr als alles andere, dass er diesmal in ernsten Schwierigkeiten steckte. Normalerweise wäre jetzt ein Polizeibeamter vorbeigekommen, um ihm eine Standpauke zu halten, weil er mit dem Jungen am Bahnhof rumgemacht hatte. Er hätte ihn vielleicht sogar ein bisschen verprügelt und Fritz hätte die Schläge auch verdient, weil er mit der Hand in der Keksdose erwischt wurde. Aber stattdessen hatten sie ihn hier reingesteckt und nichts gesagt. Er wusste noch nicht einmal, was ihm vorgeworfen wurde. Also rauchte er seine Zigarren und wartete. Erst brannte eine, dann eine weitere bis auf den Stummel nieder. Schließlich verlor er die Geduld und schlug gegen die Zellentür, aber es kam niemand, um ihn hinauszulassen. Das musste ihre neueste Abschreckungstaktik sein, um ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen. Darum ging es wohl. Sie wussten, dass die übliche Ohrfeige nicht wirkte und wollten ihm den Wind aus den Segeln nehmen. Sie hatten keine Ahnung, mit wem sie es zu tun hatten. Das hatte nie jemand gewusst. Der Einzige, der ihn so kannte, wie er wirklich war, war sein süßer Hans. Und er wusste, dass die Lippen des Jungen für immer versiegelt sein würden. Hans hatte jahrelang von Fritz' Großzügigkeit profitiert und ein Verrat hätte ihn mit der gleichen Schuld belastet wie Fritz selbst. Der Junge trug oft genug die Kleidung seiner Opfer, nachdem er sie ihm selbst gezeigt und seinen Wunsch ins Ohr geflüstert hatte. Die Polizei würde ihm nicht helfen, sondern für immer wegsperren, wenn die Morde jemals herauskämen. Er hatte immer noch alles unter Kontrolle. Er musste sich keine Sorgen machen. Die Polizisten kannten ihn. Sie liebten ihn. Er fütterte sie. Er erleichterte ihnen die Arbeit. Er hatte die Kontrolle. Er hatte immer die Kontrolle. Als die Kriminalbeamten aus Berlin hereinkamen, um ihn zu verhören, lehnte er sich in seinem Stuhl nach vorne und versuchte, die Blicke seiner Polizistenfreunde auf sich zu lenken, um ihnen mitzuteilen, dass er hier war und dass ihn einige Fremde in der Stadt zufällig verhaftet hatten. Keiner wollte ihm in die Augen sehen. Er brauchte einen Moment, um zu verstehen, was diese Berliner ihm sagten, denn er kannte keinen der Namen, die sie nannten, und begriff nicht, was das alles mit ihm zu tun hatte. Erst als die Bilder der Jungen, seiner schönen Jungen vor ihm lagen, begriff er allmählich, in welch großen Schwierigkeiten er steckte. Darauf hatte er sich nicht vorbereitet. Trotz der sorgfältigen Kalkulation, die er normalerweise bei seinen Verbrechen anwendete, hatte er nie darüber nachgedacht, was er tun würde, wenn er bei diesem speziellen Verbrechen erwischt würde. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass es letztlich nichts zu planen gab. Er konnte sich nicht verteidigen. Es gab keine Lüge, die er erzählen konnte, die ihn entschuldigen könnte. Wenn er dabei erwischt wurde, war das das Ende. Das Ende von allem. Er bat um eine Tasse Kaffee und eine neue Kiste Zigarren, die ihm die Beamten erst dann widerwillig gaben, als er ihnen erklärte, dass er ihnen nach dem Gespräch zeigen würde, wo die Gebeine von Erich de Vries zu finden seien. Was folgte, war ein wirres Durcheinander von Geständnissen, Lügen und Auslassungen, die vielleicht absichtlich, vielleicht aber auch rein zufällig erfolgten. Tatsächlich konnte sich Fritz nicht mehr genau an jedes Opfer erinnern, das er getötet hatte, und auch nicht daran, wann und wo er ihnen begegnet war. Das lag zum Teil an dem benebelten, pseudo-orgasmischen Zustand, in dem er sich während der meisten Morde befunden hatte, zum Teil zweifellos an der schieren Menge der Morde, die er begangen hatte. Sie waren allmählich miteinander verschwommen. In einem zweiten Verhörraum hatte Hans Fritz fast sofort verraten und der Polizei sämtliche Einzelheiten zu jedem ihm bekannten Verbrechen erzählt und die Daten genannt, an denen seine Garderobe aufgestockt worden war. Er behauptete, von Fritz genötigt und gequält worden zu sein und dass er nicht freiwillig Teil dieser Beziehung sei, sondern heterosexuell und selbst ein Opfer sei. Dass er mindestens so sehr gelitten hatte wie die anderen Jungen, die gestorben waren, vielleicht sogar noch mehr, da sie ihm wenigstens durch den Tod entkommen konnten, während Hans nicht einmal diese Erleichterung haben durfte. Als man Fritz das sagte, änderte sich seine Geschichte noch einmal. Hier war er, eine verweichlichte Witzfigur. Wie konnte er für all diese schrecklichen Dinge verantwortlich sein, wenn er doch so dumm war? Hans war der Drahtzieher hinter all dem und er war es leid, ihn zu decken. Seit sie sich kannten, hatte Hans ihn schikaniert und gedemütigt und jeder ihrer Freunde konnte der Polizei das bestätigen. Er war für den Jungen nichts weiter als der Goldesel gewesen und obwohl Fritz versucht hatte, ihn auf dem rechten Weg zu halten, hatte er ihn stattdessen in die Abgründe der Verderbtheit hinabgezogen. Die Polizei zweifelte verständlicherweise an der Wahrhaftigkeit dieser neu erfundenen Geschichte. Vor allem, da nur wenige Zeugenaussagen Hans mit dem Tatort in Verbindung brachten, jeder Einzelne dagegen Fritz. Letztendlich ging man davon aus, dass die Wahrheit irgendwo zwischen den beiden Extremen der Zeugenaussagen der Täter lag. Beide Männer trugen eine gewisse Schuld für ihre Beteiligung an den Morden, aber die Hauptlast ruhte auf Fritz' Schultern. Trotz der langen Liste der ermordeten Jungen, die bereits mit Fritz in Verbindung gebracht wurden, war das, was man in seiner Wohnung gefunden und als Beweise zusammengetragen hatte, ein Zeugnis für eine weitaus dunklere Welt, als irgendjemand bereit war zuzugeben, dass er in ihr lebte. Insgesamt entfiel nur etwa ein Viertel der in der Wohnung gefundenen Jungenkleidung auf die bekannten Opfer und die Diebstähle, für die Fritz als Hehler diente. Drei Viertel dieses riesigen Schatzes stammten von unbekannten Opfern. Setzte man die Menge der aufgefundenen Gegenstände zu den Dingen in Relation, die laut der Polizei definitiv den 27 jungen Männern und Jungen zuzuordnen waren, musste die Gesamtzahl der Opfer bei über 100 liegen. Die Presse überschlug sich nach der Verhaftung. Fritz wurde so oft wie möglich in den kurzen Momenten fotografiert, in denen er zwischen Zelle und Gerichtsgebäude hin und her geschoben wurde, und die Bilder prangten auf den Titelseiten in ganz Europa. Es gab damals keine Sprache, um über die Art von Verbrecher zu sprechen, zu der Fritz zählte. Also nannte man ihn einen Wolfsmenschen, einen Vampir, irgendetwas, das ihn von der unglücklichen Wahrheit ablenken konnte, dass er nur ein Mensch wie jeder andere war und dass jeder Mensch zu solchen Verbrechen fähig sein konnte. Sein Bild prägte sich im Bewusstsein der Öffentlichkeit als das Gesicht des Bösen ein, das im krassen Gegensatz zu allem stand, was die Menschen über Mörder zu wissen glaubten. Das war kein mieser Ganove, er sah eher wie ein Dandy aus. Wie der Homosexuelle, den jeder in seiner Stadt kannte, der zwar harmlos war, aber dennoch als degeneriert angesehen wurde. Kapitel 10: Probleme und Sorgen. Der Prozess begann am 4. Dezember 1924 und wurde durch das öffentliche Interesse stark beschleunigt. Polizei und Staatsanwaltschaft blieb wenig Zeit, einen Fall aufzubauen, weil es sich um eine Vielzahl von Verbrechen handelte. Doch da Fritz sie zumindest zu den Knochen einer Leiche geführt hatte, wurden seine verwirrten Geständnisse als Wahrheit angenommen und sie würden ausreichen, um ihn zu hängen. Abstoßenderweise sonnte sich Fritz Hamann in seiner neu gewonnenen Berühmtheit, da er nun nicht mehr das Bedürfnis hatte, seine wahre Natur zu verbergen. Er stürmte in den Gerichtssaal, ohne sich auch nur um einen Hauch von Männlichkeit zu bemühen, glich diese Auftritte jedoch mit solcher Grobheit aus, dass der Richter oft genug über sein Verhalten entsetzt war und die Verhandlung unterbrach. Während des gesamten Prozesses rauchte er unaufhörlich seine Zigarren, rief den Zuschauern und den Journalisten zu, die mit angehaltenem Atem auf seinen letzten Ausbruch warteten, um jedes skandalöse Wort pflichtbewusst zu zitieren. Im Gerichtsgebäude stand Fritz zum ersten Mal den Familien seiner Opfer gegenüber. Jede von ihnen war eine schmerzende emotionale Wunde, in die er gerne noch mehr Salz streute. Er zeigte keinerlei Reue, kein Mitleid mit ihnen, sondern unterstellte ihnen, dass die meisten der von ihm entführten und geschlachteten Jungen um seine fleischlichen Zärtlichkeiten gebettelt hätten und dass sie alles verdient hätten, was ihnen widerfahren sei. Eine Anklage nach der anderen wurde vorgetragen. Den Geschworenen wurde ein Bild jedes Opfers gezeigt und dann wurde die grausame Geschichte erzählt, was Fritz jedem einzelnen von ihnen angetan hatte. Zwei Morde schob er auf den jungen Hans, der in einem anderen Gerichtssaal gesondert angeklagt wurde, aber für den Rest schien er fast mit Freude die Verantwortung zu übernehmen. Im Gerichtssaal wurde ihm das Foto eines jungen Mannes vorgelegt und Fritz erklärte sofort, ihn nicht getötet zu haben. Da er bisher jede Tat zugegeben hatte, sorgte dies verständlicherweise sowohl beim angeschlagenen Strafverteidiger als auch bei der Staatsanwaltschaft für Verwirrung, ganz zu schweigen von der Familie des toten Jungen. Erst als sich das Chaos ein wenig gelegt hatte, konnte Fritz sich erklären. Der Junge hatte nicht annähernd so gut ausgesehen, dass er ihn ausgewählt hätte. Er erklärte der Familie, dass ihr toter Sohn einfach zu hässlich war, als dass er ihn hätte ermorden können. Dass es keine Anziehungskraft und daher auch keinen Mord gegeben habe. Er hätte ihren Sohn nicht umgebracht, ohne ihn zu vergewaltigen, und er hätte dieses hässliche Gesicht sicher nicht in Betracht gezogen. Chaos und Geschrei brachen im Gerichtssaal aus, während Fritz sich grinsend zurücklehnte und an seiner Zigarre paffte. Erst als die Staatsanwaltschaft sämtliche Beweise dafür vorlegte, dass Fritz den Jungen tatsächlich getötet und zum Zeitpunkt seiner Verhaftung noch die persönlichen Gegenstände des Opfers bei sich hatte, räumte er ein, dass er ihn damals wohl doch getötet haben musste und fragte sich laut, ob er vielleicht betrunken gewesen sei, als er sein Opfer für diesen Tag aussuchte. Es wurden ihm weitere Bilder von Jungen vorgelegt, an die er sich angeblich nicht mehr erinnern konnte, aber er verkündete trotzdem: »Der geht auf mein Konto«, oder »Ich nehme an, das ist einer von meinen«. Auf die Frage nach seinen Motiven und dem Vorsatz für seine Verbrechen reagierte Fritz abweisend. Er behauptete, er wisse nicht, warum er getötet habe, auch wenn im Nachhinein zumindest ein Teil davon eindeutig kalkuliert gewesen sei. Ein anderer Teil sei das Ergebnis eines mörderischen Triebes gewesen, über den er selbst jetzt, wo er all seine Schrecken zur Schau stellte, nicht zu sprechen wagte. Ein psychologisches Gutachten hatte zwar festgestellt, dass Fritz für seine Taten verantwortlich war, war aber nicht weiter in seine Psyche eingedrungen. Vor allem deshalb, weil jeder Versuch, tiefer einzudringen, mit bewussten Ausflüchten und Ablenkungsmanövern beantwortet wurde. Die eine Analyse würde zu der einen Diagnose führen, die andere zu einer völlig gegenteiligen. Schon früh wurde den Ärzten klar, dass er mit ihnen Spielchen trieb und seine Kenntnisse über die psychiatrische Versorgung nutzte, um ihre Ergebnisse zu verwirren. Zahlreiche Beweisstücke wurden dem Gericht vorgelegt, darunter viele Skelettreste, die aus dem Fluss und anderorts geborgen worden waren. Fritz war zwar gern bereit, sie als seine Opfer zu bezeichnen, beharrte jedoch darauf, dass die Schädel nicht zu den Körpern passten. Er behauptete, dass er bei allen seinen wirklichen Opfern den Schädel entsorgt hatte, indem er sie zertrümmert habe. Daher müssten alle diese Schädel anderweitig besorgt und den Familien zuliebe zusammengefügt worden sein. Auch das Metzgerwerkzeug, das Felsbett und der Eimer, mit dem er seine Opfer entsorgt hatte, wurden vorgelegt, aber er gab dazu keinen klugen Kommentar ab, außer der Aussage, dass er zwar einen kleinen Teil der Toten versehentlich verzehrt habe, während er sie so zugerichtet habe, dass er aber nie wissentlich etwas von dem Schlachtfleisch, das er aus ihren Leichen gewonnen hatte, an die Menschen in Hannover verkauft habe. Das war eine weitere merkwürdige Ungereimtheit in seiner Geschichte, wo er offensichtlich doch so darauf bedacht war, bei seinen Zuhörern ein Höchstmaß an Bestürzung und Ekel hervorzurufen. Die Behauptung, er habe die Hälfte der hannoverschen Haushalte zu Kannibalen gemacht, hätte diesen Zweck gut erfüllt, und selbst wenn es nicht wahr wäre, hätte er es bestimmt gern behauptet. In Wahrheit lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob er das Fleisch seiner Opfer als Schlachtfleisch verkauft hat, doch es gibt genügend Beweise aus der damaligen Zeit, die darauf hindeuten. Aber natürlich gab es damals keine offiziellen Aufzeichnungen über den Schwarzmarkthandel mit Fleisch, die die Angelegenheit hätten klären können. Ein medizinischer Sachverständiger sagte zwar aus, dass das Fleisch, das zum Zeitpunkt der Verhaftung in Hamanns Wohnung gefunden wurde, kein Menschenfleisch war, aber das bedeutete nicht, dass das, was er von seinem letzten Opfer erlangt hatte, nicht bereits weiterverkauft worden war. Es gab also reichlich Beweise für das Abschlachten von Menschenfleisch, aber mehr auch nicht. Es wurden Zeugenaussagen vorgelegt, die belegen sollten, dass er es als Schweinefleisch ausgegeben hatte. Hamanns Vermieterin erzählte, dass zu jeder Stunde Fleisch gekocht wurde, von dem Fritz das Fett abschöpfte und in Flaschen abfüllte, um es zu verkaufen. Bei einer anderen Gelegenheit erzählte sie dem Gericht, ihre Familie sei krank geworden, nachdem sie Würste gegessen hatte, die Hamann für sie besorgt und mit angeblichen Schafsdärmen umhüllt hatte. Ein anderer Nachbar erzählte, dass er Fritz oft mit zum Verkauf verpacktem Fleisch aus seiner Wohnung gehen sah, aber nie, dass er Lieferungen hineintrug. Andere Nachbarn sprachen von den Säcken mit Knochen, die Fritz jeden Tag aus der Wohnung geschleppt hätte, die sie seiner Arbeit zuschrieben und die ihnen nun endlich viel unheimlicher erschienen. Ein weiterer Nachbar erzählte von all den jungen Männern, die er zu jeder Tages- und Nachtzeit in Hamanns Wohnung hineingehen, aber nie wieder herauskommen sah. Auf die Frage, warum er diese Unregelmäßigkeit nicht gemeldet hätte, antwortete er, er sei davon ausgegangen, dass Fritz die Jungen als neue Rekruten an die Fremdenlegion verkauft und dafür einen Sold erhalten habe. Das hätte auch erklärt, warum er immer Geld hatte, obwohl er keinen Job hatte. Zwei von Hans' Freundinnen erzählten, sie seien einmal zu Besuch gewesen und hätten beim Betreten der Küche im Suppenkessel etwas gesehen, das sie für einen menschlichen Mund gehalten hatten. Fritz hatte ihnen erklärt, dass es sich um eine Schweineschnauze handele, wovon beide nicht wirklich überzeugt gewesen waren und sich deshalb geweigert hatten, die Wohnung noch einmal zu betreten. Eine dritte Frau hatte sich sogar bei der Polizei gemeldet und dieselbe Geschichte über eine Schweineschnauze erzählt. Diese und weitere Aussagen von Personen, die Hamanns Verhalten im Laufe der Jahre gemeldet hatten, zeichneten ein sehr düsteres Bild der Polizeidirektion Hannover. Ein Bild, das noch schlimmer wird, wenn man bedenkt, dass er erst vor Gericht gestellt wurde, nachdem Polizisten aus Berlin gekommen waren und den Fall fast umgehend aufgeklärt hatten. Im Laufe der Jahre hatte es Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Beschwerden über Fritz' Verhalten gegeben, die alle ignoriert worden waren, weil er in der Gunst der örtlichen Polizei stand. Selbst offenkundige Straftaten, die von Zeugen beobachtet worden waren, wurden nicht strafrechtlich verfolgt, da das Revier dadurch Gefahr gelaufen wäre, keine Informationen von seinem Lieblingsspitzel mehr zu erhalten. Die sich häufenden Beweise, dass die Polizei von Hannover den Mörder bei seinen Taten im Wesentlichen unterstützt hatte, waren ebenso entsetzlich wie die Verbrechen selbst. Die Beamten wären zur weltweiten Lachnummer geworden, wären sie nicht von allen verachtet worden. Als Fritz schließlich in den Zeugenstand gerufen wurde, war sein Auftritt, wie zu erwarten gewesen war, die reinste Zirkusvorstellung. Er hatte das Verfahren von Anfang an ins Lächerliche gezogen und nicht die Absicht, damit jetzt aufzuhören. Er erzählte einen Teil seiner Lebensgeschichte und erklärte, dass er sein Bestes gegeben habe, um sich an die gesellschaftlichen Normen anzupassen, diese aber in direktem Widerspruch zu seiner grundlegenden Natur stünden. Er fuhr weiter fort, dass er alles in seiner Macht Stehende getan habe, um die Situation, in der er sich befand, zu verbessern und dass er im Rahmen der Legalität alles getan habe, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, bevor er schließlich gezwungen worden war, kriminell zu werden. Er redete viel, sagte aber nichts Substanzielles und hielt eine weitschweifige Tirade gegen die Nation, die ihn seiner Meinung nach immer wieder betrogen hatte. Sein Anwalt hatte zu Beginn des Verfahrens darauf hingewiesen, dass viele der Beweise gegen ihn ausschließlich auf Indizien beruhten. Da Fritz mit gestohlenen Waren handele, sei es durchaus denkbar, dass die Kleidung der Opfer auf illegale Weise in seinen Besitz gelangt war, damit er sie auf dem Schwarzmarkt weiterverkaufen konnte. Aber der bloße Besitz dieser Kleidung könne keinesfalls als tatsächlicher Beweis für seine mörderische Gesinnung gewertet werden. Er hatte sie getötet, einige auf Geheiß seines Verräters und Liebhabers Granz, andere ohne ersichtlichen Grund. Obwohl diese Haltung völlig idiotisch und verrückt erschien, konnten aufmerksame Beobachter nicht umhin zu bemerken, dass in seinen Worten immer noch ein Hauch von Kalkül lag. Er redete, als hätte er alles im Voraus geplant und wirkte immer gereizter, wenn er von dem einen oder anderen Anwalt unterbrochen wurde. Er gestand freimütig die ihm vorgeworfenen Verbrechen, für die die Polizei Beweise vorgelegt hatte, doch alle anderen Verbrechen, auf die die angesammelten Gegenstände in seiner Wohnung hinwiesen, ließ er unerwähnt. Er belastete sich nicht weiter und gab nichts zu, was über die Beweise der Staatsanwaltschaft hinausging. Selbst in seinem vermeintlichen Wahnsinn schmiedete er Pläne, um sich einen maximalen Vorteil zu verschaffen. Am 19. Dezember wurde er von einigen Vorwürfen freigesprochen, da die Staatsanwaltschaft keine ausreichenden Beweise, sondern lediglich Indizien vorbringen konnte. Außerdem wurde seinem jungen Komplizen und Vertrauten, gegen den in einem separaten Verfahren verhandelt wurde, eine Teilschuld an 3 Morden zugeschrieben. Für den Großteil seiner Verbrechen wurde er jedoch mit der Höchststrafe belegt. In Anbetracht des großen öffentlichen Interesses und der allgemeinen Verurteilung seiner Verbrechen war dies unvermeidlich. Er würde für seine Verbrechen mit dem Tod bestraft werden und viele waren der Meinung, dass er damit noch sehr glimpflich davonkam. Nach der Urteilsverkündung gab er eine letzte Erklärung ab und all die Witze und Ungeheuerlichkeiten seiner früheren Auftritte schienen sich in diesem Augenblick in Luft aufzulösen. »Verurteilen Sie mich zum Tode. Ich bitte nur um Gerechtigkeit. Ich bin nicht böse. Machen Sie es kurz, machen Sie es bald. Erlösen Sie mich von diesem Leben, das eine Qual ist. Ich werde nicht um Gnade bitten und auch keine Berufung einlegen. Ich will nur noch eine fröhliche Nacht in meiner Zelle verbringen, mit Kaffee, Käse und Zigarren. Dann werde ich meinen Vater verfluchen und zu meiner Hinrichtung gehen, als ob es eine Hochzeit wäre.« Er stand unter bewaffneter Bewachung, als er aus dem Gerichtsgebäude gebracht wurde, weniger wegen Fluchtgefahr, sondern mehr zu seinem eigenen Schutz. Welchen Sinn hätte es gehabt, zu fliehen? Er war das bekannteste Gesicht in ganz Europa. Hans Granz wurde kurz darauf als Mittäter ebenfalls zum Tode verurteilt, nahm die Nachricht jedoch nicht mit derselben Gelassenheit wie sein Liebhaber auf. Er heulte und jammerte und musste praktisch aus dem Saal getragen werden, nachdem er gehört hatte, dass er sterben würde. Er wurde als Mittäter bei 2 der 3 Morde verurteilt, aber das, was sein Schicksal besiegelte, war seine direkte Beteiligung am 3. Mord, da Zeugen gesehen hatten, wie er Fritz das Opfer bewusst gezeigt hatte. Fritz machte keinen Versuch, gegen seine Verurteilung Berufung einzulegen, obwohl sein Anwalt alle erdenklichen Gründe gegen eine Hinrichtung vorbrachte. Die höheren Gerichte des Landes waren schließlich gezwungen, einige Urteile aufgrund fehlender Indizien aufzuheben, aber es blieben genug übrig, um Fritz zum Henker zu bringen, sobald die Zeit gekommen war. Also eilte er schließlich Hans Granz zu Hilfe und übernahm in einem Schreiben an das Gericht die volle Verantwortung für die Verbrechen, die man Hans vorwarf, und erklärte, dass er ein junger Mann sei, der unter den Einfluss eines älteren und weitaus böseren Mannes geraten sei. Er dürfe für das, was er unter Zwang und Todesgefahr gesagt und getan hatte, ebenso wenig zur Rechenschaft gezogen werden wie jeder andere Mensch. Das war eine seltsam noble Tat am Ende eines sehr unwürdigen Lebens. Allerdings wurde der edle Eindruck dadurch getrübt, dass er damit gewartet hatte, bis er sicher war, dass er seinem Todesurteil nicht mehr entgehen konnte. Das Gericht akzeptierte Fritz' Brief als Beweis und Hans' Strafe wurde in eine 10-jährige Haftstrafe umgewandelt. Der junge Zuhälter verstand nur sehr wenig von dem, was passiert war, oder warum Fritz ihm so zu Hilfe kam, nachdem er sein Bestes getan und ihn den Wölfen zum Fraß vorgeworfen hatte. Vielleicht war es, nach all der Zeit, tatsächlich wahre Liebe. Oder zumindest das, was dem am nächsten kam, was die beiden Männer je empfunden hatten. Keiner von ihnen war ein Heiliger, beim besten Willen nicht. Aber zumindest die Zuneigung, die Fritz für seinen jungen Geliebten empfand, schien echt zu sein. In diesem Moment trennten sich ihre Wege. Hans kam ins Gefängnis und litt 12 Jahre lang unter harter Arbeit. Nach dieser Zeit hatte sich die Welt drastisch verändert und anstatt in die Freiheit wurde er ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht, wo er bis zum Ende des 2. Weltkriegs blieb. In der Folge war der schlechte Ruf, der ihm vielleicht noch anhaftete, völlig vergessen. Fast 20 Jahre nach seiner Beziehung zu Hamann war er nur noch ein weiteres Opfer des Nazi-Regimes und konnte bis zu seinem Tod im Jahr 1980 in den Hintergrund der Geschichte treten. Seine Rolle in der Mordserie endete mit Hamanns letztem Brief ans Gericht. Danach sahen sich die beiden Männer nie mehr wieder. Fritz wartete im Gefängnis von Hannover auf seine Hinrichtung und gemäß deutscher Tradition, mit der man das Leiden der Verurteilten verringern wollte, wurde ihm der tatsächliche Vollstreckungstermin erst am Vorabend mitgeteilt. Während der gesamten Haftzeit war er ziemlich schweigsam, bis er am Abend des 14. April 1925 erfuhr, was der Morgen ihm bringen würde. Der Kaplan des Gefängnisses wurde geholt und Fritz zeigte so viel Reue, wie er konnte und versuchte, seinen Frieden mit Gott zu machen. Dann zog er sich in seine Zelle zurück, nahm keine Nahrung zu sich, da sein Magen sie nicht vertrug, sondern trank stattdessen feinen brasilianischen Kaffee, die Sorte, die er am liebsten mochte, und rauchte die schrecklichen schwarzen Zigarren, die er immer geraucht hatte. Im Morgengrauen wurde er nach draußen in den Hof geführt, wo man eine Guillotine aufgestellt hatte. Er war blass und zitterte, bewahrte jedoch dieselbe Tapferkeit, mit der er schon so viel durchgestanden hatte. Beim Anblick des Geräts wirkte er ziemlich erschrocken, schaffte es aber, ohne Hilfe nach oben zu gehen, die er sogar ablehnte, als sie ihm angeboten wurde. »Ich bin schuldig, meine Herren, aber so schwer es auch sein mag, ich möchte als Mann sterben.« Er kniete vor der Guillotine nieder und steckte den Kopf hinein, sodass der Scharfrichter das Schloss über ihm schließen konnte. Er blickte auf die versammelte Menge und rief, »Ich bereue, aber ich fürchte den Tod nicht.« Im nächsten Moment fiel die Klinge herunter. Jetzt, da er tot war, konnten die Zeitungen alle grausamen Details des Falles wieder aufwärmen und zementierten in allen Köpfen, was für ein Monster er gewesen war. Nach seinem Tod wurde sein Kopf von seinen sterblichen Überresten abgetrennt, um von der medizinischen Wissenschaft untersucht zu werden. Die eigentlichen Strukturen seines Gehirns waren völlig normal, aber es gab Hinweise im Gewebe, dass er irgendwann im Leben an einer Meningitis gelitten hatte. Sie war wahrscheinlich die Ursache für die vielen Ohnmachtsanfälle und Lähmungen gewesen, die er im Laufe seines Lebens erlebt hatte, aber sie erklärte sein Verhalten ebenso wenig wie die Untersuchungen seines Gehirns, die in den nächsten Jahren durchgeführt wurden. Der gesamte Kopf wurde für künftige Forscher in Formaldehyd konserviert, aber ohne Erfolg. Er verblieb bis 2014 in der Göttinger Medizinischen Fakultät, bis er schließlich eingeäschert wurde. Der Rest seines Körpers wurde in einem Armengrab beigesetzt. Der genaue Ort ist unbekannt. Obwohl er darum gebeten hatte, dass ein Stein zu seinem Gedenken errichtet wurde, der ihn stolz als Massenmörder auswies, war das Gericht nicht bereit, dieses Zugeständnis zu machen. Stattdessen wurde seinen Opfern ein Denkmal gesetzt. Hätten die Menschen jedoch gewusst, was sich unter der Oberfläche befindet, wären sie vielleicht nicht so erfreut über den Anblick des Triptychons gewesen. Alle Knochen, die bei der Untersuchung gefunden wurden, wurden in einem Massengrab unter der Oberfläche zusammengeführt. Es war zu schwer, sie voneinander zu unterscheiden, selbst als sie zur letzten Ruhe gelegt wurden. Das Bild von Fritz Hamann hatte sich in das Bewusstsein der Öffentlichkeit eingebrannt. Homosexualität war zu diesem Zeitpunkt in Deutschland und in den meisten anderen Ländern der Welt noch illegal, wurde aber in der Regel nicht verfolgt, weil die öffentliche Meinung immer großzügiger wurde. Vor allem im sozialfortschrittlichen Weimarer Deutschland, wo die Menschen allmählich tatsächlich offen in homosexuellen Beziehungen lebten. Die Kabaretts, die Zentren der Unterhaltung, wurden fast ausschließlich von Homosexuellen betrieben und die Wissenschaft interessierte sich nach und nach für die menschliche Sexualität, wobei viele der führenden Köpfe auf diesem Gebiet in Berlin ansässig waren. Mit der Verhaftung von Fritz Hamann und dem Bekanntwerden seiner schrecklichen Taten änderte sich die Meinung der Öffentlichkeit unwiderruflich. Alle Homosexuellen in Deutschland wurden in einen Topf geworfen und die gewährte Toleranz verdrängt. In jeder Stadt, in der die Menschen bisher offen gelebt hatten, mussten sie sich nun wieder in den Schatten zurückziehen oder riskierten, dass ihnen Gewalt angetan wurde, da sich die Sichtweise auf sie von einer leicht komischen Figur am Rande der akzeptablen Gesellschaft zu einem potenziellen Kindermörder wandelte. Es war die älteste Verunglimpfung ihres Charakters, die jemals ausgesprochen wurde und die nun durch ein abscheuliches Verbrechen, das in der ganzen Welt bekannt wurde, neuen Auftrieb erhielt. Dieser Meinungsumschwung führte zunehmend zu einer öffentlichen Haltung, die alles andere als liberal war. Die berühmtesten Fotos der Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten, die jemals in Umlauf gebracht wurden, stammten vom Institut für Sexualforschung in Berlin, als sämtliche Forschungsarbeiten über homosexuelle, intersexuelle und transsexuelle Menschen aus ihren Bibliotheken geholt und angezündet wurden. Während der Aufstieg der Nazis durch viele verschiedene Dinge verursacht wurde und sie vordergründig gegen den Kommunismus und das jüdische Volk wetterten, darf nicht vergessen werden, dass sie ein leichtes Ziel wählten, als sie ihre ersten Aktionen durchführten und ihre Kontrolle noch nicht vollends gefestigt hatten. Ein Ziel, bei dem die Öffentlichkeit nichts dagegen hatte, dass es geopfert wurde. Wären Homosexuelle und andere Entartete nicht zu diesem akzeptablen Opfer geworden, hätten die Nazis zweifellos eine andere Gruppe von Minderheiten gefunden, die sie zuerst ins Visier genommen hätten, bevor sie sich mit ihnen befasst hätten, aber das hätte vielleicht Zeit gekostet. Es hätte ihren Aufstieg verlangsamt und anderen Einflüssen die Möglichkeit gegeben, einzugreifen. Fritz Hamann war auf seine Weise verantwortlich für den Aufstieg des Faschismus in Deutschland und für alles, was er mit sich bringen sollte. Auf persönlicher Ebene war Fritz Hamann ein Monster, aber das Böse, das er tat, reichte viel weiter, selbst nach den Maßstäben moderner Serienmörder. Seine Taten hallen noch immer in einer Weise in der Geschichte nach, wie es nur wenigen modernen Monstern gelingt. Sie hörten